Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Ich bin soweit. Hervorragend. Okay, dann fangen wir an mit der heutigen Vorstandssitzung am 1.8.2013. Kinder, wie die Zeit vergeht, es ist schon August. Sitzungsbeginn ist 20.39 Uhr. Anwesend sind der Christian, der Daniel, die Steffi, die Sasa und die Maya. Entschuldigt abwesend sind der Carsten, der Jens und der Ali und bis jetzt unentschuldigt abwesend und wir wissen nicht, wo abgeblieben ist, der Paki. Ja, beschlussfähig sind wir damit, weil wir sind 5, das ist gut. Genau, dann geht's um das Protokoll von letzter Woche. Das habt ihr doch bestimmt alle aufmerksam gelesen, richtig? Natürlich. Okay, dann stimmen wir das ab. Moment. Christian. Ja, dafür. Daniel. Da ist diesmal tatsächlich nicht gelesen, aber Enthaltung. Ich bin auch dafür, Sasa. Dafür. Steffi. Ich enthalte mich auch, weil ich nicht da war. Dann haben wir 3-mal dafür und 2 Enthaltungen. Also ist das Protokoll so angenommen. Genau, die Berichte können im Protokoll bzw. im Protokollpad eingesehen werden. Moment, weiter runter, die Berichtstatistik, also Mitgliederanzahl und Kassenstand sind auch im Protokollpad und im Protokoll. Gerade ist der eine Kassenstand ja noch berichtigt worden, haha. Genau, und kommen wir dann zum ersten Antrag. Das ist der Antrag mit der Ticketnummer 85317, Kompass 2013.3 und der NSA Crypto Party Kompass. So. Ganz kurz, das ist einmal das Infoticket dazu gewesen und direkt darunter gibt es thematisch passend auch noch einen Finanzantrag dazu. Ich hatte das zusammengepackt. Genau. Da geht's darum, dass ein neuer Kompass, aber der Stefan, ist der schon da? Nein, aber ich bin da. Volker, genau, erzähl uns was zu den beiden Kompassen? Ich weiß nicht. Erzähl uns was dazu und warum wir die unbedingt brauchen. Ja gut, ich meine, das eine ist ja der reguläre, der 2013.3 mit 24 Seiten, da sind also aktuelle Statements von Direktkandidaten drin, Basispiraten. Dann geht es um Grundrechte, am Beispiel von Gasbohren, Fracking, wie unsere Grundrechte beschnitten werden. Und dann noch weitere Themen, Verkehrskonzept in NRW, Medientipps und ein Rückblick 3 Jahre Piratenthemen. Das ist also ein Heft, das ich eigentlich an Infoständen ganz gut machen würde. Dann kommt als Sonderausgabe, wer der 8 Seiten NSA Crypto Party Infozeitung, die sich also mit NSA, Piratenlösungen und so weiter beschäftigen. Das ist also zum massenhaften Verteilen, ist auch nur dann 8 Seiten und dementsprechend auch etwas preiswerter. Den kann man also zum breit verteilen, Briefkasten und so weiter mitgeben. Und man kann also auch vorne auf die Titelseite eigene Termine noch aufstempeln oder eben also gegen Aufpreis kann die Titelseite auch bedruckt werden in kleineren Stückzahlen. Gibt's dazu Fragen, Diskussionsbedarf? Ansonsten will ich mich gleich direkt zum Finanzantrag, der darauf folgt, kommen. Bitte, zum Finanzantrag. Genau, das ist dann das Ticket 85657, Kompass 13.3 NSA Crypto Party und NSA Crypto Party Kompass. Genau, der Antragsteller ist der Stefan Müller, aber da ist ja der Volker jetzt als Vertretung da. Und es geht darum, der Antrag ist der Kauf von 20.000 Kompanten 2013.3, Grundrechteabbau zum Preis von 10 Cent brutto. Und 400.000 Stück Kompass NSA Crypto Party Special, 8 Seiten, zu 0,0255 €. Also 2 Cent, noch was. Fragen, wie viel Kompi hat man sonst? Was war das? 12.000? War die Größe? Also in dem Antrag geht es jetzt auf jeden Fall um eine Gesamtsumme von 12.200 Euro. 10.200 sind die 400.000 und 2.000 die 20.000. Die Summe nochmal bitte? Die Gesamtsumme sind 12.200. Ich habe mal fix nachgerechnet. Ich kriege das gleich. Sorry, raus. Das hakt bei mir. Kannst du das nochmal sagen? 12.200. Die 400.000 Exemplare machen insgesamt 10.200 Euro aus und die 20.000 Exemplare vom regulären Kompass sind 2.000 Euro. Also der reguläre 2.000 Euro. Ja. Ja. Du hast mal Spaß dabei, die Frage, was hat man sonst für eine Auflage abgenommen in der Größe? War noch so 12.000 rum, oder? Stückzahl oder Euro? Ja, Stückzahl. Ich will einfach nur mal die Dimension nochmal so ein bisschen vor Augen rufen. Ja, ich meine, das war so um den Dreh. Okay, ja gut, das soll mich alles nicht kümmern. Aber 400.000 von den anderen? Was nehmen wir nochmal an Flyern? Ich finde das auch gefühlt ganz schön viel. Finde ich aber auch. Ja, wir haben von den anderen Flyern, also von den Flyern auf jeden Fall weniger. Und ja, so viel unter das Volk zu bringen, ja gut. Keine Ahnung. Auch wenn das jetzt akut ist und viel sein ist, so gefühlt würde ich da jetzt nicht 50.000 im Extremfall? Nee, also ich würde halt schon so 100.000 hätte ich schon gesagt, dass jedes Zentrallager so gute 12.000 dann halt eben, ja, 11.000 ungefähr kriegt. Die kriegst du auf jeden Fall und das Volk. Wir haben 9 Zentrallager. Also jetzt nichts gegen das Thema und sowas, aber ich würde halt, keine Ahnung, gerade also in Relation zu den Flyern, da würde ich lieber nochmal, jetzt abgesehen davon, dass ich sicher nicht weiß, wie viel Geld wir haben, da würde ich lieber nochmal einen riesen Schwung querbeet alle Flyer nochmal nachziehen. Also ich sage jetzt ohne Wichtigkeit des Themas, aber ich weiß nicht, ob die Relation da jetzt gerade stimmt oder ob die irgendwie für... Ja, also ich glaube schon, dass uns das Thema halt auch die nächsten Wochen noch massiv begleiten wird und also ich glaube schon, dass das recht wichtig ist. Also die Frage ist halt, wie viel Budget wir da halt überhaupt dann zur Verfügung hätten. In den nächsten Wochen ist ja erstmal relativ irrelevant, weil mindestens 2 Wochen dauert das erstmal noch bis zur Fertigstellung und so. Ja, ja, aber das macht ja nichts. Dann ist die auch die heiße Wahlkampfphase. Ja, ich meine nur, war jetzt nur auf das gezogen, dass es in den nächsten Wochen aktuell ist, weil ja. Ja, ich meine schon mit den nächsten Wochen bis zur Wahl. Auf jeden Fall. Ich weiß ziemlich aus sicherer Quelle, dass da jede Woche noch neue Informationen von den Medien auch preisgegeben werden. Das Thema wird noch uns einige Wochen begleiten, denke ich. Und nicht nur die nächsten 2. Ich hoffe ja, das wird uns länger begleiten. Um nicht zu sagen Monate, Jahre, bis die ganze Zeit abgeschafft ist. Ja, komm, wir wollen es schnell machen hier. Genau. Mach mal, da wir nur 5 Leute sind, weiß ich nicht, ich würde mir vorstellen, zu gütig wird es zum einen eventuell warten, dass es Carsten da ist, mal wegen der Mengenübersicht, weil der hat ja auch einiges an die Schirm rausgehauen und ich würde eigentlich ganz gerne vorher einen Wasserstand von Steffi nochmal haben. Ich meine, im Grunde haben wir wird ja von den Daten her locker reich, wenn wir das auch noch nächste Woche spätestens beschließen, wenn wir es nicht eben Umlauf machen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ja, fände ich auch gut. Wir müssten halt auch erst wissen, wie die Finanzen da insgesamt aussehen und fände aber auch gut, wenn wir das dann im Umlauf beschließen würden, weil die Dinger brauchen wir relativ fix. Umlauf ist ja kein Problem. Also, wenn alle mitmachen, haben wir den ja im Tag durch. Ja, ich würde es vor allem auch ungern mit 5 Leuten machen. Ja, genau. Oder zumindest noch ein paar zwei Drittmeinungen einfach nochmal haben. Also, mir soll es im Zweifelsfall auch egal sein. Ich sehe es halt nur ein bisschen, ich weiß es nicht. Ja, ist ja egal. Wir vertagen es jetzt erstmal. Jo. Gut, wollen wir es nach hinten schieben und gleich nochmal auf die Tagesordnung holen, wenn Carsten da ist, oder wollen wir es erstmal ganz auf nächste Woche vertagen? Ich kann eigentlich ganz vertagen. Mit Wasserstand von Steffi hätte ich trotzdem gerne bevor ich. Also, ja. Ja, einfach das Ding in den Umlauf kippen, dann können wir es da ja dann diskutieren. Wenn es in den Umlauf geht, dann hätte ich aber jetzt hier ganz gerne Meinung von Zuhörern. Ja, ist eine gute Sache. Hallo, Beakel. Hallo. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ein NSA-Themenflyer, der zum Beispiel auch in den Briefkasten kann, ne? Und wenn man sich so denkt, dass innerhalb von einer Stunde man 500 Flyer in Briefkästen schmeißen kann, wären das 800 Piraten, die man braucht, die jeweils eine Stunde flyern gehen. Gut, also 400.000 ist wirklich ein bisschen viel, aber ich denke, so die Hälfte davon wäre schon eine angemessene Sache. Vertagen oder das im Umlauf, gut, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das mit dem Umlauf bei euch auch nicht so lange dauert. Also ich würde aber trotzdem dazu raten, gerade was Wahlkampfsachen angeht, das bald zu machen, weil das sind... Bin mal kurz eine Minute raus, sorry. Ja. Also bei dir. Vielen Dank, Bikel. Oh, und dann haben wir TSMP. Qui. Genau. Was? Genau. TSM Paul. Ja, also. Ah. Pick Qui, ja. Paul gibt's nicht. Ich habe eine Frage, und zwar, kann man das nicht eventuell koordinieren mit anderen Landesverbänden? Ich bin ja im Landesverband Rheinland-Pfalz und so weiter. Wenn ihr da zu viel habt, dass wir dann eben auch einen Teil übernehmen und von unserer Seite her auch bezahlt wird. Ja, also, dass man da sagt, okay, da können wir landesverbandsmäßig also Preise und Abnahmemengen irgendwo optimieren. Vielleicht darüber mal nachdenken, ganz einfach. Da wäre ja jetzt die Frage, ob sich denn je nach Abnahmemenge die Preise ändern. Ja, da gibt es irgendwie, da gibt es glaube ich schon irgendwie Staffelpreise, aber da kann der Carsten dann bestimmt mehr zu sagen. Nur kurz zur Info, Paki ist gleich da. Beziehungsweise da kann der Volker bestimmt was zu sagen. Volker, gibt's da Staffel? Ja, natürlich sind die gestaffelt, die Preise. Also erstmal normal, aber habt ihr vom Kompass immer 20.000 genommen, nicht 10.000. Und wie gesagt, die Preise gehen natürlich nach oben, wenn die Abnahme weniger wird. Aber es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass andere Landesverbände auch direkt bei uns bestellen. Und die Preise werden ja gemeinsam genommen von der Gesamtauflage. Das heißt also, wenn, weiß ich hier, Niedersachsen und andere auch noch zusammen und wir kommen dann auf die 400.000, dann bleibt der Preis gleich. Ja, da genau meine Frage. Hat sich da der Landesverband Rheinland-Pfalz, in dem ich ja zugegen bin, bei euch da mal gemeldet? Oder ist bis jetzt so eine landesverbandsübergreifende Koordination noch nicht so der Fall? Also was den Wahlkampf als solchen angeht, da sind schon entstehen Kontakte zu den anderen Landesverbänden. Wie das da jetzt in dem konkreten Fall ist, weiß ich nicht. Da könnte dann, wenn dann vielleicht auch der Carsten ja zu was sagen. Also der Antrag mit dem Kompass, den haben wir jetzt halt ja auch erst heute auf dem Tisch. Ich glaube, wir sind uns da alle einig, dass wenn es nach uns geht, wir ganz, ganz viele Mengen von allem bestellen. Aber wir müssen halt auch so ein bisschen gucken, was das Budget sagt, ne? Ich nehme mal ganz stark an, dass diejenigen, die dort den Kompass erstellen, unter anderem hier Volker, die sich ja gerne mal mit den anderen Landesverbänden dort in Verbindung setzen und dass wir damit eigentlich überhaupt nichts zu tun haben. Darf ich auch noch eine Zwischenfrage stellen? Eine ganz kurze. Bitte. Und zwar der Kompass, wo die AGs, dargestellt werden. Ja, es gibt ja hier einige AGs, gerade im Mumble-Raum, der ist ja auch mal zusammengestellt worden, aber den werdet ihr jetzt in NRW nicht einsetzen oder kann man den auch eventuell bestellen, wo man sagen kann, okay, Auflage 10.000 oder wie auch immer, gibt's sowas? Also wir haben ihn vom Landesverband nicht bestellt, aber es steht natürlich jedem Kreisverband, jedem VKV offen, den dann zu bestellen beim Kompass-Team. Wir haben nur gesagt, wir bestellen den vom Landesverband aus nicht. Müsste es Volker auch sein. Ich glaube, einige. Nein, müsste, ja, Dinge müsste Volker jetzt, glaube ich, auch dazu sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele, aber einige Kreise und KV und so haben den bestellten auch schon bekommen. Also die direkt bestellt worden sind, war ja über einen P-Shop. Die sind ausgeliefert, aber der Tom hat da noch eine stille Reserve von ein paar tausend Stück. Okay, danke für die Information. Tschüss, schönen Abend noch. Ciao. Tschüss. Hallo, Paki. Hallo, Paki. Was sagst du denn dazu? Ja. Wo seid ihr? Welche Zeile? Wir sind bei dem Moment. 180 rum. Jo, Finanzantrag für die Kompasse, oder wie man es auch immer nennt. Fängt 164 an. Hatte ich schon gelesen. Ja, jetzt lese ich mir mal noch die Diskussion durch kurz. Wir hatten eigentlich nur gesagt, dass wir die 400.000 sehr viel finden bei dem einen Kompass, bei dem Crypto-Party-Kompass. In Relation zu den Flyern. Genau. Ja. Und mir geht's ja nicht, ich habe nichts dagegen, wenn wir von allem viel haben. Darum geht's ja gar nicht. Was sagt Steffi denn? Steffi ist gerade kurz AFK. Nee, ich bin ja schon wieder da. Ach, du bist wieder da. Wundervoll. Ja, also ich finde es auch irre viel. Und vom Kostenpunkt finde ich das schon heftig. Wenn man überlegt, wir haben schon ziemlich viel ausgegeben von unserem Druckbudget. Ja, 400.000 fände ich jetzt auch ein bisschen viel. Also ich hatte so gefühlt aus dem Bauch jetzt so 100.000 schon für gut erachtet. Das wären dann 2.500 Euro ungefähr, glaube ich. Den Kostenfaktor und Stückzahl finde ich vernünftig. Ja, es ist ein ganz schöner Batzen. Vor allem denke ich mal, dass uns das von Budget der anderen Flyer oder sonstigen Aktionen, die wir machen wollen, einiges wegfrisst und das finde ich schade. Ja, eben, da muss man genau gucken, was wir da jetzt machen. Genau, und wenn wir da jetzt auch so ein bisschen mehr Überblick haben, wie viel wir jetzt insgesamt noch überhaupt für den Wahlkampf an frei verfügbaren Mitteln haben, dann kann man das auch, denke ich, besser beurteilen als so jetzt. Also das war jetzt von mir halt auch nur so eine gefühlte Zahl. Ich denke, 100.000 kriegen wir auf jeden Fall unter. 2.500 muss Steffi halt bewerten, ob das machbar ist. Ich habe noch eine Zusatzfrage. Ja. Go for it. Ist ja interessant, also 400.000 ist auch eine Riesenmenge, das sehe ich auch so. Und wenn man da natürlich nicht diese Leute, die das unter das Volk bringen, beziehungsweise in den Briefkasten reinwirft, ich sag mal, dann ist das eigentlich zu viel. Ich denke, so viele Piraten haben wir jetzt nicht, dass man das so auf die Reihe bekommen kann. Aber NRW ist, vielleicht habe ich da nicht den Durchblick, dass da viel mehr Leute aktiv sind. Aber habt ihr da eventuell auch Kontakt zu Paketdienstleistern oder so, die da vielleicht pauschal sagen, naja, wir fahren ja mit unserem GLS-Wagen oder wie auch immer ohnehin da rum und dann können wir auch da meinetwegen Post der Piraten dann reinwerfen und dafür verlangen wir Betrag X, was weiß ich, 2.000 Euro mehr, um eure 400.000 Stück da dementsprechend unter die Leute zu bringen. Also gibt es so eine Variante oder hat da einer mal mit so einem Paketdienstleister oder Postdienstleister da mal Kontakt aufgenommen, um zu sagen, okay, wir helfen euch dabei, um was das kosten würde? Oh je, das ist ja ein ganz neuer Fakt. Also das haben wir noch nicht, würde ich sagen. Oder hat das jemand von euch anderen? Ja, also es ist, finde ich, auch eine Sache, weiß ich nicht. Also das passt jetzt auch nicht so ganz. Also ich denke, dass wir das schon selbst gestemmt kriegen, die Klamotten auch zu verteilen. Die Kosten kann man dann lieber für andere Dinge einsetzen. Ja, und man sollte auch darüber nachdenken, wie viel Sinn es macht, solche Dinge in den Briefkasten zu schmeißen, wo 80% direkt in der Papiertonne landen. Jo, kann ich bestätigen bei mir. Ja, das sollte man dann schon gezielt verteilen, wo es Sinn machen könnte. Gut, ja. Stückzahl, wir waren dabei geblieben, das im Umlauf zu schmeißen, glaube ich, oder? Und ja. Nachher noch mit Carsten zu quatschen. Genau. Genau, dann kannst du ja auch nochmal was zu der Budgetseite, wenn du da mehr weißt, dann noch sagen. Können wir es darüber diskutieren. Darf ich noch was kurz sagen? Bitte. Also wenn es nicht 400.000 Stück sind, dann wird sich der Preis natürlich für das einzelne Stück nach oben bewegen. Hast du da eine Auflistung? Da hat sich der Stefan mit beschäftigt, kann ich also nicht genau sagen. Kannst du das dann für uns herausfinden und uns eventuell dann zukommen lassen? Von der also die Preisstaffelung? Gut, welche Stefan ansprechen. Fantastisch. Also, welche Preisstaffelung braucht er? 100.000, 200, 300, 400? Also wahrscheinlich wird es ja eine Liste geben. Am besten die Liste dann einfach mal zuschicken. Ja, eine Liste gibt es nicht, aber in den Sprüngen, welche im Stefan Bescheid sagen, wird er euch reinschicken. Ja, reicht zur Orientierung vollkommen. Danke. Dankeschön. Danke. Gut. Also sind wir uns darüber einig, dass wir den Antrag, nee, wie wollen wir das machen? Wir können den Antrag entweder ablehnen und sagen, wir stellen dann einen eigenen oder schließen dann im Umlauf einen eigenen oder wie machen wir das? Ja, so wie er im Augenblick gestellt ist, glaube ich, ist er nicht zustimmungsfähig mit dieser Zahl. Und genau. Insofern könnten wir ihn natürlich ablehnen, um dann einen eigenen in der entsprechenden Höhe auszuarbeiten, der ansonsten aber sicherlich gleich lauten würde. Genau. Also das dann? Weil das sollte schon echt zeitnah passieren, weil das Thema ist brennt und da brauchen wir Zeug. Wir sprechen doch sowieso drüber. Das heißt, der ist dann ja auch schnell gemacht. Wir müssen ja sowieso drüber sprechen erstmal. Ja, aber einer muss es ja anstoßen, darum geht's mir. Geht sicherlich nicht unter. Oh, ich kann das machen. Jetzt, bevor wir jetzt stundenlang darüber reden, wie wer es macht. Danke. Super, dann stimmen wir den Antrag jetzt ab. Dann haben wir nächste Woche auch nicht wieder auf der Tagesordnung. Gut, okay. Dann stimmen wir ab. Christian. Dagegen. Daniel. In der Form dagegen. Ich bin in der Form auch dagegen. Paki. Ich auch. Bin dagegen. Sasa. Auch dagegen. Steffi. Ebenfalls dagegen. Genau, und wir halten dann noch fest, wir machen dann einen eigenen Antrag, bestellen wollen wir sie, aber nicht in der Stückzahl. Fein, dann kommen wir jetzt zur allseits beliebten Kategorie Busantrag. Harald, ist der Harald da? Hallo, dann stell doch mal deinen Busantrag vor. Ja, also ich habe den Antrag für die sozusagen 8 Wochen nach Ende des bisherigen Antrags gestellt. Und der besteht aus im Wesentlichen 4 Anteilen. Der eine Anteil ist die Miete, der zweite Anteil sind die Dieselkosten, der dritte Anteil ist das Thema Servicevertrag, wobei ich da jetzt leider die Aussage bekommen habe, dass für diesen besonderen Fall der Servicevertrag nicht möglich ist. Also das hatte mir der erste Ansprechpartner bei MAN, den ich gehabt habe, erstmal anders dargestellt, deswegen hatte ich diese 300 Euro da reingesetzt, aber mich hat also jetzt der Fachmensch aus Braunschweig zurückgerufen, hat also bestimmt eine Dreiviertelstunde mit mir telefoniert und hat mir also sehr wortreich erklärt, dass das in so einem Fall für so einen kurzen Zeitraum nicht geht. Also von daher ist das, diese 300 Euro können wir wieder streichen. Und dann halt noch ein Anteil, der sich darum dreht, dass wenn wir den Bus insbesondere der heißen Wahlkampfphase dann Ende August, September verwenden, dass ich es für sehr sinnvoll halten würde, bei der Deko noch etwas zu investieren, dass wir eben auch Prism Tempora Explorer oder wie das heißt da noch mit auf die Optik nach außen bringen können und diese 690 Euro sind da erstmal eine Obergrenze. Die jeweiligen Werte sind so oder so Obergrenzen, also auch bei der Miete wird sich noch etwas reduzieren lassen, da ich natürlich in dieser Woche den Bus ohne Genehmigung natürlich nicht genutzt habe, was sonst wieder nur auf meine Kappe gegangen wäre, sodass da also dann noch wieder einige Tage wegfallen und entsprechend die Miete günstiger wird, der Diesel auch günstiger wird. Und das wären also Obergrenzen, die auf keinen Fall überschritten werden. Vielen Dank. Kurze Zwischenfrage, kann mal jemand die Sasa wieder hochziehen? Die ist gerade in den Zuschauerraum verschoben oder so. Ah! Ein paar Kiesnetz, ich bin auch wieder. Jetzt kann ich auch wieder sprechen. Yep. Das wäre meine Frage erstmal gewesen zu dem. Ist das denn mittlerweile alles verschriftlicht? Also ich habe unsere vertraglichen Vorstellungen verschriftlicht, insbesondere, dass der Vermieter schriftlich den Haftungsausschluss für Beschädigungen am Lack uns gibt, aufgrund des bisherigen Zustandes des Lackes, der eben vielfältig auch nicht besonders gut ist. Und ich hatte jetzt heute endlich die Gelegenheit, mit ihm persönlich zu sprechen, war alles sehr knifflig, aber immerhin habe ich ihn heute um 19 Uhr in Gronau treffen können, bin zum Glück auch wieder rechtzeitig hier zurück gewesen an meinem Rechner und er hat mir das mündlich schon zugesagt, wird das morgen früh mit seinem Rechtskontakt nochmal kurz gegenchecken, aber hat also alle Punkte, die ich ihm da hingelegt habe, schon mal grundsätzlich zugestimmt, sodass ich da sehr zuversichtlich bin, dass er das auch uns schriftlich unterschrieben gibt, sodass wir also da keine Überraschungen erleben werden. Ansonsten, wie ich das eben schon in den Chat geschrieben habe, ich trage das Risiko für diese Dinge, gebe das auch schriftlich und wenn die Sachen schief laufen, dann bin ich derjenige, der dabei den Bach runtergeht und der Landesverband hat halt den Vorteil für die Termine, die funktionieren und wo wir mit dem Bus eben auch Aufmerksamkeit erzeugen können. Gut, vielen Dank. Gibt es dazu noch Fragen? Hallo, Paki. Jo, hi. Ich könnte O2 verfluchen. Das kann ich mit dir. Gut, gibt es trotzdem noch Fragen zu dem Antrag? Also ich hatte hier was Moment, aber die hat sich stumm gestellt. Ah, jetzt sprich. Hi. Solzken, sag was. Entschuldigung, ich habe meine Sprechtaste verändert. Okay. Ich würde zum einen den Vorstand gerne fragen, ob er weiß, wie viel er für den Bus schon ausgegeben hat bislang. Zum anderen würde ich gerne von Harald wissen, es gibt ja irgendwie keinen Vertrag. Aber es geht ja irgendwie nicht irgendwie Gelder ohne Beleg oder weiß ich, oder irgendwie. Also wie wird das abgerechnet so? Das frage ich mich noch so ein bisschen da. Und gibt es irgendwie auch eine, ich meine, du wirst ja sicher auch wissen, wie viel bislang für den Bus auch für Dekomaterialien und andere Dinge beantragt wurde. Also machst du da irgendwie so eine Abrechnung für, wo man dann auch also nachvollziehen kann im Nachgang, da und dafür sind die Kosten jetzt irgendwie gewesen, weil ich, also ich höre halt immer mal wieder, der Bus ist hier und dann ist er doch nicht da, dann ist er dort und dann ist er wieder da und also es ist jetzt einfach, ich will das nicht trollen, das Ganze oder irgendwas, ich würde es einfach nur gern verstehen, wie das dann vom Finanziellen und von der Abrechnung her abläuft. Danke der Nachfrage. Dazu habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht. Das, was wir bisher gemacht haben, ist im Budget des Antrages, der am 20.06. verabschiedet worden ist. Und ich werde diese Dinge auch in den Bereich der Wiki-Seite einpflegen. Habe das auch jetzt vor, für die laufende Bustour so zu machen, dass jede Dieselquittung zeitnah innerhalb der nächsten ein, zwei Tage, nachdem bezahlt worden ist, auch im Wiki zu verfolgen ist, sodass also alle Kritiker und Elche, die dort was sagen wollen, dann zeitnah auch immer auf mich einschlagen können. Und das werde ich mal so richtig, ich mache das jetzt mit der Transparenz über die Wiki-Seite und eben, wenn ich das 3 Tage lang mal nicht gemacht habe, bitte auch auf mich einschlagen, damit ich das wieder tue. Vielen Dank. Was steht denn da überhaupt schon an Touren konkret wirklich an? Also die Tour, die jetzt im Wiki steht, ist bis zum 18.08. mit den KVs in Vorbereitung. Es gibt im Moment 2, 3 KVs, wo es in der Kommunikation sehr schwierig ist. Also ich habe heute zum Beispiel von Mönchengladbach eine Rückmail bekommen, dass 13 Tage kaum zu schaffen ist und man sich im Moment nicht vorstellen kann, ob und wie man das realisieren kann. Die haben nächste Woche allerdings einen Stammtisch und ich will also versuchen, auch mit denen das in der Vorbereitung so zu checken, dass ich zur Not halt auch zu dem Stammtisch hinfahre, um dann mit einem Vorlauf von 5 Tagen die Realisierung trotzdem noch hinzukriegen. Wobei ich aber auch sage, es wird den ein oder anderen Termin geben, wo einfach die KVs vor Ort sich so schwer tun, irgendwas mitzugestalten und beispielsweise einen Ort zu finden oder eine Genehmigung einzuholen oder ähnliches, dass eben der ein oder andere Termin einfach aus diesen Gründen ausfallen wird. Allerdings natürlich mit dem Vorteil für den Landesverband, dass dann auch die Dieselkosten sich entsprechend wieder reduzieren. Mir geht's nur Daumen. Also gibt es de facto noch keine konkreten, wirklich konkreten Sachen oder wo du sagen könntest, der wird zu den und den Zwecken eingesetzt oder zu der und der Veranstaltung? Ja doch, es gibt also der ganz konkrete Termin, der jetzt ansteht, ist im Märkischen Kreis, ist er jetzt am samstags vormittags ab 9 Uhr in Menden bis 13, 14 Uhr, je nachdem wie dort der Betrieb ist, fahren wir dann mittags von Menden nach Iserlohn rüber und haben dort die Genehmigung von 13 bis 19 Uhr, sodass also diese beiden Termine im Märkischen Kreis entsprechend bestätigt sind. Für den Ennepe-Ruhr-Kreis am Sonntag gibt es im Moment noch ein bisschen Abstimmungsprobleme. Hoffe, dass wir das morgen noch gecheckt kriegen, dass wir dann entweder Chemnader See oder an einem anderen Standort das auch fortführen, eben von Iserlohn aus. Und in der nächsten Woche läuft auf jeden Fall Bottrop. Da sind die Termine und Orte auch schon bestätigt. Oberhausen ist... Ich möchte jetzt nicht abwürgen, aber darum ging es. Es ging eigentlich nur darum zu wissen, in welchem Rahmen was für Veranstaltungen das erfolgt. Sollen das Infostände sein oder ist das irgendwie diese größere Sachen oder... Also es sind jetzt in erster Linie Infostände mit der Maßgabe, jetzt auch über Listenkandidaten, mit denen ich gesprochen habe, unter anderem Melanie, Kundgebung, damit wir auch Beschallung genehmigt kriegen, wo dann zu Prism, Tempora und anderen Dingen auch entsprechende Reden gehalten werden. Und es wird eben noch einige Termine geben, die dann auch größer sind mit eben Stadtfesten, wo automatisch sehr viel Publikum ist und der Bus dann im Endeffekt im brandenden Publikum stehen wird und es wird einige andere Termine geben, wo es in erster Linie dann Presseresonanz, Interviews und dann etwas weniger Publikumsresonanz gibt, aber zumindest diese mittelbaren Wahrnehmungen, die auch den Wahlkampf vor Ort verstärken. Ich möchte einmal einhaken. Wir hatten jetzt hier an der Seite im Chat einen Einwand von der O. Für den bisherigen Zeitraum gibt es keinen schriftlichen Vertrag, obwohl der Vorstand gesagt hat, keinen Bus ohne Vertrag. Möchte da jemand was zu sagen? War halt eine Wortmeldung. Ich ganz kurz. Eine alte Bitte. Devise der Piraten lautet, einfach machen. Nur mal so. Ja. Und der Alex hat geschrieben, was waren jetzt die bisherigen Ausgaben? Haben wir da eine bestimmte Aufstellung, wie hoch die bisher waren? Also der Antrag lief ja über 1500 Euro. Die entsprechende Aufstellung habe ich hier bei mir schon mal in der Excel-Datei gemacht und läuft ungefähr auf diese 1500 Euro auf, wird nicht überschritten, die 1500 Euro. Und diese Abrechnung geht auch jetzt in den nächsten Tagen an Steffi und wird auch über die Wiki-Seite veröffentlicht, sodass also die Kosten für den Bus auf jeden Fall transparent sind. Und bei mir wird das dann auch nochmal auf einen separaten Kostenträger gebucht mit den Zahlungen etc. und dann auch im Nachgang wieder veröffentlicht. Also Sie haben bisher de facto 15.000 Euro ausgegeben, oder habe ich das jetzt falsch verstanden? 1500. Okay, die Soldaten ist noch im Sprecherraum. Ich muss korrigieren an der Stelle. Es waren in der Tat 3.285,50 Euro. Ich kann gerne die Ticketnummern und die entsprechenden Anträge nennen. Okay, also es ist so, dass ich mir diese Tickets auch nochmal angeschaut habe in den letzten Tagen und geguckt habe, ob da irgendwelche Probleme im Moment bestehen, wo ich Abbitte leisten muss, wo ich rumjammern muss, dass es teurer wird, weil der Bus ein Fass ohne Boden ist und entsprechendes. Das habe ich nicht feststellen können, sondern die Dinge sind in diesem Level, wie sie beantragt waren, und sind wahrscheinlich sogar noch drunter, sodass also da man im Endeffekt sagen muss, dass gut gewirtschaftet worden ist und mit den Geldern des Landesverbandes sehr vorbildlich umgegangen wird. Vielen Dank. Ich bin da anderer Meinung. Ich schreibe gerade die Ticketnummern gerne nochmal hier auch im Channel. Ich, wie gesagt, 1550 Euro ist nicht das, was ich in den Protokollen gesehen habe. Also 20.06. war der Hauptantrag gewesen für diesen Zeitraum vom 6.07. bis zum 28.07. und wenn ich mich da jetzt im Moment irre, mag das sein, aber dieser Antrag, den habe ich bei mir nachvollziehen und das passt auch. Claudia meldet sich. Ja, ganz kurz, muss das jetzt an dieser Stelle ausdiskutiert werden? Ihr haut euch jetzt Zahlen um die Ohren, die außer euch keiner nachvollziehen kann. Ich würde vorschlagen, Harald reicht die Sachen bei Steffi ein, Steffi überprüft das und dann wissen wir die genauen Zahlen. Finde ich gut. Also ich kann auf jeden Fall versichern, dass mit meinem Team diese Rechnungen alle geprüft werden und sobald da irgendwas über Budget hinausgehen sollte, wird das erstmal nicht bezahlt werden, sofern da kein Antrag vorliegt und wir müssen das diskutieren und dementsprechend würde das dann auch berichtet werden. Genau, da ja immer gerne der Vergleich zur FlauschCon gezogen wird und man dort ja den abgetauchten Eventmanager im Endeffekt entsprechend in Anspruch genommen hat, auch wenn man das nicht tun konnte, weil er ja nicht erreichbar ist, machen wir das alles transparent und der Eventmanager Harald Franz sagt öffentlich, inklusive Aufzeichnung, dass wenn Dinge schieflaufen, er persönlich dafür gerade steht, mit seinem persönlichen Vermögen und seinem persönlichen Ruf und allem anderen. Und ihr dürft, wie gesagt, gerne auf mir rumhacken, weil das ist ja sehr schön. Hallo Jens übrigens. Abend. Hi Jens. Hi. Gut, sind noch Fragen zu dem Antrag? Dann würde ich nämlich gleich den abstimmen lassen. So. Geringer Diskussionsbedarf. Ja, das mit dem Sprechen klappt nicht mehr. Nein? Möchtet ihr ihn abstimmen? Ja, lass uns abstimmen, wenn keiner diskutieren will. Schön, schweigende, also westfälische Zustimmung quasi. Gut, dann stimmen wir ab. Christian? Dafür. Jens? Ich enthalte mich, weil ich nichts mitbekommen habe und gerade erst reingekommen bin. Das hätte ich jetzt fast erwartet, aber ich wollte dich trotzdem fragen. Daniel? Dagegen. Okay, ich bin dafür. Paki? Bin auch dafür. Sasa? Ich bin auch dafür. Steffi? Ist auch dafür. Supi, vielen Dank. Damit ist der Antrag angenommen. Ich habe jetzt nur noch eine kleine Bitte, lieber Harald. Bei den Aktionen, die du mit dem Bus planst und auch welche Leute vor Ort sein werden, Listenkandidaten etc., fände ich super, wenn du mich noch ein bisschen mehr ins Boot reinholen würdest, damit das pressetechnisch dann auch noch verarbeitet werden kann. Ja, vielen Dank. Ich bin da für jede Hilfe dankbar und schicke dir gerne auch heute noch die entsprechenden Mails und Links in Kopie auch nochmal an dich. Ich habe da auch noch eine Anmerkung zu. Bitte? Und zwar hatten wir, ich spreche jetzt mal von Krefeld, versucht das Ganze als Mahnwache laufen zu lassen, weil es da Probleme gibt, unter Umständen noch einen Infostand zu bekommen zu dem Termin. Ist natürlich schwierig, wenn auf der Internetseite das alles als Infostand verkauft wird. Da hat die Polizei tatsächlich recherchiert und gesehen, der Bus läuft als Infostand und wieso soll das bei uns als Mahnwache gehen? Aber da können wir uns dann nochmal drüber unterhalten. In Ruhe. Guter Hinweis, sollten wir da entsprechend anpassen, weil eben die Listenkandidaten auf jeden Fall gerne Reden halten würden und von daher brauchen wir diese Bescheinungsgenehmigung und die ist eben bei Mahnwachen und entsprechenden Kundgebungen immer einfacher zu kriegen als bei Infoständen. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Antrag. So, genau. Das ist der Antrag mit der Ticketnummer 85630. Plakate nach Bremen. Antragsteller ist der Thomas Heinrichs. Falls der jetzt gerade noch nicht da ist, er hatte mich vorhin angerufen und sagte, er ist noch unterwegs. Er weiß nicht, ob er es pünktlich schafft, ob wir den dann ein bisschen nach hinten schieben könnten. Spricht da irgendwas gegen? Offensichtlich nicht. Dann schieben wir den kurz und gucken, ob wir den gleich noch unterkriegen. Dann. Also hoffentlich kriegen wir den, wenn er dann da ist. Ja, das wäre super. Schön, dann haben wir als nächstes einen Antrag vom Christian, Tickernummer 85650. Und zwar, Mist, Moment. Ich springe heute so ein bisschen. Bündnisse gegen Rechtsextremismus unterstützen. Erzähl was. Hoch. Ja, Jens, möchtest du was erzählen? Das kann ich gerne tun. Ich wusste gar nicht, dass es auf der TO steht. Ja, ich komme gerade von da. Und zwar ja, gibt Moment. Es... Also es geht ja insgesamt hier um das aufzuklären, weil es, glaube ich, jetzt komisch klingt. Also es geht jetzt insgesamt um Bündnisse allgemein und Jens war gerade auf einem Bündnistreffen in Mettmann. Jetzt hast du mich verwirrt. Jetzt weiß ich nicht mehr, worum es geht. Gerade eben wusste ich es noch. Entschuldigung, ich wollte ja auch nicht ins Wort fallen, aber ich dachte, ich kläre das zumindest auf. ja. Also ich komme gerade von einem Bündnistreffen aus Mettmann. Da ist die Situation ziemlich heftig in der Stadt schon seit ein paar Jahren, weil es dort wohl eine Lokalität gibt, bei der sich die Spitzen der Landes-NPD, der Identitären, der autonomen Rechten, der Partei Die Rechte und noch einiger anderer Leute regelmäßig treffen, um ihre Aktionen zu planen. Dementsprechend hat die Antifa in Mettmann auch einige Probleme, was letztes Jahr wohl darin gipfelte, dass eine Gruppe von 8 Leuten von der Antifa, die sich einfach auf ein Picknick treffen wollten, von 20 Nazis überfallen und zu Krankenhausreif geschlagen worden sind. Dementsprechend ist die Situation in Mettmann ziemlich heftig und da werden jetzt einige Aktionen geplant und ich bin heute als Vertreter des Landesvorstands und um den VKV Mettmann zu unterstützen dort gewesen und habe mit den Anwesenden gesprochen, wie wir unterstützen können und so weiter. Und den offiziellen Demoaufruf wird's aber noch geben. Ich wurde von den Teilnehmern gebeten, hier in der Vorstandssitzung erstmal keine Namen und Institutionen zu nennen, die da mitmachen, außer den Grünen, die gesagt haben, das ist natürlich völlig in Ordnung. Das ganze Gespräch war geprägt von ziemlich viel Angst, weswegen da auch keine Namen genannt werden sollen in der Öffentlichkeit, wo ich mich selbstverständlich auch dran halten werde und niemanden der Beteiligten nennen werde, die da bei dem Bündnisgespräch dabei waren. Generell kann ich aber alle bestärken, in ihrer Gemeinde zu gucken, ob es da Toleranzbündnisse gibt, Bündnisse gegen rechts, die man als Piraten vor Ort unterstützen kann. Die haben sich sehr gefreut, dass wir dazu gestoßen sind und als Landesverband und VKV, also Piraten vor Ort, das Ganze unterstützen. So viel dazu. Dankeschön, Jens. Muss ich gar nicht genau. Sagen. Ja, wunderbar, danke. Genau, also der Antrag bezieht sich ja jetzt darauf, dass wir den unseren Gliederungen empfehlen möchten, Bündnissen gegen Rechtsextremismus beizutreten, die zu unterstützen, natürlich, wenn die sich der Gewaltfreiheit verschrieben haben. Ich weiß also nicht, warum man da Anträge draus machen muss, aber meinetwegen. Gut. Diskussionsbedarf. Ja, wie sieht die Umsetzung des Antrags dann aus? Das würde ich gern wissen. Das ist ja nur eine Empfehlung. Das heißt, wir empfehlen das. Hört über die Info schreiben wir die Leute an, gehen wir in die Kreise raus und sprechen die an. Also was ist die praktische Folge des Beschlusses? Also ich würde da gerne eine Mail für die NRW-Info verfassen, wo auch nochmal auf konkrete Beispiele hingewiesen wird und wie gut das da funktioniert. Da gibt es auch Ansprechpartner bei uns im Landesverband, die sich da schon engagieren. Da ist der Kreis Mettmann ja bei weitem nicht der erste. Und da gab es ja auch in einigen Städten schon Filmvorführungen. Das würde ich da also ganz gerne da einfach nochmal aufgreifen, nochmal ein wenig bekannter machen, weil ich das für wichtig halte. Gut, dann können wir das abstimmen, richtig? Ich sehe schon, westfälische Zustimmung. Christian. Käse, Entschuldigung. Daniel, ja? Nee, schon gut. Ja, ich bin dafür. Komisch, aber Jens? ja. Daniel. Ja. Ich auch. Sasa. Natürlich. Steffi. Ja. Dann ist der Antrag angenommen. Der nächste ist quasi gleichlautend, auch von Christian, auch Ticketnummer 85651. Da geht es allerdings um die virtuellen Kreisverbände, dass wir denen empfehlen, das Gleiche zu tun und dann sagen, entweder zeichnet der Landesverband dann diese Bündnisse oder eben der Vertreter vor Ort. Also Verwaltungsbüro Piraten gehe ich von aus, meinst du, ja? Ja, genau. Genau. Müssen wir das besprechen. Gut, dann stimmen wir ab. Christian. Ja. Jens. Ja, ja. Daniel. Ja. Ich sag auch ja. Sasa. Natürlich. Steffi. Ja. Yay, damit haben wir das auch angenommen. Genau, und Christian, du schreibst eine Mail über die NRW-Infoliste, ja? Ja, sicher. Wunderbar, dankeschön. Kurz scrollen, dann machen wir weiter. Und zwar mit einem Antrag, der ebenfalls von Christian kommt. Ticket 85653. Stromkosten für Satellitenbüros über... davor noch. Aber auch von Christian. 85652. Rundfunkbetrag für... Beitrag für Satellitenbüros übernehmen. So. Dafür. Dafür. Müssen wir da irgendwas besprechen? Dagegen. Okay. Möchtest du noch was zu sagen? Auch dagegen. Entschuldigung, ich bin jetzt hier doof. Ey, Disziplin! Ich habe ja noch nicht abstimmen lassen. So, also, Christian, willst du da irgendwas zu sagen? Oder ist das selbsterklärend? Ich hoffe, das ist selbsterklärend. Wenn es Fragen gibt, dürfen die ja gerne gestellt werden. Ich würde da gerne was zu sagen. Oder eher weniger Fragen. Also ich finde das sehr löblich, dass du sagst, dass der LV die Kosten für die Rundfunkgebühren und den Strom, der dann gleich auch kommt, übernehmen soll. Sehe das aber nicht als notwendig, da wir ja in großen Teilen auch die Miete übernehmen. Und ich schon finde, dass auch die Kreise da einen gewissen Anteil an Kosten übernehmen sollten, zumal sie auch das Geld dazu haben. Also die haben das Geld für ihren Kreis und die haben das Geld nicht für uns. Wir haben es ihnen zur Verfügung gestellt, nicht für ihre Arbeit für den Landesverband. Das ist das eine. Das zweite ist, dass ich mich freue, dass insbesondere Kreise, in denen vielleicht nicht so viel los ist, uns da ihre Personalressourcen zur Verfügung stellen. Dafür bin ich sehr dankbar und möchte das Ganze nicht überstrapazieren, insbesondere nicht, wenn es sich um so verhältnismäßig übersichtliche Summen handelt. Also sie stellen das uns zur Verfügung, finde ich jetzt ein bisschen missverständlich, da es ja Landesgeschäftsstellen Satelliten sind. Ja, die stehen aber auch den Kreisen ja zur freien Verfügung. Das heißt, für ihre eigenen Aktivitäten vor Ort werden die genutzt. Und ja, also ich finde das so einen kleinen, gerade weil es eben nicht so ein hoher Anteil ist, finde ich schon, dass das so der angemessene Anteil der Kreise ist. Haben wir wieder das Definitionsproblem? Sind das Dingerbüros des Landesverbandes oder Büros der Kreise? Wir haben mal definiert, es sind keine Kreisgeschäftsstellen, sondern Büros des Landesverbandes, oder? Ja, es sind Landesgeschäftsstellen-Satelliten, die vom Landesverband sind in Zusammenarbeit mit den Kreisen. So war das ja auch gedacht. Darum gibt es ja diese Konzepte, wo ein Teil Miete der Landesverband übernimmt und ein Teil eben die entsprechenden Kreise. Also so war das meines Wissens nach im Ursprung mal gedacht. Sasa, du warst ja auch von Anfang an dabei, vielleicht. Das ist ja auch eigentlich ein Argument, sonst dürfen die Kreise das ja gar nicht nutzen. Ja, so war es halt auch gedacht, dass sie halt anteilig deren Arbeitskraft auch für den Landesverband zur Verfügung steht oder Lagerfläche auch für den Landesverband zur Verfügung steht, dass es aber in Kooperation mit den Kreisen genutzt wird und auch anteilig die Kosten da getragen werden. Dafür haben sie es ja auch jederzeit zur Verfügung. Naja, dann rechnen wir das doch einfach auf die Miete und übertragen die Anteiligkeit, die bei der Miete schon da ist, auch da drauf. Du willst den Rundfunkbeitrag jetzt splitten? Oh, bitte nicht. Oh, nee. Lass das doch mit den, also ich find's gut, so mit den Budgets, wie es bisher ist. Wir haben die Satelliten in einem Gesamtbudget beschlossen und da jetzt noch nach und nach immer noch zusätzliche Kosten drauf zu buchen, finde ich nicht richtig. So war das Konzept im Ursprung auch gar nicht gedacht, auch vom Budget her nicht. Nee, also es war eigentlich auch schon so gedacht, dass wirklich auch nur die Miete dadurch durch den Landesverband gefördert wird und die Nebenkosten dann von den Kreisen oder von den Virtuellkreisverbänden dann übernommen wird. Okay. Ich sehe Wortmeldungen oder Menschen im Sprechenraum. Wer von euch war als erstes da? Meiner einer. Dann sag was. Hallo, ich bin aus Krefeld und wir hatten zum Beispiel jetzt Leute aus dem Kreis Willich zu Besuch, die uns, also den Raum genutzt haben. Sollen wir den dann anteilig in den Stromverbrauch auch berechnen oder wie seht ihr das? Stimmen dazu aus? Hey, das verstehe ich auch nicht. War das jetzt an die Sache gerichtet, dass die Kreise die Stromkosten zahlen oder wie hast du die Frage jetzt gemeint? Jetzt im Prinzip als Krefelder die Stromkosten bezahlen. Gleichzeitig natürlich auch andere Regionen diese Geschäftsstelle mitnutzen sollen. Zum Beispiel die Willicher waren jetzt da mit 10 Leuten mehrere Stunden, verbrauchen natürlich auch Strom, den bezahlen wir natürlich dann auch mit. Das können die nicht unter sich ausmachen. Dafür zahlt der Landesverband ja die komplette Miete. Hallo? Natürlich steht das dafür dann auch den anderen Kreisen zur Verfügung. Ich verstehe jetzt gerade den Sinn nicht, da bei 30 Euro oder 50 Stromkosten, das denen aufzubürden, die da mal einmal in der Woche oder einmal im Monat vorbeikommen. Ja, ich finde das jetzt auch generell ein bisschen Korinthenkackerei, aber das könnt ihr ja untereinander ausmachen, ob die dann halt eurem Kreisverband irgendwie was dann für die Nutzung spenden oder keine Ahnung. Ja, weil ich sagen wollte, also wir sind ja nicht der einzige Kreis, der etwas davon hat, sondern die anderen Kreise haben auch etwas davon. So ist es ja auch gar nicht, ne? Sollte man bitte auch nicht vergessen. Danke. Ja, so ist es ja dann auch gedacht, dass alle was davon haben. Und das Großteil der Kosten übernimmt ja dann auch der Landesverband. Es geht ja um die geringe Beteiligung der Kreise. So, hat noch jemand was? Ja. Bitte. Ja, wenn ich das richtig verstehe, ist der Landesverband Mieter der Landesgeschäftsstellen. Wenn ich das richtig verstehe, hat auch der Landesverband die Internetanschlüsse, Telefonanschlüsse, Stromanschlüsse da drin übernommen, ne? Ne, bisher nur das Internet und Telefon. Strom sollen die Kreise selber machen. So, die Rundfunkgebühren fallen an aufgrund des Internetanschlusses, richtig? Ja, und alle anderen Kosten fallen an, weil wir da einen Raum gemietet haben. Genau, so wollte ich jetzt weiter argumentieren. Und damit würde ich sagen, übernehmt ihr auch, so leid wie mir tut, alle anderen Nebenkosten für diesen Raum. Das war also in keiner Ausschreibung irgendwie ersichtlich, dass da Kosten auf die... Da möchte ich gerade dazwischen gehen. Also ich war ja von Anfang an auch in der Projektgruppe mit drin. Das wurde auch ganz klar so mit den Kreisverbänden und den virtuellen Kreisverbänden kommuniziert. Also das ganze Konzept ist ja in der Gemeinschaft entwickelt worden. Da saßen jetzt ja nicht nur ein, zwei Leute dran, sondern diverse Leute, die jetzt schon Satelliten haben oder zukünftig noch welche bekommen werden. Und wenn wir da jetzt noch mehr und mehr Kosten reinpacken, sorry, dann müssen wir das so sagen, dann müssen wir halt ein paar weniger Satelliten machen. Dafür können wir dann alle Kosten übernehmen. Es ging ja eben gerade darum, möglichst viel auch da zu ermöglichen und nicht nur vereinzelt dann Stellen zu haben, sondern eben gerade die Flächen auch abzudecken. Wie viel sind denn die Rundfunkgebühren? 18 im Monat halt, mal 9. So kleinklingig sind, kann man ja schon sagen, dann sollen aber bitte alle Leute, die hier reingehen, bitte ihre neuartigen Empfangsgeräte nicht mit reinnehmen dürfen. Sonst muss jeder anteilig an den Kosten. Nein, vergessen. Jetzt fängst du aber an zu trollen, ne? Ja. Also ich würde das ganz gern abstimmen. Ich glaube, sonst verfangen wir uns in einer Endlos-Diskussion. Jupp, das Konzept war von vornherein klar. Korrekt. Sekunde bitte, ich habe gerade noch was gefunden. Ja, bitte. Und zwar im Konzept stand drin, Bürokonzept, Budget und Kompaktübersicht, dass Miete und Nebenkosten bei Krefeld, sprich 471 Euro, durch den Landesverband getragen werden. Und da sind ja Strom, Heizung, Müll und Wasser drin. Nein, Strom gehört nicht zu den regulären Nebenkosten. Miete und Nebenkosten ist Kaltmiete und Nebenkosten ist, wenn im Mietpreis enthalten, die Heizung. Und wenn nicht, dann muss das separat geregelt werden. Und ansonsten sind da so Sachen drin wie Müllabfuhr, Versicherung des Vermieters etc. etc. Das sind die regulären Nebenkosten eines Mietvertrages. Und nicht zusätzliche Verträge wie Strom oder Heizung. Ich weiß nicht, ob Gut. ihr das sehen könnt, was ich gepostet habe. In Google Docs. Ich kann es nicht sehen. Fakt ist, dass wir ein gewisses Budget beschlossen haben, inklusive der Kosten, die wir da freigegeben haben. Und sollten wir das jetzt weiter ausführen müssen, müssen wir uns darüber Gedanken machen, ob wir halt weniger Satelliten brauchen. So, ich würde gerne mit der Diskussion zum Ende kommen. Jetzt haben wir hier Mia Prophetin noch im Raum. Das möchte ich dann als letzten Wortbeitrag, wenn das geht. Wenn jetzt nicht noch ganz doll wichtige Dinge, aber ich würde es gerne auch gleich abstimmen. Hallo, möchtest du etwas sagen? Du bist stummgestellt. Ah, hi. Hi. Und zwar nur kurz zur Info. Wenn irgendeine Betriebsstätte, von uns Geschäftsstelle mehr als 5,99 Euro an Beitrag, Rundfunkbeitrag zahlen sollte, dann läuft irgendwas falsch im Monat. Nur so als Info. Schaut euch da bitte mal das an, ob ihr da mehr zahlt oder nicht, weil mehr als 5,99 im Monat sollte es nicht kosten. Jo. Ich finde, danke für die Info. Auf welcher Grundlage ist das? Kannst du da die Info uns vielleicht einfach mal weiterreichen oder auch an die Kreise, dass man da informiert ist? Kann ich machen. Das ist grundlegend halt eben, wird dort eine Betriebsstätte berechnet und die kostet im Monat 5,99. Da wir keine Angestellten haben und so weiter, ist das die erste Staffel. 5,99, mehr kostet die nicht. Super, wusste ich aber auch nicht. Ich dachte, das wäre komplett einheitlich. Nee, danke. Nee, das ist diese Filialenregelung, die damals für Supermärkte gemacht worden ist. Gut, dann danke dafür. Ich tendiere nochmal zur Abstimmung. Genau, dann stimmen wir jetzt ab. Christian. Dafür. Jens. Ich enthalte. Daniel. Dagegen. Ich bin auch dagegen. Sasa. Dagegen. Steffi. Ebenfalls dagegen. Vielen Dank. Damit ist der Antrag nicht angenommen. Um nicht zu sagen, abgelehnt. Was ist mit Paki? Wo ist er? Paki ist nicht da. Er ist wieder futsch. Können wir dem irgendwie eine Bridge organisieren oder irgendwas, weil er zu auch mit ihm ist? Ist der Timmy da? Der kann doch sowas immer ganz fix. Hey, die Bridge ist schon da. Schwupp! Cool, jetzt müssen wir nur wissen, ja, mag einer den kurz an. Eben anrufen. Ein Hoch der Wahl auf unsere großartige AG-Technik. Yeah! Yippie-a-juhu. Wollen wir derweil weitermachen? Moment, bitte. Nummer steht im Kommentar, aber bedenkt, falls ihr nachher noch einen NL-Channel habt, ne, da kann sich jeder drauf einwählen. Super, dank dir. Ja, dann machen wir das, dann müssen wir dann gleich anders lösen. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Antrag. 85653 Stromkosten für Satellitenbüros übernehmen. Brauchen wir dazu Diskussion? Das wäre wahrscheinlich die gleiche wie gerade. Genau. Wollen wir es dann gleich abstimmen lassen? Sehr gern. Okay, Christian. Dafür. Jens. Ich enthalte. Das ist jetzt überraschend. Daniel. Daniel. Der telefoniert mit Paki, wie er es eben sagt. Ja, ist warm. Ich bin dagegen, Sasa. Dagegen. Steffi. Ebenfalls dagegen. Genau, und dann ist gerade AFK. Damit ist trotzdem der Antrag nicht angenommen, also abgelehnt. Gut. Dann haben wir als nächstes einen Antrag. Und zwar das Ticket 85261, Fahrtkostenerstattung für einen Listenkandidat und der Antragsteller ist der Andi NRW. Ist der da? Ist er? Ich sehe ihn. Komm doch mal hoch. Hi. Abend. Genau. Sorry, Paki sollte jetzt auch kommen. Fein. Möchtest du irgendwas dazu sagen? Genau. Ja, schon, ja. Erzähl. Wer ist... Hallo? Paki? Jo, hört ihr mich? Ja. Hi, Paki. Hi. Ja, folgendes. Ich habe in den letzten ein, zwei Monaten mich mit einigen Leuten unterhalten und mehr so diffuse Informationen bekommen. Eine wesentliche war, der Landesverband will die Listenkandidaten in ihrem Tun, wenn sie doch aktiv irgendwo auftreten, unterstützen. Eine weitere Information war, dass jetzt kürzlich von der Melanie, dass eben wir dazu als Listenkandidaten eben keine einzelnen Fahrtkostenanträge einreichen sollten, sondern es die Möglichkeit gäbe, einen Budgetantrag zu stellen. Ich habe jetzt seitens des Landesverbands oder von der Verti darüber so überhaupt noch keine Info bekommen, ist alles etwas vage und deshalb stelle ich jetzt einfach mal diesen Antrag eben auf diese mir zu Ohren gekommene Budgetmöglichkeit. Es geht mir nicht um alle Termine, zu denen ich irgendwo hinfahre, sondern mir persönlich zumindest geht es nur um die, wo ich eingeladen bin und auch einen aktiven Part übernehme, sprich eine Rede halte oder an einer Podiumsdiskussion aktiv teilnehme. Um diese Termine geht es mir. Und ja, vielleicht schaffen wir mit dem Antrag hier vielleicht auch ein Stück weit einen kleinen Präzedenzfall oder auch als Denkanregung, das vielleicht für alle Listenkandidaten mal grundsätzlich zu regeln. Vielen Dank. Genau, also die Mel hat tatsächlich ein Budget beantragt, das wir abgestimmt haben. Und ich denke mal, das sollte für dich dann auch möglich sein. Es geht halt dann nur darum, dass wir erstmal einen Betrag festlegen, ne? Oder sieht das jemand anders? Nee, sehe ich im Prinzip genauso. Wenn die uns da repräsentieren und ihre Aufgaben als Bundestagskandidaten wahrnehmen. Und ich weiß auch von teilweise von den Leuten, dass die selber auch die finanziellen Mittel einfach nicht mehr haben. Das sollte dem Ganzen da nicht im Weg stehen oder sollten wir sie definitiv unterstützen. Die Einstellung finde ich schon mal grundsätzlich sehr gut. Mich bringt das nicht an den Bettelstab, aber so etwas verursacht immer auch Verdienstausfall. Das übersteigt jede Spritkosten um ein Vielfaches in meinem Fall. Aber darum geht es mir auch nicht. Ich wollte einfach nur mal versuchen, dass wir hier eine grundsätzliche Lösung anstreben und eben damit auch persönlich jetzt mal einen Antrag stellen. Ne? Genau. Also ich würde sagen, Mel hat es halt so gemacht, dass sie uns einen Antrag geschickt hat über einen bestimmten Betrag, den wir dann abgestimmt haben als Budget. Und ich denke mal, das kann dann jeder andere Listenkandidat auch machen. Ja, wir hatten mal gesagt, dass wir das, glaube ich, auf eine bestimmte Zahl begrenzen wollten, glaube ich, mich zu erinnern. Ja. Es ging halt darum, dass die Mel als Listenplatz 1 im Moment auch eine außergewöhnliche Belastung hat und wesentlich mehr unterwegs ist als mancher andere. Deswegen hatten wir das da mit dem Budget gemacht und nicht mit den Einzelabrechnungen. So, wenn okay. du aber sagst, es sind einzelne Termine, die du auch sehr genau sagen kannst, und dass Termine sind, zu denen du eingeladen wirst und das auch vorher sagen kannst, würde ich in dem Fall bevorzugen, das nicht über ein Budget zu machen, sondern über die Abrechnung. Ja, ich weiß nicht, also im Endeffekt macht es ja nicht so wahnsinnig viel aus. Es ist für die Leute nur leichter und ich glaube schon, dass in der heißen Wahlkampfphase da einige Kandidaten, weil es auch, es betrifft ja auch Direktkandidaten, deswegen gehe ich davon aus, dass es auch einen Großteil der Listenkandidaten betreffen wird, die echt viel unterwegs sein werden. Nur jetzt einfach nochmal was der Form halber. Diese Dinge mit Budget und Einzelabrechnung einreichen. Auch Mel reicht ihre Reisekostenabrechnung ein, zwar kumuliert, aber nichtsdestotrotz bekommen wir da auch eine Einzelauflistung, wann sie wo gewesen ist, um das alles nachvollziehen zu können. Ja, und wenn wir dem Andi jetzt in irgendeiner Form da jetzt auch was gewähren wollen, dann müssen wir da auch entweder ein Budget festsetzen oder sagen, wir gewähren ihm jetzt diesen Termin und gewähren ihm diesen Termin und gewähren diesen Termin. Das müsst ihr sagen, wie ihr das wollt. Also Budget fände ich schon sinnvoll. Man muss es dann eben, sag ich mal, schon ein bisschen von der Platzierung und von der Gefragtheit der Kandidaten abhängig machen, würde ich sagen. Ja, da möchte ich gerne einhaken. Es ist so, ihr wisst alle, wie heiß das Thema Nichtraucherschutz in NRW ist. Und die Frequenz nimmt bei mir spürbar zu. Das waren jetzt 9 Termine im Laufe des letzten Monats und 5 im Monat davor. Davon würde ich insgesamt 3 geltend machen wollen, bei denen ich wirklich aktiven Redebeitrag hatte. Und dass die Frequenz nimmt zu. Ne? Das wird auch bis zur Wahl sich nicht groß ändern, das wird steigen. Und ich kann nicht für alle Listenkandidaten reden. Ich weiß nicht, wie bei denen so die Terminplanung, die Gefragtheit aussieht. Was mich persönlich angeht, kann ich einfach nur sagen, ich habe mittlerweile 1 bis 2 Termine pro Woche. Ne? Ja, das ist auch mein Empfinden. Ich betreue ja auch einige Kandidaten. Deswegen, Anni, es wäre auch total super, wenn du mir da einige Informationen zu deinen Terminen zukommen lassen würdest. In der Öffentlichkeitsarbeit, in der Pressearbeit, also die Termine und auch die Anfragen, die nehmen jetzt halt stetig zu. Da klar sind die Budgets da unterschiedlich, weil Meldi reist auch 4 bundesweit. Umso niedriger platziert, umso eher wird sich das in NRW abspielen. Das kann man natürlich dementsprechend dann ja schon berücksichtigen. Was hast du dir denn so gedacht, Anni, was du da als Budget beantragen wollen würdest? Ehrlich gesagt habe ich mir da gar keine Idee davon gemacht. Es ging mir wirklich eigentlich nur um die reinen Spritkosten zu den Terminen, wo 2 Faktoren zutreffen. Eben, ich wurde eingeladen und ich habe einen aktiven Part. Und die waren eben, das waren jetzt 7, 8 Termine in den letzten 2 Monaten. Würde es mich freuen, wenn eben diese Aussage, die mir zugekommen ist, der Landesverband möchte die Listenkandidaten unterstützen, zumindest in diesem kleinen Part, was Spritgeld angeht, dann wirklich einspringen würde. Alles andere ist halt Selbstleistung. Ja, geht immer auf die 30 Cent bezogen, ne? Ich sage das jetzt nur immer mal, weil du das so betont mit dem Spritgeld sagst. Also wir erstatten keine Benzinquittung. Genau, also es ist ja immer ne, 30 Cent pro Kilometer. Und ich habe mal eine Rückfrage, ich glaube, das kann Steffi am besten sagen. In der Vergangenheit liegende Termine, wie kann man die abrechnen, ohne dass sie vorher beantragt wurden? Kann man das? Ich sag mal grundsätzlich eigentlich nicht. Genau, weil jetzt Andi auch sagte, ich hatte die Termine und die würde ich gerne geltend machen. Es geht ja dann, müsste es um Termine gehen, die in der Zukunft liegen. Korrekt. Ja, ab Antragsbeschluss. Genau. Also ich würde sagen, wenn der Andi sich jetzt da vielleicht ein bisschen schwer tut, mit den Zahlen zu sagen, als Vorschlag schlage ich ein Budget von 200 € vor. Das ist, glaube ich, erstmal ganz gut. Damit kommst du vielleicht eine gewisse Terminreihe über die Runden. Und sobald du das verbraucht hast, die Reisekostenanträge musst du mir dann einreichen, dann kannst du halt dann nochmal... können wir nochmal nachbeschließen. Wenn wir sehen, das nimmt irgendwie zu oder wir haben uns verschätzt, dann sprechen wir da nochmal drüber. Okay, dann darfst du jeden Monat von mir mit einem Antrag rechnen, weil meine Kosten, ich habe die mal grob überschlagen, allein in den letzten 2 Monaten bei 1.800 € liegen. Ne? Aber, ja, darum haben wir ja gefragt, du solltest Zahlen sagen. Ja, ich sage ja, ich will ja nicht alles davon geltend machen, darum geht es mir gar nicht. Ich will mich hier nicht bereichern oder irgendwie... Nein, das wissen wir. Das möchte ich nicht und das wird auch nie der Fall sein. Mir geht es nur darum, ein Symbol, ein Zeichen. Ne? Und das kann man eben schon ein Stück weit an den Spritkosten festmachen. Wie gesagt, darum die Frage nach der Budgetierung, wenn die nur für Platz 1 für möglich angesehen wird. Ich verstehe, dass die Mail auch bundesweit unterwegs ist. Nee, aber das haben wir ja gerade. Ich habe übrigens einen Berliner Termin, einen Frankfurter Termin, genau aus diesem Grund jetzt mittlerweile abgesagt, weil ich mir das gerade in der heißen Phase meiner beruflichen Einkommenszeit einfach nicht leisten kann, Kunden immer weiter zu vertrösten, immer wieder durch Deutschland, jetzt ganz Deutschland zu fahren. Wenn ich wirklich dadurch nicht nur Verdienstausfall, sondern auch noch aktive Kosten habe. Darf ich dich da ganz kurz dann nochmal einhaken? Darum haben wir ja gefragt, dass du oder dich darum gebeten, dass du mal eine Schätzung abgibst, was du so brauchst. Und wir brauchen da schon einen Anhaltspunkt. Wir können jetzt nicht sagen, wir geben dem Andi jetzt Reisekosten, komme was da wolle, bis September im Wahlkampf. Das muss auch erstmal überschaubar sein. Wir müssen ja auch wissen, ob wir uns das am Ende des Tages alles leisten können. Ich möchte um jetzt nochmal darauf einzugehen, was der Thomas da eben geschrieben hat. Es geht nicht darum, dass jemand 48 Stunden vor wenn er eingeladen wird, auf einen Termin einen Reisekostenantrag stellen soll. Darum machen wir diese Sache ja jetzt mit dem Budget, damit eben all diese Sachen abgedeckt sind. Genau. Ja, eben war aber auch vom Bucky ins Feld geführt worden, dass eben nur für Platz 1 eben diese Budgetierung gelten soll. Für alle anderen mögen dann bitte eben Einzelabrechnungen einreichen. Das war der Jens. Das war der Jens und ich habe das ja nochmal gerade gerückt, weil auch die Mel muss ja die Abrechnungen einreichen. Genau, und ich habe das ja auch gerade noch gesagt, dass es darum und nicht um die Anträge. Genau, das ist, fällt euch im Endeffekt dann eben einfacher und es macht im Endeffekt nichts aus. Andi, ja. Du kennst das, das ist ähnlich wie mit deiner Geschichte für die Drogenkampagne. Da haben wir auch ein Budget für freigegeben, da hast du die Reisekostenanträge reingereicht und Punkt. Genauso ist das jetzt auch. Ja, und ich glaube, das blieb auch in einem ziemlich überschaubaren Rahmen, ne? Korrekt. Und auch die Termine, sag ich jetzt mal, die du wahrnimmst, wo du sagst, da möchtest du keine Kostenerstattung haben, kannst du ja dann auch noch eine Abrechnung für reinreichen und das gerne spenden. Nur mal so am Rande. Wunderbar. Wollen wir denn jetzt ein Budget festlegen oder soll dir Andi da nochmal einen Antrag stellen? Wie seht ihr das? Also ich finde es ganz gut, wenn sich der Andi da nochmal Gedanken zu macht und wir das dann im Umlauf beschließen. Ja, vielleicht kann er sich dann nochmal kurz schließen mit Sasa oder auch mit anderen Kandidaten und dann machen wir das im Umlauf. Finde ich gut. Das Problem, das für mich daraus sofort entsteht, ist, ich kann unmöglich vorhersagen, ob ich 2 oder 20 Termine im September haben werde. Ja, dann lass uns doch einfach außerhalb der Vorstandssitzung da nochmal drüber sprechen. Ich denke, dass man das in Teilen schon so ein bisschen abschätzen kann und da ist ja auch noch nicht das letzte Wort angesprochen. Du kannst ja jedes Mal dann wieder einen neuen Antrag stellen, aber das können wir ja außerhalb der Vorstandssitzung besprechen und das dann im Umlauf beschließen. Das genau. Geht wirklich auch schnell im Umlauf und ja, das haben wir schnell durch. Außerdem, irgendeinen Betrag müssen wir ja setzen. Also wir können ja nicht ein unbegrenztes Fachkostenbudget setzen. Ja, das hatte ich ja eben ja auch schon mal gesagt. Irgendwas muss da halt stehen. Ja, richtig. Das ist richtig. Also, aber ich würde da eher zu tendieren, ein Budget festzulegen bis zur Bundestagswahl, weil das ist ja auch ein markantes Datum. Das ist jetzt auch ein überschaubarer Zeit. Ja, deswegen, da geht es ja um deine Kalkulation, Andi. Genau darum geht es ja. Dafür müssen wir aber dann von dir auch irgendwie Infos haben. Lass uns, bist du morgen in Münster bei dem Treffen? Ja, nee, bin ich morgen nicht. Okay, dann lass uns einfach dann morgen irgendwie mal im Laufe des Tages telefonieren und dann können wir das absprechen, weil mit dir wollte ich auch eh noch quatschen bezüglich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Ja, okay. Sonst hätte ich jetzt einfach gesagt, setz ein Budget bis zur Bundestagswahl von 500 fest, wenn da irgendwo das aus dem Ruder läuft oder irgendwie für mich völlig etwas, das nicht vor jetzt Einsehbares passiert, dann könnte man da nochmal drüber sprechen. So hätte ich auf jeden Fall eine gewisse Sicherheit für mich persönlich. Ja. Ja, das können wir gerne machen. Das war ja auch mein Vorschlag eben. Klingt gut. Ist da jemand gegen, diesen Betrag jetzt in den Antrag mit aufzunehmen? Nee, gerne. Claudia, magst du das damit reinschreiben? Und das gilt definitiv dann erst ab jetzt oder eben auch für die haufenweise Termine, die ich jetzt im letzten Monat hatte? Nee, ab jetzt. Ab jetzt, ja. Also für die Vergangenheit funktioniert das so nicht. Gut, dann habe ich auch eine falsche Information bekommen, aber ist okay, ja. Gut. Zeile 342, lest mal bitte. Der Vorstand schließt mit Datum von heute ein Budget von 500 Euro. Klingt gut, oder? Darf ich fragen, für was jetzt speziell für mich? Yep. Es ist ja dein Antrag. Also das wäre jetzt quasi eine Erweiterung deines Antrages. Dann möchte ich anschließend anregen, dass ihr das Gleiche für alle Listenkandidaten beschließt, damit wir zu einer Art Pauschalregelung kommen und darüber auch die Listenkandidaten bitte ich dann zu informieren, damit die jetzt nicht proaktiv alle einzeln losrennen müssen und sich darum bemühen, eben genau diese Diskussion hier immer wieder zu führen. Das müssen die gar nicht, Andi. Das hat seinerzeit ist das auf der Kandidatenliste schon gelaufen. Das hatte die Mel auch mehrmals angeregt. Sie wollte das damals gesammelt einreichen. Das ist leider nicht dazu gekommen, soweit ich mich da erinnern kann. Und wir haben auch damals schon gesagt, dass die Listenkandidaten sich bitte an uns wenden sollen. Wir können ja jetzt nicht für alle 20, die jetzt gerade nicht da sind, irgendwie pauschal für jeden 500 Euro beantragen. Das hängt ja da schon auch von den Kandidaten ab, die uns da auch schon ein bisschen erzählen müssen, wie denn so die Lage bei denen ist, damit wir uns ein Bild dazu machen können. Darum meine ich auch, man könnte, oder meine Idee wäre, dass wir eine Regelung finden und Bedingungen finden, unter denen eben dann eine Erstattung möglich wird und unter denen dieses Budget greift. Dass das eben, ja genau, dass jetzt nicht jeder einfach nur sagen kann, ich fahre mal hierhin, ich habe da jetzt Lust drauf und lass mir das Spritgeld erstatten, sondern da müssen halt Bedingungen her und die müssen auch belegbar sein und dann könnte man auch pauschal etwas freigeben, weil die Inanspruchnahme dieses Budgets dann ja eben von diesen Bedingungen abhängt. Also ich fände es gut, wenn ihr euch da zusammensetzt, vielleicht ein paar sinnvolle Bedingungen ausarbeitet, weil ihr seid ja schließlich die, die da auch drinstecken und sich das entsprechend besser vorstellen können, was man da für sinnvolle Bedingungen dran knüpfen kann und uns dann einfach nochmal einen Antrag vorlegt. Was hältst du davon? Ja, okay, klar, gerne. Also wie gesagt, nur als Anregung, meine persönliche Bedingung war, ich werde eingeladen und ich habe einen aktiven Part. Ne? Ja, wir sollten uns da wirklich ein bisschen detaillierter Gedanken zu machen, weil ich denke nicht, dass da jeder kleine Termin auch abgerechnet werden können sollte. Also jetzt irgendwelche Infostände dann nur zu besuchen oder sonst irgendwie was. Ich kann da gerne auch mit unterstützen. Und dann stellt sich ja dann noch die Frage, wenn du sagst Bedingungen, inwiefern muss das überprüfbar sein? Also sollen die Kandidaten die Einladung mit einreichen? Soll das irgendwer mit Gegenprüfen von anderen Kandidaten oder da, wo die Veranstaltung ist. Das sind halt alles so Eckpunkte. Ja, da könnte man vielleicht einfach mal 4-5 Sätze zu schreiben. Viel mehr wird es da sicher nicht brauchen und dann hätte man eine Richtlinie. Ne? Ja, das genau. Finde ich schön. Dann machen wir das so, oder ihr setzt euch zusammen. Genau, du hast den Job und wir stimmen diesen Antrag jetzt ab, ja? Ja, Andi, magst du mich dann irgendwie anrufen oder mir deine Telefonnummer zukommen lassen? Telefonnummer steht im Wiki, aber kann ich dir gerne auch hier schreiben, die ist öffentlich. Moment. Ja, super. Gut, dann stimmen wir den Antrag jetzt trotzdem ab. Christian. Dafür. Jens. Ja. Daniel. Die 500, ja. Ja, genau. Ich bin auch dafür, Sasa. Dafür. Paki. Dafür. Steffi. Dafür. Wunderbar, dann ist der Antrag so angenommen, genau, und alles andere besprecht ihr dann außerhalb dieser Sitzung. Das ist wunderbar. Vielen Dank, dann kommen wir zum nächsten Antrag. Und zwar ist das Ticket 85299, 111 Gute Gründe Flyer, Antrag auf Bestellung des Flyers. Antragsteller ist der Markus von Kreller. Jetzt weiß ich, dass der im Urlaub ist. Möchte den Antrag jemand übernehmen? Oder, ja. Und Carsten ist auch noch nicht da. Genau. Finde ich doof. Ja, also ich würde den auch erstmal vertagen, weil ich noch nicht weiß, wie weit wir jetzt mit dem Budget umgehen, was die Themenflyer angeht. Die sind ja jetzt fertig, zumindest sind 9 Stück da verfügbar und das ist eine Budgetfrage, denke ich, weil es gibt noch andere Flyer, die wir noch nicht bestellt haben. Es kommen noch Flyer nach und da haben wir noch nicht einen kompletten Überblick. Und ich halte den 111-Gründe-Flyer jetzt nicht für so massiv wichtig wie andere Themenflyer zum Beispiel. Gut, dann lass uns da nochmal das nach hinten schieben. Nach hinten schieben, bis Carsten da ist oder, wenn er nicht... Bis zur Budgeterklärung insgesamt. Okay, bis zur Budgeterklärung, also werden wir den... müssen wir das abstimmen? Ich denke nicht, dass wir das abstimmen müssen. Ich würde eher das Ganze als behandelt ansehen und wir bestellen die Flyer entsprechend der Priorisierung. Gut. Kurze Zwischenfrage. Nummer habe ich gerade geschrieben. Habt ihr die jetzt? Ja. Ich habe sie gesehen, ja. Ich melde mich bei dir. Wieso denn behandelt? Ich muss nämlich jetzt raus. Ich verabschiede mich. Ciao. Also behandelt, das ist ja direkte Aufforderung, Sachen zu bestellen. Also wir können den entweder verschieben, zustimmen oder ablehnen oder zurückweisen, aber doch nicht behandelt. Ein Umlauf vertagt oder wie auch immer. Dann wir können würde gerne ich... Den ein bisschen Umlauf vertagen. Nee, anders. Wir müssen... So müssen wir den eh ändern. Also im Grunde müssen wir den eh ablehnen, weil da keine Zahlen und Nummern und irgendwas drinstehen. Also. Korrekt, darum wollte ich nämlich gerade aus. Und dann würde ich den auch dann ablehnen und mit auf den Weg geben, dass Paki und Carsten das eben priorisieren, welche Flyer da bestellt werden. Entsprechend des Budgets, was dann zur Verfügung steht. Gut, dann müssen wir das abstimmen. wollen wir das gleich machen? Dagegen. Ja. Okay, also Christian. Dagegen. Jens. Dagegen. Daniel? dagegen. Ich bin auch dagegen, Sasa. Dagegen. Paki? Dagegen. Steffi? Ich war da schon dagegen. Okay, Steffi ist auch dagegen. Also, dann wird der Antrag, ja, beziehungsweise erst abgelehnt. Wenn die Flyer... Ja, er ist abgelehnt und dementsprechend später geguckt, ob wir die bestellen oder nicht. Okay, dann haben wir hier einen Finanzantrag 84497, zweitiges Seminar der Stiftung Mitarbeit. Antragsteller ist der Fitz. Der war im Umlauf noch nicht ganz durchgestimmt, deswegen hatte ich den jetzt kurzfristig schon noch mit draufgenommen, weil er schon relativ alt ist. Mhm. Ist der Fitz da? Nein. Okay, weiter. Wie bitte? Wir können im Prinzip auch fertig abstimmen. Da wir den eh im Umlauf machen wollten, können wir den auch jetzt eben fertig abstimmen. Ja. Kann mir mal eben einer kurz die Zeile geben? 368. Habe ich nicht gehört. 368. Danke. Wunderbar, dann stimmen wir den einmal so durch, weil wir den Umlauf nicht fertig abgestimmt haben. Ja, einmal vorgestellt werden muss er trotzdem. Ja, Fitz ist aber nicht da, oder? Also im Prinzip geht es darum, dass ein Seminar ist, wo es um kommunale Verknüpfung geht, auch um Verknüpfung mit Interessensverbänden und so weiter, wie man das macht. Der Diskussionsstatus im Umlauf war, dass wir solche Seminare eher über unsere kommunalpolitische Vereinigung selber organisieren sollen. Und deswegen war bisher im Umlauf die Stimmung eher auf Ablehnung des Antrags, weil wir das auch selber stemmen können, was da angeboten wird, wo wir da richtig Geld für bezahlen müssen. Reicht das als Vorstellung? Um wie viel Geld geht es, weißt du das? Auswendig? Müsste ich jetzt nochmal nachgucken, weiß ich nicht. Irgendwas zwischen 80 und 120. Genau. Weiterer Diskussionsbedarf. Ich weiß, dass ich mich enthalten hatte, weil ich da keine Meinung zu habe. Und ich weiß, dass Fitz dort reingeschrieben hat, dass er hinterher dem Landesverband und unter Umständen sicherlich auch der kommunalpolitischen Vereinigung, deren Mitglied er ist, als Multiplikator zur Verfügung stellen wollte. Das käme also dem gesamten Landesverband zugute. Ja, nichtsdestotrotz hat der Jens ja eben gesagt, dass wir das eigentlich, dieses Seminar, was der Fitz da besuchen möchte, intern mit der kommunalpolitischen Vereinigung schon stemmen können. Also dafür ist sie ja da. Ja. Sind denn aber die Referenten da? Ne, die können, kann ja die kommunalpolitische Vereinigung dann für die Partei einbuchen. Ah, okay, ja, klar. Dafür haben die ja ein Budget. Jo. Genau. Dann lass uns stimmen. Okay, wir stimmen. Christian. Dafür. Jens. Dagegen. Daniel. Dagegen. Ich enthalte mich immer noch. Sasa. Ich enthalte mich auch. Paki. Dagegen. Steffi. Ist auch dagegen. Gut, folglich haben wir es jetzt abgestimmt. Okay. Und negativ beschieden. Dann machen wir weiter mit den Umlaufbeschlüssen. Da hatten wir das Ticket 85187 Sonnenschirme. Moment. Genau, Vorstand möge die Anschaffung von 50 Sonnenschirmen, Stückpreis 47,50, Gesamtpreis 2375 Euro beschließen. Genau, das wurde positiv abgestimmt. Dann hatten wir Ticket 85191 VKV Oberhausen, Plakate PG Fanrechte. Genau, da war der Antragsteller der Andro und der wurde auch, oh, okay, lustige Bilder, die mir nicht angezeigt werden. Auf jeden Fall wurde der auch angenommen. Versandkosten Streumittel, das war das Ticket 85193. Der wurde auch angenommen. Da wurden noch die Versandkosten für die Streumittel beantragt. Der wurde angenommen, wie gesagt. Dann hatten wir nur Ticket 85200 VKV Wuppertal, Fahrtkosten zu Berti, Plakate, also VKV-Antrag, der wurde angenommen. Dann Ticket 85629 Druck Fanrechte Plakate, da war Antragsteller der Jens, der wurde auch angenommen. Dann hatten wir Ticket 85498, zusätzliche Beauftragung einer Mumble-Administration. Da war der Antragsteller der XPEC. Genau, das wurde auch angenommen. dann hatten wir einen Ansprechpartner für Mumble, Ticket 85286, der Antragsteller der Bernd TH. Das wurde auch angenommen. Ein Finanzantrag, VKV, Essen, Direktkandidaten, Ticket 85656, der wurde auch angenommen. Essen kriegt also Direktkandidatenplakate. Moment, wo sind wir denn jetzt? Genau, dann hatten wir ein Aktionsbudget fürs Bergbaumuseum über 50 Euro, Ticket 85725, Antragstellerin war die Mel, der wurde auch angenommen. Genau. Haha, das waren die Umlaufbeschlüsse diese Woche. Und dann kommen wir jetzt zum Sonstigen. Yay! Und da haben wir als Sonstiges das Ticket 84433 SKZ Kerpenhorren. Betrifft außerdem das Ticket 85518. Haben wir schon einen Antrag zum NÖ-Teil gehabt? Nee, aber wollen wir den jetzt schon stellen? Dann haben wir durch. Gut. Du möchtest also einen Antrag zu einem NÖ-Teil stellen. Stell mal einen Antrag zum NÖ-Teil. Also ich stelle Antrag auf NÖ-Teil wegen personeller Dinge, die da besprochen werden müssen. Dann stimmen wir den eben ab. Den machen wir dann aber nach dem Sonstigen, ne? Ja, ja. Gut. Dann stimme ich den NÖ-Teil ab. Da ist, Christian? Dafür. Jen? Ja. Daniel? Ja. Ich bin auch dafür. Sasa? Jo. Paki? Ja, dafür. Steffi? Ebenfalls. Gut, dann haben wir gleich nach dem Sonstigen ein NÖ-Teil. So, genau. Jetzt haben wir dann die Tickets zum Thema SKZ. Da ging es halt um die Bezirksmitgliederversammlung. Sowas. genau. Und da hat Claudia, du hast den Janis und den Mike eingeladen, oder? Yep. Mike, bist du da? Offensichtlich nicht, das ist ja super. Möchte jemand hier jetzt die Diskussion übernehmen? Einmal. Bürgungsrat von da? Doch, der ist da. Hallo. Hallo. Gehört hier nicht ganz zum Thema, aber können wir das mit dem Geld mal eine Minute zur Seite schieben? Weil ich hätte da noch eine andere Bemerkung, die, glaube ich, ganz wichtig ist. Und zwar politischer Natur. Ich hoffe, ihr nehmt das jetzt als konstruktive Kritik wahr, aber so Rückblick betrachtet, glaube ich, geht es mir gar nicht so sehr ums Geld bei dieser ganzen Sache, sondern ich bin, um ehrlich zu sein, enttäuscht darüber, dass diese ganze Angelegenheit so schlecht gehandelt wurde. Nicht nur vom Landesvorstand, da habe ich auch Kritik, aber jetzt sind wir hier, jetzt richtig an euch. Wir haben euch ganz oft gesagt, dass die Sache am Kochen ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben von Anfang an da relativ wenig Resonanz bekommen. Und das hat sich dann auch später in der Organisation der ganzen Veranstaltung gezeigt. Offensichtlich, ich hatte nicht den Eindruck, dass im Landesvorstand irgendwann vor der Bezirksmitgliederversammlung Köln, dass die Organisation oder die Moderation dieses ganzen Prozesses ein Thema war. Ich glaube aber, dass das eine der wichtigsten Aufgaben von Vorständen in der Piratenpartei ist, nämlich die Moderation solcher Sachen. Wir selber haben das versucht, aber wir haben einfach das Problem, bei diesem kontroversen Thema war es einfach so, sobald du da deine Meinung gesagt hast oder irgendwas in die Richtung gemacht hast, warst du Beteiligter und hast entsprechend Autorität verloren. Und entsprechend konnten wir das nicht leisten und wenn ich dann irgendwie vom Vorstand höre, das war weder gewollt noch geplant, natürlich in einem anderen Kontext, aber und damit sind wir dann aus der Sache raus, wenn einer der mitgliederstärksten Bezirksverbände über eine Struktur diskutiert, finde ich extrem suboptimal geregelt, sagen wir mal freundlich. So, und was jetzt mein Interesse ist, also ich fände es schön, wenn ihr das als Kritik annehmen könntet, aus der ihr was lernt, vielleicht, dass man so etwas nicht so lange laufen lässt und dann tatsächlich auch seine Gestaltungsspielräume als Vorstand nutzt. Und was das Organisatorische angeht, wenn ich da einen Fehler gemacht habe in der Beantragung der ganzen Veranstaltung, ich persönlich bin davon ausgegangen, und da wurde ich auch von den Mitantragstellern drin bestärkt, dass es so ist, dass derjenige, der einlädt, dann auch die Rechnung bezahlt. Entweder der Bezirksverband, für den eingeladen wurde im Nachhinein, oder der Landesverband als wie auch immer gearteter Rechtsnachfolger des Bezirksverbandes, der aufgelöst wurde. Weil ich glaube, wir haben das im Interesse des Landesverbandes gemacht. Wir haben das gemacht, damit diese unselige Diskussion endlich beendet ist, wovon ich glaube, dass sie es ist. Und 100 Euro Miete und Kaution fürs SKZ waren meiner Ansicht jetzt auch nicht dreist für innerparteiliche Demokratie ein bisschen zu fördern. Und ich finde es schade, dass wir es nicht geschafft haben, mit diesem Thema konstruktiv umzugehen. Dafür gibt es auch, das liegt nicht nur beim Landesvorstand, das liegt sicherlich auch hier viel in der Region begründet. Und mein Interesse ist jetzt, dass wir das möglichst schnell über die Bühne bringen, dass wir das SKZ bezahlt kriegen, weil wir möchten hier noch weitere Seminare machen. Und ich möchte eine pragmatische Lösung haben. Und wenn ich hier mit dem Klingelbeutel durch den Bezirksverband laufen muss und die Bezirksverband Köln Gedächtnisspende einhole. Ich würde gerne was dazu sagen, wenn ich darf. Bitte. Ja. Also, zum einen geht es mir gar nicht so sehr darum, bezahlen wir jetzt diese 100 Euro für die Miete und so weiter. Dass wir euch dann nicht im Regen stehen lassen, ist mir persönlich schon einigermaßen klar. Was mich ein bisschen ärgert, ist ein gewisses Maß an Selbstverständlichkeit, mit dem man da rangeht. Zum einen ist es ja so, natürlich wäre es schön, wenn wir da moderiert hätten. Ich verstehe diesen Wunsch. Andersrum wäre es natürlich auch sehr sinnvoll, wenn eine Untergliederung, die sich gründen, wiedergründen, was weiß ich will, wir wissen alle, wie kompliziert dieser Fall wäre, dann sagt, hört mal, das ist ein sehr emotionales Ding, könnte jemand vom Landesvorstand da hinkommen und die Moderation übernehmen. Weil wir wissen selber, dass wenn wir das machen, ohne gefragt zu werden, dass es dann halt, der Landesvorstand mischt sich ein. Ja, wir kriegen das schon hin. Also eine einfache Anfrage von denen, die das Ding organisiert haben und die da wirklich dran gebaggert haben, dass das Ding gemacht wird, hätte schon gereicht und es hätte jemand von uns die Moderation übernommen. Nicht in vorauseilendem Gehorsam, sondern weil es gewünscht ist, dass der Landesvorstand übernimmt. Ja, das nächste ist der Punkt, ihr habt euch da so lange Zeit gelassen und nichts gemacht. Ich denke, du weißt, seit wann wir im Amt sind. Wir sind noch nicht so schrecklich lange im Amt. Und du kannst uns nicht anlasten, dass dieses Thema inzwischen schon 4 Jahre alt ist. Da haben wir nichts mit zu tun. Ich würde da gerne auch noch was ergänzen. Zu dem, was der Jens gesagt hat und zu dem, was der Janis eben gesagt hat, Folgendes. Also ich finde es unangemessen, wie du das eben schon gesagt hast, in einem anderen Kontext Zitate einfach so rauszureißen. Das klingt so, als hätte jemand gesagt, und das war ich gestern in meiner Sprechstunde, dass wir die Bezirksversammlung nicht gewollt haben. Was damit gemeint war, war, dass wir nicht verantwortlich sind für diese Versammlung. Wir sind lediglich aus Gründen dazu verpflichtet, zu dieser Versammlung einzuladen. So wie wir auch verpflichtet sind, für die Gründung von Kreisverbänden einzuladen. Was aber kein Freibrief für alle Kreisverbände ist, Kosten für diese Veranstaltung zu verursachen. Diese müssen im Vorhinein immer beantragt werden. Sonst könnten die hinterher Rechnungen von 500.000 Euro einreichen. Yippie, wir haben Kreisverband gegründet, der Landesverband bezahlt das. Funktioniert so nicht. Der nächste Punkt ist, der auch ganz übel an der Stelle aufstößt, ist, dass auf der Rechnung, aus welchen Gründen auch immer, noch nicht mal die Bezirksversammlung draufsteht, sondern ein Rhetorikseminar, was am Vortag geplant war und nicht stattgefunden hat. Ist auch eine schwierige Geschichte. Alles in allem möchte ich wirklich nochmal darauf hinweisen, ohne dass da jetzt eine persönliche Wertung des Vorstands reingenommen wird. Wir haben ein Prozedere, welches wirklich sehr, sehr wichtig ist, um nicht allem Tür und Tor zu öffnen. Es müssen Finanzanträge gestellt werden, bevor eine Versammlung stattfindet, bevor Kosten verursacht werden. Dann können die bewilligt werden. Ansonsten haben wir da echt ein großes Problem und eröffnen jedem einen Freibrief. Und da können wir so Sachen gerne wieder nennen wie FlauschCon oder andere Dinge. Darf ich darauf antworten? Bitte. Also erstmal zu Jens. Jens, diese Anfrage gab es an den Landesvorstand, spätestens auch bei Packys Besuch, den ich sehr löblich fand bei uns hier unten. Und wie Lexi sagt, es waren tatsächlich Vorstände vor Ort. Nur auf die Frage hin, ob die irgendeine organisatorische Funktion übernehmen, sagten die, nee, das ist nicht abgesprochen. Und nochmal, das wurde laufen gelassen. Und nochmal, ich sage nicht, dass ihr das alleine schuld seid. Das sind genauso gut die Antragsteller für verantwortlich und die Organisatoren letztlich ich. Und dafür habe ich auch die Verantwortung, bin ich bereit, die Verantwortung zu übernehmen. Steffi, deine Aussage war in der Tat darauf bezogen, dass mit der Einladung keine finanzielle Verpflichtung für den Vorstand steht. Aber ich habe auch gesagt, sie ist exemplarisch für das Problem, was wir hatten. Der Vorstand hat es laufen lassen, dass hier unten diese Nummer läuft. Und im Grunde genommen ist das unter eurem Radar gelaufen. So, und ich weiß, es ist Wahlkampf und es ist furchtbar anstrengend und die Zeit ist einfach knapp bemessen. Aber trotzdem, wir haben hier jetzt das ist eine politische Bewertung. Wir haben hier jetzt eine vergiftete Stimmung und das hätte besser gelöst werden müssen. So, und nochmal, das ist eine Anregung für zukünftige Fälle. Das ist nicht, tretet zurück, ihr habt da Scheiße gebaut. Das soll kein Getrolle sein. Ich würde auch gerne was. Ja, ich würde auch gerade. Auch kurz was zu sagen. Und der letzte Punkt bezüglich der Rechnung. Ja, Steffi, die Rechnung war aber für den richtigen Tag und die genaue Uhrzeit der Bezirksmitgliederversammlung datiert. Und wenn ich mich recht erinnere, ging die Rechnung auch direkt an dich, weil du bei der Volkshochschule Bergheim dich für das SKZ, für Rechnungen, Rückfragen etc. als Ansprechperson gemeldet hast. Für die Seminare wohlgemerkt. Ja, aber offensichtlich, es kam ja keine Rückmeldung, als die Rechnung bei euch einkam. So, da kam von... wie war sein Nom de Guerre, Piratenschlumpf, kam dann die Anmeldung, ja, da braucht ihr noch einen Vorstandsbeschluss, dann geht das klar. So, und da stehe ich dann. Paki wollte was sagen, ne? Ja, genau, Paki. Darf ich kurz mal einhaken? Also, du kannst natürlich nicht alles mitkriegen, Janis, aber ich sehe das nicht so, was du behauptet hast, dass der Vorstand das unterm Radar hatte. Wir haben uns im Vorfeld mit mehreren Beteiligten darüber unterhalten, wie wir das Ganze handhaben. Der Antrag von Mike ging ein, wir haben das diskutiert, wir haben überlegt, ob wir den Bezirksverband neu gründen, ob wir eine Neugründung ansetzen oder ob der reaktiviert wird. Wir haben mehrere Telefonate mit Leuten geführt, wir haben unsere Anwälte gefragt. Insofern, wir hatten das schon auf dem Schirm. Es war zwar ein bisschen unpassend zeitlich für den Wahlkampf jetzt. Wir hatten nebenher eben andere und für mich persönlich auch wichtigere Dinge zu tun. Wir haben immer wieder auch gefragt, ob es nicht möglich sei, das Ganze auf nach der Wahl zu verschieben, was nicht angenommen wurde. Und des Weiteren waren, soweit ich das weiß, Christian, Sasa und Maja auf dieser Bezirksversammlung. Nee, ich nicht. Ali war da. Genau. Und haben da Engagement gezeigt. Auch ich habe mich da irgendwie laufend darüber informiert, wie die Versammlung da vonstatten geht und so weiter. Jetzt zeigen wir dir hier auch, dass wir nicht abgeneigt sind, die Miete da zu bezahlen, dass wir das irgendwie auch klarkriegen. Ich halte die Stimmung ehrlich gesagt nicht für vergiftet. Wir haben da alle draus gelernt und wir sollten die Sache jetzt einfach im Einvernehmen irgendwie lösen und uns da nicht noch gegenseitig an die Karre pissen. Nee, ich glaube, dass dann schon in der Kommunikation einiges sehr suboptimal gelaufen ist. Ich glaube, es war halt auch teilweise nicht so ganz bewusst, dass man war im Glauben, dass die Dinge da vor Ort organisiert sind. Also an mich persönlich sind auch keine Hilfeanfragen irgendwie herangetreten worden. Ich bin echt davon ausgegangen, ja, die Jungs sind lange genug dabei, die kennen sich aus, die wissen, was sie da tun. Ja, ich glaube, wir müssen einfach daraus lernen, dass wir zukünftig über diese Dinge dann noch besser kommunizieren sollten. Wie immer mal, ja, Kommunikation. Nicht nur, dass wir den Eindruck hatten, die Jungs haben das im Griff, die haben das ja auch so gesagt. Ne? Also es ist uns ja, also mir persönlich ist das ja auch so kommuniziert worden. Das ist alles klar, wir haben das total vorbereitet, das ist alles super, ihr braucht euch um gar nichts kümmern, wir nehmen euch nur Arbeit ab. Das sind die Aussagen, die mir gegenüber im Vorlauf zu dieser Bezirksmitgliederversammlung gemacht worden sind. Ja, ich war auch im Glauben, das läuft. Da würde mich echt interessieren, von wem, weil es war nicht alles organisiert. Irgendwie 2 Wochen vor der ganzen Veranstaltung ist die komplette Organisation irgendwie untergetaucht und ich stand mit dem SKZ alleine da. Aber nochmal, Paki hat recht, mir geht es hier darum, dass wir eine gangbare Lösung finden. Und nochmal, das ist nicht, um euch an den Karren zu pissen. Das ist, das und das ist schiefgelaufen. Wir brauchen hier eine Fehlerkultur und lasst uns gemeinsam versuchen, daran zu arbeiten. Bitte. Ja, da bin ich auch völlig bei dir. Also da ist halt einfach definitiv in der Kommunikation was falsch gelaufen. Und wir lernen draus und machen zukünftig besser. Alle. Das schließt auch mich ein und die Jungs, die das sonst alles im Griff haben. Jupp. Schön, dann können wir uns darauf einigen. Und jetzt müssen wir nur noch das mit den Finanzen klären. Stell den Finanzantrag, du kriegst das. Also ganz ehrlich, jetzt zu dem anderen Kram will ich jetzt gar nicht mehr sagen, wer jetzt von uns wie, was, wo und warum. Mit dem Antrag einfach nur selber, da kam kein Finanzantrag in meinen Augen. Das war jetzt echt tatsächlich Formalfug. Also weil ich sehe tatsächlich schon den Landesvorstand, schon den Landesverband in der Verantwortung, wenn es eine Bezirksmitgliederversammlung gibt und dieses Organ einfach auf der Ebene nicht existiert. Deswegen finde ich das Argument mit den KVs ein bisschen komisch, weil da haben wir immer ein VKV-Budget zur Not, wo man abgreifen kann, schon in der Verantwortung. Also ich sehe da eigentlich kein Problem mit. Du erinnerst dich aber daran, dass wir gerade bei den AVs zum Beispiel extrem immer darauf hingewiesen haben, dass Räume zu benutzen sind, die zum Beispiel keine Kosten verursachen? Ja, AVs sind aber was anderes als KMVs. Nee, grundsätzlich finde ich, hat die, also rein formal hat Steffi meiner Meinung nach vollkommen recht. Ja, der Punkt ist, wenn man eine Veranstaltung macht und man weiß, es entstehen Kosten, dann sagt man Bescheid und sagt, hier bei uns entstehen Kosten und dann werden die hinterher erstattet. Das ist in dem Fall nicht passiert. Das ist der Fehler, der da rein vom Ablauf her ist oder einer der Fehler. Nichtsdestotrotz lassen wir den Janis da jetzt nicht den Kosten sitzen, dass der da von seinem persönlichen Konto die Sachen überweist, sondern sagen, wir regeln das jetzt diesmal. Aber grundsätzlich geht es so nicht. Egal welche Veranstaltung, und da geht es nicht mal darum, ob es eine AV ist oder was auch immer, wenn man damit Kosten generiert und die vom Landesverband ersetzt haben möchte, dann muss man diese Kosten vorher anmelden. Sonst mache ich die nächste AV auf den Bermudas und reiche das im Nachhinein ein. Oh ja, bitte, mit Cocktail. Ja, und ich würde auch gerne nochmal auf die Bemerkung vom Darkmund eingehen, dass der Landesverband das Budget des Bezirksverbandes treuhänderisch verwaltet. Ähnlich wie das der Ortsverbände. Wenn sie gegründet sind, haben sie ein Budget. Vorher gibt es keinen Bezirksverband, der ein Budget hat. Und genau, glaube ich, in dem Punkt steht noch Satzungsfuhr an, aber das ist ein anderes Thema, das will ich jetzt auch nicht anschneiden. Nein, müssen wir auch nicht. Ich habe nicht versucht, das System auszuhebeln. Ihr wisst ganz genau, bei allen anderen Veranstaltungen habe ich immer vorher das Budget beantragt. Würde ich das denken, würde ich jetzt auch nicht sagen, wir bezahlen das Ding, sondern dann würde ich dich im Regen stehen lassen. Wenn ich denken würde, du hättest das System ausgehebelt, um dir selbst einen Vorteil zu verschaffen. Ich kenne dich aber und weiß, dass du das nicht machst, sondern dass da einfach was unten durchgegangen ist und dann in dem Fall sowas passiert und dann wird das geregelt und fertig. Gut, dann habt ihr morgen einen Antrag. Ja, ich wollte gerade sagen, also letztendlich können wir dir alle dankbar sein, Janis, dass du das irgendwie nicht gemacht hast, weil sonst wäre das Ganze nicht nochmal auf den Tisch gekommen, sondern irgendwie so unter ferner Liefen verlaufen. Da haben wir jetzt nochmal Resümee schließen können oder beziehungsweise das Ganze irgendwie nochmal ja im Rückblick betrachten können. Und das hat ja auch sein Gutes. Jo. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Janis. Der Milano ist noch im Sprecherraum. Möchtest du irgendwas sagen? Schon um 22.08 Uhr habe ich mich gemeldet. Ich hätte nämlich eine Frage auch von mehreren zu einem eurer Umlaufbeschlüsse. Ja, können wir das machen, wenn wir das Thema durch sind? Claudia hat auch was zu sagen. Entschuldigung. Ich wollte an der Stelle vielleicht auch nochmal nur darauf hinweisen, dass ich eben wegen dieser Problematik das Ganze auch nochmal in den Umlauf geschoben habe, damit das und somit ist das, glaube ich, heute auch Sitzungsthema geworden. Ja. Nö, ist ja in Ordnung. Milano, ist das okay, wenn wir das eben dieses Thema abschließen, einmal kurz und dann, wir haben ja noch einiges auf sonstiges, oder? Mal eben kurz abschließen. So, also, wir haben es jetzt diskutiert. Es ist behandelt. Genau, ich habe behandelt. Wir haben über irgendwas geredet. Ja, genau. Also Claudia möchte auch was sagen. Ich möchte nicht sagen, ich habe nur eine Frage an Steffi fürs Protokoll. Du hattest auf diesen einen Chatpost noch was erwidert, das, bezüglich der treuhänderischen Verwaltung des Bezirksverbandes. Das würde ich gerne fürs Protokoll noch aufnehmen. Das habe ich nicht ganz mitgekriegt. Ich hatte gesagt, ich habe gesagt, dass erst ab Gründung der Bezirksverband anbietet hat. Das war das, was ich gesagt habe. Danke. Gut, okay. Damit ist es behandelt. Wir kriegen Finanzantrag. Wundervoll. Milano. Ja, und zwar der Antrag in 533, der 50286. Sagst du mir kurz, welcher das ist? Das ist die 5. Sag bitte hinten anstellen, nachdem der Rest vom Sonstigen durch ist. Eigentlich war ich schon da, bevor ich mit dem Sonstigen angefangen habe, deswegen. Ja, stell doch eben. Und deine ich hat niemand gesehen? 22, 58 Sekunden habe ich mich gemeldet zur Wortmeldung, da war ich auch hier oben. Entschuldigung, wenn ich dich übersehen habe. Es tut mir leid, sag eben. Ist ja kein Problem. Ich möchte nur gerne mal wissen, da absolut keinerlei Begründung so draufsteht, worauf bezieht sich jetzt diese Moderationsrechte im Mumble? Heißt das jetzt der komplette NRW-Mumble-Bereich, also sprich alle Räume, oder wie ist diese Mod-Rechte-Regelung gemeint? Ja, Paki, sagst du was dazu? Ja, ich sag da was zu. Wir haben ja im Prinzip drei Leute in der AG Technik als Admins beauftragt. Und es gibt aber da sinnvolle Ergänzungen. Es gibt nämlich bei den drei Leuten, die da online sind, die administrieren insbesondere hauptsächlich verwalterisch den Kram. Wir haben aber das Problem, dass es auch schon mal abends oder nachts Leute gibt, die Anfragen haben, und die Leute aus der AG Technik sind sehr stark ausgelastet mit ihrer Arbeit sonst so, was die Technik angeht. Und da hat sich die glückliche Fügung ergeben, dass der Bernd Schreiner sich einverstanden erklärt hat, damit sich um den Mumble zu kümmern. Das geht aber da nicht um Moderation in dem Sinne, dass man irgendwie Leute kickt oder weiß ich nicht was, bannt oder was, da also jetzt den Polizisten zu spielen, sondern es geht hauptsächlich darum, der AG Technik da zu helfen. Und ich freue mich, dass der Bernd Schreiner sich dazu bereit erklärt hat. Also ist das so verstehen, nicht als Moderation, sondern auch weiterhin, also quasi ein vierter Admin? Nein. Genau, er hat zwar die Rechte auch. Der vierte Admin ist das, X-Pack. Bitte? Der vierte Admin ist X-Pack. Ja, der vierte Admin ist X-Pack und dann der, eben fünfte der fünfte Admin. Genau, und der fünfte Admin wäre halt der Bernd. Auch für den Bund hauptsächlich, weil da halt immer wieder mal Fragen kommen. Ist schief formuliert, definitiv. Also ein bisschen. Ja gut, bitte? Dann ist der Antrag einfach nur etwas unglücklich formuliert in der Wortwahl, weil so liest sich das für mich wie ein Supermoderator, der in allen Räumen Rechte hat, auch wenn er gar nicht in der rechten Liste steht. Also das wollte ich nur geklärt haben, weil wie gesagt, der Antrag so an sich, wie man ihn so liest, der war sehr schwammig. Ja, schwammig. Ja, da gebe ich dir recht. Aber wir werden das sehr konservativ handhaben. Ja, es reicht ja nur, wenn ihr mir jetzt sagt, okay, es sollte quasi ein fünfter Admin sein, weil wenn der als Admin auch nicht in der Liste steht mit seinen Adminrechten, kann er auch in den Räumen nichts machen. Ja, alles klar. Gut. Danke dir für Dankeschön. Den Hinweis. Ja, das heißt aber jetzt nicht, dass ihr ihn dann so zum Super-Admin machen könnt oder sollt. Nein, keine Sorge. Dankeschön. Dankeschön, Milano. X-Pack, du bist noch oben, möchtest du noch etwas sagen? Nur kurz die Bitte, wenn ihr vielleicht sowas macht, gerade weil das Mumble-Admin-Thema ja so ein bisschen, ja, ich sag mal, schon immer so ein bisschen schwierig war, dass ihr dem Bernd vielleicht ausrichtet, dass er dann mit uns nochmal bitte kurz Rücksprache halten soll, damit wir da uns irgendwie nicht gegenseitig in die Parade fahren und irgendwie auch eine Stelle haben, wo wir vielleicht zusammen dokumentieren und wissen, was die anderen getan haben, weil der Bernd ja als meines Wissens nicht AG-Technik-Mitglied zum Beispiel die Mumble-Anfragen nicht sieht, die bei uns auflaufen oder was da vielleicht schon gelaufen ist. Ja, genau. Ich kümmere mich drum. Das ist wunderbar. Genau, dann kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Und das ist das Ticket 85645, PGP-Schlüssel aus dem RT, auf jeden Fall von Goxi. Goxi. Ja, bedauerlicherweise kann ich meinem Landesvorstand immer noch keine PGP-verschlüsselten Mails in den RT schicken. Und selbst wenn ich es verschlüsselt könnte, kämen sie als Klartext nochmal unten wieder als in der Ticketnummer unten drunter angehängt mit in Klartext. Das ist irgendwie auch nicht gerade sinnvoll. Du hast aber schon gelesen, dass das in Arbeit ist, Goxi, oder? 621. Ja, aber das ist mittlerweile 9 Monate her. Und davor war es schon in Arbeit. Hast du denn den Arndt mal gefragt, wie weit er da ist? Nee. Okay, dann mache ich das ist, mal. Ist, glaube ich, auch nicht meine Weil mich Aufgabe. Interessiert, das nämlich auch. Nee, nee, ist es auch nicht. Ich dachte, nur hätte er sein können. Ich wollte nur wissen, gut. Ob ihr das noch auf dem Schirm habt. Also nur ganz kurz als Zwischenmeldung, ich habe das auf dem Schirm, weil mich das auch interessiert und es vergeht auch keine AG-Technik-Sitzung. Ich denke, das hast du ja, wenn du da warst, auch wieder mal mitbekommen, wo ich den Arndt nicht danach frage, wie da der Status ist. Also ich bin da auch hinterher, dass das gemacht wird und dass das möglichst bald umzusetzen ist und auch die Sache mit der Klartext-Rückantwort, da werde ich dann auf jeden Fall gucken, dass wir das irgendwie geregelt kriegen. Entweder, dass der RT verschlüsselt antwortet auf verschlüsselte E-Mails oder halt entsprechend, dass da rausgenommen wird. Ja, ich danke. Ich würde nur noch mal dran erinnern. Supi, vielen Dank. Nee, nee, ist ja auch richtig. Und trotzdem, danke, Goxi, für die Erinnerung. Super, dann ist das geklärt. Und dann haben wir hier als nächstes eine Ticket 85658 Schlüsselhausrecht etc. für Satellitengeschäftsstellen. Beziehungsweise die Frage, wie gehen wir mit dem Betrieb der Satellitengeschäftsstellen um? Das war ein Antrag von, ich hab's nicht mehr im Kopf. Das ist kein Antrag. Christian. Kein Antrag, aber eine Frage von Christian, genau. Okay, bitteschön. Ja, da stehen ja so ein paar Stichworte schon drin, beziehungsweise ein paar Vorschläge. Und ich wüsste jetzt ganz gerne, wie wir mit diesen Dingen umgehen, mit Schlüsseln, Haftpflichtversicherungen, sollte eigentlich geklärt sein. Dem Hausrecht, der Frage, ob wir eine Hausordnung oder etwas Ähnliches haben sollten, wo Unterlagen aufbewahrt werden und ob diese Geschäftsstellen auch eigene Queues oder eine gemeinsame Queue bekommen. Wie sieht's aus? Gerne der Reihe nach. Schlüssel. Dann sage ich was zu den Schlüsseln. Ich fände es ganz gut, wenn wir als Landesverband die Anzahl der Schlüssel limitieren, damit nicht die Schlüssel wild vervielfältigt werden können. Und ich fände es weiterhin gut, wenn der Landesvorstand als Zentrale irgendwo einen Schlüssel jedes Satelliten hätte. Um im Ernstfall da einfach mal hinzukommen, sei es, dass der Vorstand da jetzt eine Sitzung halten will und alle, die sonst da sind, im Urlaub sind, oder sei es, dass halt da andere Dinge passieren, fände ich das schon sinnvoll, wenn wir als Mieter zumindest einen Schlüssel haben. Ja, sehe ich genauso. Auch für den Notfall. Also ich meine, jetzt mal gesetzt den Fall, es ist ein Brand in dem Haus oder ein Notfall und keiner von den Leuten vor Ort ist erreichbar, wäre es ganz gut, wenn da irgendwo auch eine Telefonnummer oder ein Ansprechpartner aus dem Landesvorstand kommuniziert werden würde, damit in solchen Fällen halt möglichst schnell Zugang gegeben werden kann. Ja, des Weiteren finde ich es zwingend verpflichtend für die Kreise, dass da klar ist, dass jeder, der einen Schlüssel erhalten hat, das auch entsprechend quittiert und dass der auch diesen Schlüssel eben nicht weitergeben darf, beziehungsweise verantwortlich dafür ist, dann eine neue Quittung zu besorgen. Ich finde es gut, wenn es in den Geschäftsstellen so eine Art Schlüsselbuch geben würde, wo immer derjenige, der den Schlüssel hat, drin unterzeichnet, dass er den Schlüssel hat und damit auch für eventuellen Verlust verantwortlich ist. Genau, so wird es ja in Vereinen auch ganz üblich gemacht. Die Claudia möchte auch was sagen. Jo, ich würde an der Stelle einfach mal auf die Berti verweisen. Da gibt's für jeden Schlüssel ein eigenes Blatt, auf dem jemand der unterschreibt, der den Schlüssel hat. Da gibt's auch eine Hausordnung. Ja, also das mit dem Schlüsselbuch, das hat sich als sehr praktisch erwiesen. Und wie gesagt, jeder Schlüssel hat da ein eigenes Blatt. Das heißt, der kann auch problemlos mal weitergegeben werden. Es muss halt nur unterschrieben werden. Ja, das klingt doch vernünftig. Dann würde ich das als Anleitung, als Anweisung für die Kreise einfach weitergeben wollen. Der Bertram ist noch oben. Sorry. Ja. Ja, warte mal kurz. Jens wollte, glaube ich, noch was sagen. Entschuldigung. Ich Wer macht das? Der Christian, also, oder? Ich habe es ja sogar schon geschrieben. Das war ja bereits mein Vorschlag. Insofern ist das ja jetzt nicht so die ganz große Überraschung. Ne? Ja, Zeile ich wollte nur einmal Zeile fürs 633, Protokoll. Das steht im Protokoll. Ne? 633 steht ja schon lange dran. Super. Bertram, Entschuldigung, ich wollte dich jetzt nicht wieder unterbrechen. Sag mal. Ja, also zwei Sachen dazu. Erstmal Schlüsselkopie beim Landesvorstand finde ich sowieso in Ordnung. Wer kriegt den, wäre da meine Frage. Und der zweite Punkt ist, Schlüsselbuch finde ich ein bisschen overprotective. Wenn man viel Zeit hat und wenig zu tun, dann ist das vielleicht okay. Ansonsten würde ich sagen, Schlüsselbuch in dem Sinne, dass jemand, der den Schlüssel bekommt, dafür unterschreibt, dass er einen hat und auch eine Haftpflichtversicherung hat am besten. Ja, derjenige, der da zuletzt unterschrieben hat, übernimmt die Verantwortung für diesen Schlüssel. Ja, eben. Ich weiß nicht, also das macht doch keinen Aufwand, so ein Schlüsselbuch zu führen. Das gibt es halt. Und wenn du den Schlüssel hast dann und dafür unterschrieben hast, bist du dafür verantwortlich. Punkt. Also ja. Das ist doch nicht. Ja, okay, kein Problem. Du beschreibst im Prinzip mit deiner Aussage genau das Prozedere, was andere hier als Schlüsselbuch bezeichnen. Ja, danke für die Info. Hatte ich wohl falsch verstanden. Gut, danke schön. Jo, er hatte aber, glaube ich, noch die Frage, wer dann den Schlüssel bekommen soll. Genau, das wäre noch zu klären. Ja, auch Christian? Auch da gibt es einen Vorschlag und der lautet bei mir dann eben den jeweiligen Kreisvorständen bzw. Büropiraten, diese Schlüssel zu überantworten. Das kommt natürlich auch auf die Zahl an, auf die wir uns dort einigen. Wir sollten die Anzahl sicherlich begrenzen. Die Frage ist auch, wie viele wir das begrenzen und wie viele Kreisvorstände und oder Büropiraten es dort jeweils dann gibt. Wenn das hinkommt, ist es prima. Wenn nicht, müssen wir uns was überlegen. Wir hatten eben gesagt, dass einer zum Landesvorstand soll. Ja. Ja. Würdest du denn da die Verwaltung übernehmen, der Schlüssel? Die müssen ja physisch auch irgendwo sein. Wer ist du? Du bist Christian. Christian. Kann ich machen, aber ich weiß nicht, ob ich früh genug da bin, wenn die Feuerwehr anrauscht. Ja, die kriegen die Tür schon auf, keine Sorge. Ansonsten kann ich die auch zu den Verträgen packen, das ist mir gleich, weil die lagern ja dann bei mir. Das halte ich ohnehin für in irgendeiner Art und Weise sinnvoll. Zum Thema Unterlagen kommen wir ja gleich noch. Ja, ich hätte jetzt Dortmund sonst ganz schick gefunden, weil Dortmund halt auch recht zentral liegt. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich halte das irgendwie so als, also für Besitzanspruchsdenken oder so etwas, mag das irgendwie sinnvoll sein. Ansonsten sehe ich persönlich gar keinen Sinn darin, dass wir noch da einen Schlüssel behalten, aber das können wir dann irgendwie meinetwegen trotzdem so beschließen. Mir ist das egal, ob hier irgendwie ein Schlüssel rumliegt oder ob der woanders rumliegt, soll mir wurscht sein. Wie sieht denn der Rest der Vorstand das? Also irgendwie müssen wir ja da, mir ist es auch gleich, ob der Christian das jetzt hat oder wo die auch immer sind. Ja, für den Fall der Fälle, dass da halt wirklich mal irgendwie alle ausgeflogen sind und man würde es aber gerne nutzen, fände ich es persönlich rein geografisch sinnvoll, wenn das in Dortmund wäre und nicht unbedingt in Krefeld. Nee, also grundsätzlich jetzt erstmal den ersten Schritt, dass wir alle da einer Meinung sind, dass überhaupt ein Schlüssel beim Landesvorstand ist. Ach so, ja, ich ja. Ich halte das für unnötig. Ja, Ernst, nehmen wir an, ich habe diesen Schlüssel, ja? Und der ist dann in der Nähe von Düsseldorf. Und beim Wahlkreis, beim Büro, das irgendwo in OWL ist, braucht einer einen Schlüssel. Dann setze ich mich in den Zug und fahre nach OWL, um das da zu machen. Ich denke, es muss eine ordentliche Schlüsselverwaltung vor Ort geben. Na, ja, das auf jeden Fall. Die sollen da ja auch ein Kontingent an Schlüsseln haben. Es geht aber darum, dass die fangen jetzt an, ihre Schlüssel zu verlieren oder weiß der Geier, was auch immer. Den sozusagen den allerletzten Notfallschlüssel dann haben. Genau, so ein Worst-Case-Schlüssel. Oder es möchte einer einen neuen Schlüssel haben, weil er den verloren hat und alle anderen sind jetzt im Urlaub, aber irgendwie sowas. Darf ich was sagen? Gern. Also bei den Kreisverbänden sehe ich das Problem nicht, da hat der Kreisverband die Schlüsselgewalt. Aber es gibt ja auch VKVs und die so ein Büro haben und bei denen hat keiner juristisch die Schlüsselgewalt, es sei denn, es ist einer beauftragt dazu und das hat man im Moment noch nicht. Ja, aber da reden wir ja gerade drüber, dass wir dann eventuell Leute beauftragen. Ja, ich sehe das ja auch ein. Ich wollte nur sagen, also das ist der Unterschied. Also im Grunde genommen braucht keiner beim Landesverband den Schlüssel, aber geregelt werden muss es trotzdem. Chat hier jetzt auch nichts. Wortmeldung dazu? Nö. Darf ich was sagen? Ich glaube, der Kalgua war vor dir da. Nee, er vorher. Ach so, Entschuldigung, dann bitteschön. da der Landesverband Mieter ist, gehört auch ein Schlüssel zum Mietvertrag. Und der sollte auch beim Mietvertrag gelagert werden. Dem kann ich mich anschließen. Letztendlich ist der Landesverband der Mieter. Und sollte der Kreisverband mal irgendwelche Meinungsverschiedenheiten mit dem Landesverband haben, sollte der Landesverband trotzdem Möglichkeiten haben, in die Geschäftsstelle reinzukommen. Also es macht jetzt auch nicht einen erheblichen Mehraufwand. Ne? Also ich meine, das ist ein Schlüssel mehr, der dann halt benötigt wird noch für den Landesverband. Ich sehe da jetzt gar nicht so einen großen Diskussionsbedarf eigentlich. Ich finde das nicht so dramatisch alles. Ich sehe aber auch nicht den Nutzen. Aber mir ist es egal, wenn da ein Schlüssel beim Mietvertrag liegen soll, dann liegt da ein Schlüssel beim Mietvertrag. Mir ist es wurscht. Allerdings würde ich den Leuten, denen wir einen Schlüssel geben, überhaupt so sehr vertrauen, dass ich da auch jederzeit, wenn ich da rein muss, reinkomme, weil wenn ich denen nicht so vertraue, würde ich denen den Schlüssel nicht geben. Ja, das auch. Wenn wir denen nicht vertrauen, dann geben wir denen so ein Büro generell nicht an die Hand, dann unterschreiben wir keinen Mietvertrag für die. Das ist doch... Sowas meinte ich gerade. Also deswegen sehe ich das so, dass die überall jemand verantwortlich sein muss für den Schlüssel vor Ort. Das sollte ja in dem Konzept eigentlich, wenn sich ein Kreis darum bewirbt, sollte ja eigentlich klar sein, in diesem Konzept hoffe ich, wer dafür zuständig ist für dieses Büro. Und der hat dann auch einen Schlüssel. Und wenn wir einen Schlüssel brauchen, rufen wir den an. Und wenn er gerade im Urlaub ist, dann hat er einen Stellvertreter. Es ging sich ja auch nur um diese wirkliche Notfallgeschichte. Und mag es zu konservativ sein, wie das eben schon sagte, Mieter, Mietvertrag, Schlüssel, das sind so ein paar Dinge, die einfach dann beieinander sind. Darf ich nochmal kurz? Jo, gerne. Also ich würde das auch unterstützen. Ich finde auch, zum Landesverband gehört ein Schlüssel, wenn es auch nur eine Notfalllösung ist. Und an eurer Stelle würde ich die Diskussion jetzt einfach zumachen, weil das ist ein Aufwand von minimal. Ich würde nur vielleicht noch anregen, dass nicht alle Schlüssel in Dortmund sind, sondern wenn es zum Beispiel eine Geschäftsstelle in Krefeld gibt, dann wäre es sinnvoll, dass der Schlüssel bei Steffi ist und entsprechend die Schlüssel zum geografisch nächsten Landesvorstand kommen und nicht alle nach Dortmund. Ja, oder so. Das finde ich auch ein ganz sinnvoller Vorschlag. Ist aber dann auch wieder chaotisch. Also ich fände es schon schön, wenn die an einem Platz wären, weil wenn dann jeder einen hat, ne? Ich find's und dann bei Neuwahl mit der Übergabe. Alle an einem Ort sind. Okay, ja, stimmt. Gut, nee. Ja, Steffi oder Christian ist hier die Frage. Bei den Verträgen bei Steffi. Gut, sehe ich eigentlich auch so. Ja, dann packen wir es zu den Verträgen, meinetwegen. Fein. Okay, wollten wir uns auf eine Zahl einigen? Für die Kreise, ja, würde ich sagen. Was haltet ihr für sinnvoll? 2. Eher 3. Ich bin eher für 3. Ja, ich würde auch sagen eher 3. Ja. Also Verwaltungspirat, Pressepirat und noch jemand, der Orga macht oder so. Und in der KV ist halt Vorsitzender, Schatzmeister noch einer. Ja, so eine Art Büroleiter halt. Ja, wir haben eine Wortmeldung im Sprechenraum. Wir haben hier Krefeld-Prinzip. Sprechstunde natürlich schon eingerichtet und dementsprechend Schlüssel. Dazu hat der Vorstand natürlich teilweise auch Schlüssel. Ich wüsste nicht, wie wir mit 3 Schlüsseln hinkommen könnten, dass die Leute zwischendurch vom Vorstand hingehen und den Büropiraten irgendwie die Räume aufschließen können. Also 3 jetzt nur für den Kreis, plus der dann bei den Akten liegt. Das heißt, der Vorstand kriegt einen einzigen Schlüssel und die anderen beiden, die jetzt im Prinzip dann die Räumlichkeiten, die Bürozeiten machen, die kriegen auch jeweils einen. Nee, das sagt auch nicht. Das wären ja schon 4. Ich spreche jetzt vom Landesvorstand. Genau. Einer für den Landesvorstand und 3 für den Kreis. Das heißt, wir müssten bei uns in Krefeld allein schon die Schlüssel immer durch die Gegend fahren, damit die Leute aufschließen können, wenn sie Bürozeiten haben. Ja, es kann ja nicht jedes Piratenmitglied einen Schlüssel bekommen. Also wie viele Schlüssel hältst du denn für sinnvoll? 10, 20, 25, 30? Nein, im Prinzip sieht es so aus, dass wir im Prinzip bei uns in Krefeld 3 Leute haben, die Piratensprechzeiten haben. Das heißt, im Büro offen haben. Ja, also, genau. Sind 3 Schlüssel. Passt doch. Ja, und dann hätte der Vorstand halt keinen. Okay, danke. Nein. Was? 4 Schlüssel. Es ging um 4. Vom Kreis, meine ich, hat er keinen. Der braucht doch auch keinen. Ja, wenn er den nicht regelmäßig braucht, dann ist es ja auch nicht notwendig. Dann kann er sich den ja sonst gegebenenfalls bei einem von den anderen 3 abholen. Leute, redet miteinander. Und ich glaube, hier liegt auch ein kleines Missverständnis vor. Es geht hier gerade um die Satellitengeschäftsstellen des Landesverbandes. Wenn der Kreis in den gleichen Räumlichkeiten noch ein eigenes Büro betreibt, dann müssen die natürlich mit ihren Schlüsseln entsprechend auch noch wirtschaften. Das ist eine ganz andere Frage, da mische ich mich gar nicht ein. Es geht nur um den Satelliten. Also wir würden sicherlich mit Krefeld mit 3 Schlüsseln nicht auskommen, außer jemand fährt immer wieder mit Schlüssel durch die Gegend und bringt jemand anders den Schlüssel. Weil natürlich auch noch zwischendurch aus den Bürozeiten auch zum Beispiel andere Leute da auch sauber machen wollen, auch dann eben zum Beispiel jemand aufschließen muss, wenn eben andere Kreise, wie jetzt vor kurzem Willig, da eben tagt, muss auch jemand hinfahren. Also ich persönlich halte diese Zahl auch für zu gering, auch aus der Erfahrung, die wir hier beispielsweise in Dortmund nicht nur mit unserem Büro, sondern schon davor mit unserer Garage gemacht haben. Es ist doch erstaunlich, dass wenn man sich dann irgendwie gemeinsam zum Treffen, zum Garage aufräumen, da irgendwie verabredet, dass man es dann immer irgendwie schafft, dass gerade keiner mit einem Schlüssel da ist. Das ist natürlich eine Frage der Organisation, ja, aber es ist doch immer wieder ärgerlich, wenn so etwas dann passiert und durch Verknappung einen Erziehungseffekt da irgendwie hervorzurufen, halte ich für nicht sinnvoll. Also ich finde, wie Korax das dann hier auch nochmal in den Baum gepostet hat, 5 vor Ort für eine durchaus noch gangbare Zahl. Das ist noch, da liegen wir noch nicht bei 10, 15 oder 20, sondern ich halte das für verhältnismäßig handhabbar. Ja, also ich finde 5, wenn das Ganze mit diesem Buch läuft, finde ich auch in Ordnung. Ich denke, wir sollten das Thema jetzt nicht übermäßig ausdehnen. Das ist ja fast, ja. Ist so wichtig ist es dann auch wieder nicht. Genau, wir müssen es natürlich in eine Grundsatzdiskussion ausarten lassen. Genau. Also ich wäre für 5, fände ich gut, wenn das ordentlich geführt wird mit diesem Schlüsselbuch, Schlüsselzettel, wie auch immer, dann passt das schon. Gut, wollen wir das so festhalten? Ist irgendjemand dagegen? Dann werde ich das mal als Zustimmung. Wir haben ja jetzt noch Hausrichter und Hausordnung und Unterlagen. Ah, Haftpflicht. Haftpflichtversicherung haben wir, Hausrecht haben wir noch. Ja, weiter im Text. Also im Hausrecht halte ich für relativ einfach, wenn wir sagen, dass die Schlüsselinhaber einfach Hausrecht dort haben und das dann entsprechend auch durchsetzen dürfen in unserem Auftrag. Ja, irgendwelche Stimmen dagegen. Ja, wenn es zu Schwierigkeiten zwischen diesen Schlüsselinhabern kommt, müssten wir da natürlich irgendwie was machen. Aber da habe ich eigentlich Vertrauen, dass es dazu in aller Regel nicht kommen sollte. Sollte das absehbar sein, dass sich das in die Richtung entwickelt, sollten wir da hoffentlich aus dem entsprechenden Kreis die entsprechenden Hinweise bekommen. Dann regeln wir das. Ich würde gern gerade einhaken, wenn ihr nichts dagegen habt. Bitte. Jens hatte mich gerade darauf hingewiesen, per Textchat, dass wir ein Problem mit der Versicherung kriegen, wenn wir so viele Schlüssel verteilen. Ich kann mir vorstellen, dass das Sinn macht, das wirklich ein bisschen auf einen kleineren Kreis zu begrenzen. Oder meint ihr nicht? Mehr bei 5 Schlüsseln gibt Probleme mit der Versicherung? Warum? Wir müssen nur gewährleisten, dass die Leute unterschreiben und dass die halt auch privat eine Haftpflichtversicherung haben. Ich persönlich sehe da jetzt schon das Chaos. Ich sehe da jetzt schon das Chaos mit einem Schlüsselbuch, mit 5 Schlüsseln, wo man drin nachhalten muss, dass es ordentlich geführt wird. Von mir aus können wir es probieren, aber ich persönlich sehe nicht, dass das dauerhaft funktioniert. Dann lass das mit dem Buch und gib 5 Dauerverantwortliche einfach, die dafür unterschreiben. Und wenn die wechseln, dann müssen sie halt eine neue Unterschrift bringen. Stimmt dazu. Finde ich gut. Also wenn wir schon 5 Schlüssel haben, dann sollen das 5 feste Leute sein, die das haben. Und ein Schlüsselbuch bräuchtest du bei 3, weil bei 5 Schlüsseln muss der nicht von einem zum anderen wechseln. Ich gehe davon aus, dass es Urlaube gibt und so weiter. Also ich finde nicht, dass das irgendwie alle Nase lang wechseln muss. Das ist völlig richtig. Ja, aber auch da sollte dann irgendwie hinterlegt sein, also für die anderen oder auch für uns ersichtlich sein, wer zu dieser Zeit den Schlüssel hat. So dass also auf jeden Fall auch in Urlaubszeiten ein vernünftiger Betrieb dort gewährleistet ist und alle anderen einen vernünftigen Überblick haben. Ja, ich finde auch, dass es irgendwie sowas, wo du das gerade sagst, für uns ersichtlich sein sollte, zu den Landessatelliten irgendwie ein Pad geben sollte, woraus Externe sehen können, wer denn da gerade die Schlüsselverwalter und Ansprechpartner sind, wenn man da eine Veranstaltung machen möchte. Man könnte sogar dieses Schlüsselbuch gewissermaßen öffentlich führen, sodass jeder weiß, wer da der Ansprechpartner ist. Ja, genau. Und dass auch jeder sich darüber im Klaren ist, der einen Schlüssel da abgibt, dass er auch eine Telefonnummer mitgibt, damit er eben erreichbar ist. Den Vorteil, das Schlüsselbuch online zu führen, hätte auch noch, dass du, wenn du den Schlüssel übergibst, nicht zwangsweise da sein musst, wo das Buch ist, was ja häufig gerade dann, wenn du den Schlüssel übergibst, nicht immer der Fall ist. Danke für den Hinweis, das stimmt natürlich auch. Super. Also halten wir fest, wir möchten ein Online-Schlüsselbuch für 5 Schlüssel. Ja. Mit Telefondaten. Ja, finde ich gut. Großartig, dann haben wir das Schlüsselthema positiv beendet. Okay, dann waren wir beim Hausrecht und ich glaube, da waren wir uns auch so einigermaßen einig, wenn ich das so richtig verstanden habe, oder? Würde ich auch so sagen, ja. Okay, wie sieht das bei der Hausordnung aus? Möchten wir da etwas vorschreiben, nur in Teilen vorschreiben, oder setzen wir dort auf die Eigenverantwortlichkeit des jeweiligen Kreises? Das würde ich gerne, das würde ich bevorzugen. Ja, sehe ich genauso. Das sollten die Leute vor Ort entscheiden. Also das Einzige, was ich aufgeben würde, wäre, dass das Ding ordentlich und sauber zu halten ist und man da niemals einen Herzinfarkt kriegen darf, wenn man da reinkommt. Mehr nicht. Okay, gut. Also so repräsentativ und bla bla eben. Gibt es da andere Meinungen zu? Dann glaube ich, können wir erstmal so verbleiben. Dann kommen wir zu den Unterlagen. Das Original ist bei uns, beziehungsweise bei Steffi. Dort, wo dann wohl auch der, also unser jeweiliger Schlüssel dann irgendwie noch aufbewahrt wird. Ich finde, dass es auf jeden Fall von allen wichtigen Unterlagen eine Kopie in Papierform vor Ort geben sollte, sowie eine digitale Kopie, die man sich dann an entsprechender Stelle, ich weiß nicht, im Bunker oder in einem davon abgegrenzten Bereich, dann einmal ansehen kann, um Dinge nachzuschlagen. Auf jeden Fall auf dem Bunker und ja, vor Ort natürlich auch. Macht Sinn. Okay, und dann habe ich als letzten Punkt noch den Request-Tracker. Wie sinnvoll ist es, den jeweiligen Büros oder den Büros insgesamt eine eigene Queue zu verpassen? Okay. Also wenn ich mir anschaue, wie schlecht die Kontakt-Queues teilweise oder wie schwierig es ist, für die Kontakt-Queues Leute zu bekommen, fände ich es nicht unbedingt sinnvoll, noch eine weitere Queue aufzumachen. Ich habe jetzt gerade schon ein bisschen drüber nachgedacht, aber mir fehlen auch ehrlich gesagt auch die Szenarien. Inwiefern das sinnvoll wäre, weil so eine Queue sollte auch halbwegs intensiv genutzt werden eigentlich im Grunde, sonst ist es eigentlich überflüssig. Ja, wir wissen ja noch gar nicht, wie intensiv die genutzt werden würde. Das sind ja jetzt also rein hypothetische Aussagen. Also aber wäre eher so von wegen, was könnten wir den Satellitengeschäftsstellen dann halt zuschieben überhaupt? Wieso müssen wir denen was zuschieben? Die Frage ist, ist ja beispielsweise, ob die eine eigene E-Mail-Adresse bekommen, auf der dann Sachen auflaufen von extern, die sie dann entweder bearbeiten oder beispielsweise an uns weiterleiten. Boah, da müssen wir uns mal mehr Gedanken zu machen, was da auftreten könnte. Oder dann weiß ich nicht, müssen wir einen dritten Teil der Verwaltung irgendwie betonen. Das war nicht Teil des Satellitenkonzepts? Offenbar nicht, ich habe dazu nichts gefunden. Das war eine Sache, die schon mehrfach auch irgendwie an den Vorstand angefragt wurde, auch schon vorher, was für Aufgaben übernommen werden könnten. Es soll ja beispielsweise Telefondienst wohl übernommen werden, deswegen ja auch die Anbindung an unsere zentrale Telefonanlage. In dem Zusammenhang fände ich es natürlich gut, wenn da auf jeden Fall ein entsprechender Zugang zum Tracker besteht, aber das müsste ja beispielsweise nicht über eine eigene Queue erfolgen. Deswegen, ich habe das als offene Frage gestellt. Also ich habe da auch noch keine abschließende Meinung. Ich würde das ganz gerne beraten wissen. Wir müssen das aber ja jetzt nicht entscheiden. Das ist ja nichts, was so sehr eilt. Ja, dann fände ich das, glaube ich, sehr gut, wenn man den entsprechenden Kontaktbereich dann darüber geben würde. Ja. Die Claudia hat gerade wollte was sagen. Nur ganz kurz, ich betreue auch den Kontakt vom Landesverband im RT mit und ich schätze mal, dass ein großer Teil der Anfragen, auch wenn die sich an bestimmte Orte oder zu bestimmten Themen richten, einfach über Kontakt@ kommen und dann von da aus weiterverteilt werden. Ja. Davon ist auszugehen. Das ist natürlich die Frage auch, wie man das Ganze bewirbt, ob man das überhaupt macht oder wie auch immer. Müssen wir uns ich weiß das noch nicht. Gedanken zu machen, das glaube ich, kann man ja immer, keine Ahnung. Oder vielleicht eine Realität abgleichen, was da tatsächlich so aufschlägt. Ja, und jeder von uns kann sich ja auch mal so Gedanken dazu machen, was er sich vorstellen könnte oder so nicht nur seine Arbeit, sondern auch was er so mitbekommt, was die Satellitengeschäftsstellen an Arbeit übernehmen könnten. Und das kann Christian dann ja dementsprechend mit der Projektgruppe dann besprechen. Und dann kann man danach schauen, was dann an eventuell eigenen Cues oder Berechtigungen benötigt wird. Okay, meinetwegen können wir das alles so machen und dann gucken wir da mal weiter. Da, also von meiner Seite war es das ansonsten. Gut, genau. Also so, das ist jetzt alles geklärt und läuft, oder? Ja, ich nehme das auf jeden Fall mit den Cues wieder mit zurück in die Projektgruppe und da werden wir dann weiter gucken, was ihr für Vorschläge noch einreicht und was denen noch einfällt. Und dann sehen wir da weiter, dass wir das organisiert bekommen. So hatte ich das jetzt verstanden, oder lege ich da falsch mit? Finde ich gut. Ne, richtig. Gut, dann machen wir das so. Okay, jetzt habe ich gerade gesehen, der Dummfilm ist da, der hatte ja einen Antrag, den wir geschoben hatten. Wollen wir den noch einschieben? Ja, das war der Transport nach Bremen, ne? Genau, das war der Plakate-Antrag. Ja, machen wir. Zeile? Ja, klar. Ich such mal gerade. 247. Genau, das ist der Antrag 85630, Plakate nach Bremen und da ist der Dummfilm, der Antragsteller Sachwart. Ja, hi. Ich kann dann auch mal das Haustier oder den Freak, wenn die gerade hier sind, in den Sprecherraum bitten. Ansonsten, wie ist das Ganze zustande gekommen? Ich habe mein Twitter gelesen und einerseits gelesen, dass die Bremer wohl zu wenig Plakate haben und andererseits, dass die Moni sich beschwert hatte, dass irgendwelche Leute beim Plakate austeilen, ihr Plakate zurückbringen wollten von der Landtagswahl. Jetzt ist es so, diese Plakate hingen schon alle bei uns und gammeln anscheinend in einigen Kellern noch irgendwo rum. Das Bedürfnis, diese Plakate aufzuhängen, ist im Landesverband jetzt auch nicht so super groß und es geht hier, glaube ich, um Pi mal Daumen 250 Plakate. Die Bremer hätten Interesse daran, die aufzuhängen. Wir würden die ohne Kosten nach Bremen bekommen, weil jetzt am Wochenende eine ÖPNV-Aktion stattfindet und der Thomas Weyers könnte die mitnehmen. Also wäre das quasi eine Aktion, wo wir den Bremern helfen könnten, die finanziell echt knapp dran sind und für uns keine Kosten entstehen. Eine Frage, weißt du, wo diese 250 Plakate sind? Die sind ja nicht zentral an einem Ort. Nein, also wir haben, es gibt wahrscheinlich noch viel mehr Orte, wo was ist, aber das sind jetzt die 250 Plakate, wo ich weiß, dass wir sie schnell wegkriegen. Die liegen in Gelsenkirchen und da hat auch schon der Thomas gesagt, dass das für ihn kein Ding ist, die Dinger mitzunehmen. Ah, cool. Ja, machen. Warum nicht in NRW? Also jetzt mal rein neutral nicht in NRW auf. Ich möchte dazu gerne noch kurz was sagen. Ja, also wie gesagt, was ich jetzt sagen wollte, jetzt hat sich's überschnitten. Warum provokativ nicht in NRW aufhängen? Genau, darauf möchte ich eingehen. Also ich kann sagen, dass wir die in Dortmund aufhängen werden. Wir haben auch noch 180 von den alten Plakaten, die ich für teilweise im Übrigen auch wesentlich besser halte als die neuen und die deswegen sicherlich hier auch aufgehängt werden. Wenn man das woanders eben nicht machen möchte, dann wäre es tatsächlich albern, die vergammeln zu lassen. Ja, und ich fände es dann auch gut, wenn die Landesverbände, die echt deutlich weniger Budget haben als wir, da noch Unterstützung kriegen dann. Also ich sage da jetzt einfach mal was zu, weil ich ja sonst irgendwie nicht aufgefordert werde, deswegen mache ich es jetzt einfach. Es gab dazu eine landesinterne Aufforderung, das nochmal da Rückmeldung zu geben, an welchen Orten welche Pads noch vorhanden sind, welche Plakate vielmehr. Dieses Pad wurde leider getrollt. Ich habe dieses Pad ins Leben gerufen, weil eben genau diese Anfragen aus unserem Landesverband kamen, von einzelnen Kreisen, dass die gerne auch noch welche aus dem alten Landtagswahlkampf hätten. Insofern, Thomas, das hast du dann vielleicht an der Stelle nicht mitbekommen, das ist auch gar nicht, ist ja jetzt nicht so wild. Aber ich möchte da Maya in Grenzen schon zustimmen, klar, wenn sie über sind, sofort woanders hin. Aber wie gesagt, gab es die Anfrage hier auch aus dem Landesverband und das möchte ich nur nochmal hier anmerken an der Stelle. Ja, aber ich nehme mal an, das Pad stammt aus einer Zeit, als es die neuen Plakate noch nicht gab, oder? Ja, weil das stammt durchaus auch aus einer Zeit, an der die Anzahl der Plakate, die in die einzelnen Kreise gehen sollen, durchaus schon öffentlich waren. Und ich glaube auch vor allem, dass die Leute, die diese Anfragen gestellt haben, sich auch mit den Zahlen der neuen Plakate durchaus auseinandergesetzt hatten. Ja, okay, danke. Kann ich noch was sagen? Aber wir müssen das ja jetzt nicht überorganisieren. Die Leute, die die Plakate weitergeben wollen nach Bremen, die echt finanziell in der Kacke stecken, sollen es doch machen, oder? Ja, sehe ich genauso. Ja. Ja, sehe ich auch so. Also, sehe da keinen. Also, wenn hier noch welche alte haben, die sie selber aufhängen wollen, dann sollen sie die aufhängen. Wenn jemand welche nach Bremen abgeben will, soll er die abgeben. Ja, bin ich grundsätzlich bei, nur was diese Geschenke aus NRW, ich meine, wir haben jetzt auch einen gewissen Anteil schon auch überwiesen an andere Länder. Also ich unterstütze die Aktion in Bremen selber. Wir haben die Orga technisch unterstützt, wir haben den Flyer mitgebaut, aber ich bin bei den finanztechnischen Dingen dann schon so, dass ich sage, okay, es gibt die Anfrage auch aus NRW. Wir haben jetzt gerade nicht unerhebliche Gelder an die anderen LV überwiesen, die jetzt auch das dann wieder ihrerseits nicht eingeplant hatten und jetzt auch wieder mit mehr kalkulieren können. Also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich sehe den einen, aber ich sehe auch den anderen Aspekt. Ja, wenn ich ja und deswegen... deswegen. Darf, also es geht hier, wie gesagt, um Pi mal Daumen 250 Plakat. Ich weiß, es sind noch wesentlich mehr im Landesverband und ich bin auch gern dabei, die hier im Landesverband zu verteilen. Also die Chance, die jetzt nach Bremen zu kriegen, kostenlos, die haben wir halt nur jetzt, weil jetzt welche fahren, deswegen habe ich den Antrag halt gestellt, um das Ganze jetzt einfach mal schnell zu entscheiden. Also ich bin dafür, dass der Landesverband den Kreisen da freie Hand gibt, das zu handhaben, wie sie es für richtig halten. Und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt. Eine Frage. Ja. Wären das Leihgaben oder sollten die Plakate anschließend wieder zurück? Das ist, glaube ich, eine seltsame Oder-Frage jetzt, oder? Bitte? Ich glaube, sie meinte, ob es halt ein Geschenk werden soll oder ob es nur eine Leihgabe sein soll. Ja, genau. Also Leute, wir diskutieren da jetzt nicht ernsthaft drüber. Ich finde, wir können die Plakate, die andere Kreisverbände da über haben, wo sowieso jetzt noch neue Plakate nachkommen, durchaus mal an so einen schwachen und finanziell zurückliegenden Landesverband wie Bremen einfach abgeben und sagen, so behaltet die, lagert die ein, wenn ihr die nochmal braucht im nächsten Wahlkampf, nutzt die einfach. Also in der Vergangenheit hat es doch gezeigt, dass das irgendwie die sinnvollste Lösung ist. Und ich verstehe nicht, warum wir das jetzt überhaupt noch groß diskutieren. Kann ich dir sagen, weil ich es fürs Protokoll haben möchte, damit nicht im Nachhinein nachgefragt wird, ja. Sind die jetzt abgegeben oder sind die nur ausgeliehen? Und ich möchte dazu noch sagen, dass ich die Diskussion deshalb sehe und auch meinen Beitrag hier geliefert habe, weil die Diskussion tatsächlich im Landesverband geführt wurde, dass es tatsächlich Streit um diese alten Plakate gab und nicht umsonst wurde dieses Pad getrollt und haben Leute geschrieben, man sei blöd, wenn man Plakate selbst abgibt und so bla bla. Also ich mache das auch nicht zum Spaß. Ich bin hier nur im weiteren Sinne Sprachrohr dessen, was ich einfach vernommen und gesehen habe. Und natürlich sollte man Landesverbände, da bin ich vollkommen bei, die weniger Finanzmittel haben und wenn die nun gar keine Mittel haben, natürlich unterstützen. Nur nochmal, wir haben da jetzt Gelder hin überwiesen und Bremen ist zudem ein Stadtstaat. Wir in NRW sind ein Flächenstaat. Ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, 250 Plakate in Relation zu Einwohnerzahl zu setzen. Aber das sind einfach nur Anmerkungen. Also es ist ja nicht so, dass diese Diskussion hier im Landesverband nicht geführt wurde. So, und das ist der Punkt. Also da jetzt einfach drüber wegzugehen, finde ich halt auch den Mitgliedern hier in NRW gegenüber auch erstaunlich. Nee, ich finde es nicht erstaunlich. Ich finde diese Diskussion erstaunlich. Es ist, manchmal fehlt mir so ein bisschen das Bewusstsein, dass wir nicht 16 sind, sondern eine. Und eine Bundestagswahl gewinnen wir nur zusammen. Und wir sind ein Landesverband, der es sich leisten kann, die neuen Plakate zu kaufen. Und jetzt gibt es ein paar Leute, die aus ästhetischen Gründen lieber die alten Plakate hängen wollen. Ey Leute, wo geht's denn hin? Was soll das denn? Ich verstehe das überhaupt gar nicht. Wir können uns das leisten. Wir haben 35.000 neue Plakate bestellt, die hängen wir auf und dann ist gut. Und Bremen kann sich da nicht genug neue Plakate leisten und dann kriegen die halt welche von den alten von uns. Wenn es ansonsten nicht passt, schicken wir denen halt 240 neue, wenn die alten so viel besser sind. Also ich langsam glaube ich, es hackt. Ja, also ich kann mich dem nur anschließen. Das ist jetzt gerade echt ein bisschen Korinthenkackerei, was da betrieben wird. Also wir sprechen hier über 250 Plakate für einen Landesverband, der echt deutlich weniger Geld hat als wir. So, könnten wir uns also vielleicht einfach darauf verständigen, den Kreisverbänden dort freie Hand zu lassen, von unserer Seite aus mit den Plakaten umzugehen, wie sie es für richtig halten. Finde ich gut. Ja. Gut, super, im dritten Anlauf. Juhu. Jo. Das fand ich schon im ersten gut, Christian. Na, ich danke dir. Kreisverbände und virtuelle Kreisverbände. Ja. Selbstverständlich. Ja, natürlich. Wo es keine gibt. Da natürlich ja. Nicht, da gibt es auch hoffentlich keine Plakate. Ja, das war jetzt. Eine Zwischenfrage, eine kleine Zwischenfrage. Was machen wir, wenn es Vollmond ist? Wie sollen wir uns da verhalten? Dann auf den Kopf drehen und. Bitte Füße wackeln. Okay, alles klar, ich gebe das weiter. Darf ich dazu eine Frage stellen? Zum Vollmond? Ja, so ungefähr. Wo schicke ich die Plakate hin? Das heißt, wo bringe ich sie hin? An welche Sammelstelle, damit die dann da auch landen? Dummfilm, dein Einsatz. Ja, du bist jetzt in Paderborn, wenn ich mich nicht täusche, oder? VKV Paderborn, jawohl. Ja, der McWires hat leider nur die Möglichkeit, nicht weit zu fahren, weil er morgen halt schon irgendwie da hochfährt. Und der macht das, also das Lager, die lagern gerade in Gelsenkirchen, diese 250. Wenn du es schaffst, die morgen noch mit der Absprache nach Gelsenkirchen zu bringen, wäre das cool. Oder halt zum McWires direkt, aber ich glaube, über Paderborn fährt er nicht. Ja, und ich schaffe es in keinem Falle, sie irgendwo hinzubringen, weil ich noch nach Bielefeld muss welche holen. Ich habe hier noch welche, die würde ich selbstverständlich gerne nach Bremen irgendwie transportieren lassen, aber ich kann es nicht. Sorry, erklär das doch so. Nicht hier innerhalb der Vorstandssitzung. Ich fragte auch nur deswegen, weil genau. Ich übernahm, dass vom Vorstand es eine Sammeladresse gibt, wo generell dann diese Plakate gesammelt werden, damit sie mit einer einmaligen Ladung im Anhänger dahin gebracht werden. Was logisch wäre. Ich fände es schön, wenn Plakate, die man selber nicht hängt und selber nicht braucht, zu einem der Zentrallager oder zur Berti kommen und dann eine Meldung an die Berti gegeben wird, wie viel Plakate man da abgesetzt hat, weil eventuell noch Fragen von anderen kommen. Die Niedersachsen sind auch vollkommen pleite zum Beispiel. Und wenn die noch welche haben wollen, ist es ja auch möglich. Manchmal helfen auch 100 Stück, die man nur abgeben kann. Mal kurz, ja, kurz einer. Ein kleiner Einwand. Wir sind doch die Partei mit dem Denk selbst und wir sind auch mit die Partei, die sich auf die Fahnen schreibt, die vernetzteste Partei zu sein. Also Sammy, schreib eine Mail auf die NRW-Liste, wer braucht noch Plakate, frag über Twitter nach. Es gibt mit Sicherheit große KVs, die mit den 328 oder was zu niedrige Zahlen haben. Kümmert euch selbst darum. Also ich glaube nicht, dass das Sinn macht, irgendwie in einer Landesvorstandssitzung darüber zu reden, was man mit 20 übrig gebliebenen Plakaten jetzt noch machen soll. Dafür sind wir wirklich selbstständig genug, jeder Einzelne. Du glaubst gar nicht, wie selbstständig ich bin. Ich dachte nur, es gäbe vielleicht schon eine Sammeladresse dafür. Deswegen habe ich gefragt. Ich weiß. Nein, ich sage es nur allgemein jetzt, damit alle wissen, wenn irgendwo welche übrig sind. Es gibt natürlich in Niedersachsen und Bremen die Bedürfnisse und die könnt ihr gerne bedienen. Aber fragt einfach vorher nochmal rum, ob sie nicht anderweitig gebraucht werden können. Also ich denke, das könnte durchaus flüssiger laufen. Okay. Ich möchte an der Stelle nur noch einwenden, dass wenn ihr die irgendwie zurückgeben wollt an die Dezentrallager, dann sprecht das bitte mit den Leuten aus den Dezentrallagern ab, weil ich zum Beispiel von Toni weiß, dass sie da überhaupt keinen Bock drauf hat, dann noch irgendwelche Plakate zu lagern und die will ihr Lager leer kriegen. Ja. Nächster Tagesordnungspunkt. Wollt ihr das nicht abstimmen? Wie auch immer, ich brauche irgendeinen Antragsstatus. Behandelt? Nee, wie seht ihr das? Nichts behandelt, wir müssen da schon was zu beschließen. Das sind immer noch Sachen, die trotzdem im Landesmittel stehen. Ja gut, dann beschließen wir das. Dann müssen wir erstmal einen Beschluss formulieren, oder nicht? Oder so, also 200 Plakaten haben wir ja. 250. Ich würde einfach sagen, wir stimmen das so ab, weil der Antrag ist ja, die Bremer in ihrem Bundestagswahlkampf mit Plakaten zu unterstützen. Grundsätzlich können wir da eine Entscheidung treffen, indem wir das jetzt abstimmen und ja, da möge sich jeder denken, wie er das auslegt. Ich glaube, dafür sind wir alle dazu sind wir alle in der Lage. Eben, ich denke auch, der Antrag ist so abstimmfähig, weil diese Plakate ja schon abgesprochen waren. Gut. Moderation, bitte. Ja, genau, dann stimmen wir ab und fangen oben an. Ed. Dafür. Jens. Ja. Daniel. Ich gebe keine Stimme ab. Keine Stimmabgabe, ich bin dafür, Sasa. Dafür. Paki? Ja, klar. Und Steffi? Dafür. Wunderbar, dann haben wir das fertig und beschlossen. Moment. Okay, dann fangen wir jetzt über. Moment, wo sind wir? Haha, ich muss mal eben kurz ins Pad. Umfrage kommunalpolitische Themen. Ticket 83182. Genau. Jo, von wem stammt das? Der Paki hatte mir das geschickt, mit der Bitte, das auf die TO zu setzen. Sagt ihr mir gerade eine Zeile? 670. Jo, es gab eine Anfrage von Che Guevara, dass er, 670, warte mal, wie seid ihr denn jetzt gerade? Ach so, da steht sonst nichts. Es gab eine Anfrage von Che Guevara, dass er das etwas unglücklich fand, dass wir das positiv abgestimmt haben, weil, jetzt muss ich mir das Ticket reinholen, Entschuldigung. Der Landesverband für sowas nicht einladen sollte. Genau, warte mal. Und das hatten wir auch schon mal so diskutiert, da war ich, glaube ich, auch seiner Meinung gewesen zu dem Thema. Darum kann ich mich da recht gut erinnern. Ja, ich weiß nicht, ob der Piotr da ist, der ja den Antrag gestellt hatte, soweit ich mich erinnern kann, ob wir das positiv beschließen. Ich lese mal kurz die Mail vor, die der Jackie geschrieben hat, damit sich da jeder ein Bild von machen kann, von seiner Meinung. Ich fand, da müssen wir irgendwie für die Zukunft eine Lösung finden. Ich hatte ihm geschrieben, dass ich das in die Vorstandssitzung einbringen würde und er kann leider heute nicht da sein, weil er irgendwie einen Stammtisch hat oder einen anderen Termin. Also, hallo zusammen. Ich finde es schade, dass ihr den Antrag gestern angenommen habt. Ich bemerke jetzt hier, die Mail kam am 28. Juni, also es hat sich ein bisschen verschleppt. Hier meine Begründung. Bei der PIKO handelt es sich um eine Vereinigung, die sich um die politische Bildung der Bürger kümmern soll. Sie ist zwar piratennah, aber kein Bestandteil des Landesverbandes und somit sehe ich die Information der Parteimitglieder über ein Organ des Landesverbandes mit Daten, an die der PIKO ja nicht rankommt, kritisch. Wir konterkarieren hiermit unsere Bemühungen, die Darstellung in Anführungsstrichen es anders zu machen als die anderen Parteien. Punkt. Denn wir machen es wie die. Ich glaube, dass uns solche Aktionen mit den Worten, ihr seid ja nicht anders als die anderen Parteien, aufs Butterbrot geschmiert werden. Zudem ist ein Vorstandsmitglied des PIKOs auch Vorstandsmitglied des Landesverbandes. Das ist vom Gesetz her zwar erlaubt, also formal ist alles richtig, aber ich finde, hier muss man nicht formal denken, sondern politisch. Die Antragsteller sagen natürlich, dies sei keine Umfrage des PIKO, sondern wurde von Piraten des Landesverbandes ausgearbeitet. Dies ist ein formales Konstrukt, an dem man nicht rütteln kann. Aber politisch sieht das wieder anders aus. Ich möchte euch daher bitten, diese Aktion nochmals zu diskutieren. Ja, ich fände es ganz schön, wenn wir, das muss jetzt nicht formal festgehalten werden oder in irgendeiner Form in die Satzung einfließen, aber ich fände es ganz schön, wenn wir das heute nochmal diskutieren könnten, wie wir da in Zukunft mit umgehen. Weil ich will mir einfach nicht an Infoständen oder sonst irgendwo vorwerfen lassen, dass wir uns in einer Filterbubble bewegen und letztendlich nur uns um uns selbst drehen, sondern dass wir eben auch mit so einer tollen Chance, die wir kriegen vom Bund, also wirklich von dem parteipolitischen Möglichkeiten ausgehend eine Finanzierung eines Vereins, der sich um die Willensbildung und Meinungsbildung der Bürger kümmern soll, rein um parteiinterne Belange kümmert. Ich denke nicht, dass das so gedacht war mit dieser Umfrage. Ich glaube, dass das auch gewissermaßen ein Startschuss war, um die PIKO in irgendeiner Form auch handlungsfähig zu machen. Aber ich halte es für absolut wichtig, dass wir das im Landesverband diskutieren, in welche Richtung das gehen soll. Weil wir sind nun mal die Partei, die dahingehend uns sich komplett abzeichnen kann und auch abgrenzen kann zu den anderen Parteien. Und ich finde es super, wenn wir das heute hier nochmal einfach ein Brainstorming machen können, wie wir die PIKO dahingehend irgendwie fit machen, dass das nach außen hin was ganz Besonderes wird. Wie sieht da eure Meinung zu aus? Also aus meiner Sicht fände ich es schön, wenn der Verein halt wirklich diese bildungspolitische Aufgabe wahrnimmt und sich um, so war es eigentlich auch, glaube ich, angedacht, Vorträge, Seminare anbietet, unterschiedlichen Themen. Da bieten sich jetzt natürlich Krypto-Partys und Ähnliches dann auch an. Also damit könnte ja durchaus ein Startschuss passieren. Da ist derzeit eine Vortragsreihe in Planung. Ich weiß nicht, Jens wollte sich, glaube ich, mal mit der Pico da in Verbindung setzen. Vielleicht könnte man so ja dann anfangen, auch das Ganze mal in die Produktion umzusetzen. Ich wollte mir von der Pico einen Stand geben lassen, wie es bei denen aussieht. Vielleicht genau. Kann ich das ja tun. Ich stehe ja, sagen wir mal, sehr direkt mit denen in Verbindung, war ja auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung und werde am 5. auch auf der Vorstandssitzung sein, was ja auch nahe liegt. Und insofern könnte ich da natürlich gerne einen kleinen Zwischenstand geben, denn es sieht hier jetzt so aus, dass die Formalitäten soweit erst einmal alle geklärt sind und es jetzt eben darum geht, ein Programm umzusetzen. Ich finde es nur sehr unpraktisch, sozusagen ohne vernünftige Vorbereitung jetzt in dieses Thema reinzugehen. Ich weiß nicht, ob das nicht zu umfangreich wird. Also wir können das gerne machen. Ich bin ja soweit informiert. Von meiner Seite aus ist das kein Problem. Ich weiß nur nicht, ob die anderen sich noch vielleicht vorher anderweitig informieren wollen oder ob man das nicht vorher nochmal irgendwie ein bisschen aufbereiten möchte. Ich würde da gerne einen Extra-Termin zu machen. Also ich finde nicht, dass das in die Vorstandssitzung gehört. Aber es könnte mal einen extra Mumble-Termin dazu geben. Ja, das finde ich super. Finde ich auch gut. Da hat man dann genug Zeit, auch dann eben brainstormen und wirklich dann schon konkrete Ideen vorzuschlagen. Ich will das auch kurz noch mal verdeutlichen, dass mir das da nicht darum geht, als Landesvorstand da diese Diskussion anzuregen, sondern einfach als Paki. Also es geht mir darum, dass wir darüber diskutieren und da finde ich den Vorschlag, das aus der Landesvorstandssitzung rauszulagern, für die beste Lösung. Ja, wir können da so ein bisschen Initiator sein, denke ich. Also ich werde es auch sicherlich ganz gut hinbekommen, nach der nächsten Sitzung dann die Vorstandsmitglieder der Pico oder jedenfalls einige davon dann mal dazu zu bekommen, mal das, was dort so an Vorschlägen im Raum steht, mal vorzustellen, mal zu gucken, auch mal zu sehen, wie weit man dann mit der Auswertung der Umfrage inzwischen ist, was das so ergeben hat, welche Schlüsse man daraus zieht und wie sich das Ganze sinnvollerweise weiterentwickeln soll, und zwar eben langfristig wie jetzt auch kurzfristig. Denn beispielsweise Krypto-Partys haben jetzt natürlich einen begrenzten kommunalpolitischen Wert, deswegen wurde danach natürlich nicht gefragt. Auf der anderen Seite sind sie für uns als Partei wichtig und deswegen könnte man so etwas sicherlich generell auf jeden Fall machen. Also dazu würde ich dann auch gerne später, aber außerhalb der Sitzung, dann mal mit dir drüber sprechen, weil da gibt es wirklich schon konkrete Ideen und auch schon Termine. Da geht es dann aber eher um eine längerfristige Planung zusammen mit der Pico. Ja, ich wollte sagen, also das hat dann mehr mit der Pico zu tun als eben jetzt hier mit der Vorstandssitzung. Ne? Und da können wir dann also gerne drüber sprechen. Und ich würde vorschlagen, dass wir das nach der Vorstandssitzung machen. Wir können das auch gerne vorher machen, dann könnte man die Dinge, die da jetzt irgendwie auftauchen, natürlich auch irgendwie dann noch mit reinnehmen. Das wäre dann allerdings ziemlich knapp, weil wir uns am 5. schon treffen. Vorschläge? Ja, mach doch einfach einen Termin, irgendwie eine Kick-Off-Veranstaltung. Das muss ja jetzt nicht eine große Themendiskussion sein, sondern vielleicht einfach nur mal so ein Kick-Off, dass ihr halt beschließt, euch irgendwie öffentlich zu treffen und dass man da eben einfach teilhaben kann und sieht, was so passiert. Ja, also das eine oder andere wollte ich ohnehin hier nochmal besprochen haben zum Thema Pico, aber das muss ich auch nicht jetzt unbedingt machen, sondern das würde ich auch gerne mit etwas mehr Vorbereitung auch, mit Vorbereitung eurerseits auch machen. Also ich wollte euch da jetzt nicht überfallen. Ich wusste nicht, dass es in diese Richtung gehen sollte. Mhm. Gut. Ja, dann schickt das doch einfach über die NRW-Info, oder? Würde ich sagen. Also ich bespreche das mal mit den Kollegen und dann sehen wir mal zu, wie wir das zeitlich am besten auf die Reihe bekommen, denn die sollen ja auch diese Dinge dann dort zum Besten geben. Wie gesagt, wir müssen erstmal gucken, wie weit wir dann da so sind. Und dann wird das in Bälde dann eben geschehen. Aber noch ein Thema auf der Liste vom NÖ? Kurze Anmerkung, ich sehe gerade im Pet-Chat, dass Carsten jetzt in der Sitzung ist. Carsten? Ja. Danke. Ja? Dann können wir jetzt schnell fertig machen und gehen. Ja, gut. Okay. Dann haben wir als nächstes den Ruhrgebiet-Stammtisch als Ankündigung. Der nächste Ruhrgebiet-Stammtisch am Dienstag, 6. August 2013, 19 Uhr, im Unperfekthaus. Muss ich das jetzt näher ausführen? Ja. Packi schuld mir, Pengman schuld mir, Fuffi. Hm? Ja, nix. Nein, musst du nicht ausführen. Die Ankündigung ist gemacht. Gut, und dann haben wir noch einen Berti-Bericht. Jo, das habe ich eingetragen. Ich wollte einfach mal die Leute in der Berti fragen, was da so passiert. Es ist nicht böse gemeint. Ich höre nur, wenn ich so rumfrage, was in der Berti passiert, dass kein Mensch einen Plan hat. Keiner weiß überhaupt, was die da so machen. Das ist irgendwie so eine Big Black Box. Und ich würde ganz gerne, ich kann jetzt nicht Mumble nicht sehen, wer jetzt aus der Berti noch da ist, ob Dumfeld noch da ist oder Solzken, einfach mal nachfragen, das Kommunikationsgebaren, und das ist jetzt wirklich nicht negativ gemeint, ich will da nicht irgendwie draufhauen oder anmahnen oder meckern oder so. Ich glaube, ihr seid wirklich am Ackern und ich glaube auch, dass ihr richtig zu tun habt. Nur die Grundsätze der piratigen Kommunikation fehlen mir da so ein bisschen, gerade so auch als Düsseldorfer. Ich weiß, ich habe mich da nicht häufig blicken lassen, weil ich ziemlich viel hier am Rechner sitze und am Ackern bin. Ich würde das auch gerne erhöhen. Ich müsste nur wissen, inwieweit ich euch helfen kann. Und ich würde mich total darüber freuen, wenn das Ganze so ein bisschen offener, ein bisschen herzlicher, ein bisschen nach außen gehen würde und zu sagen würde, Leute hier, wir machen den Wahlkampf, kommt alle her, helft uns, wir machen, wir tun, bringt euch ein, so einfach einladend gestaltet werden würde, dann hätte ich nicht so ein unterschwelliges Gefühl. Und das gebe ich zu, das habe ich im Moment. Ich weiß nicht, was gerade in der Berti passiert und das geht mir, glaube ich, nicht alleine so. Bitte tut mir den Gefallen und äußert euch dazu und sagt mir mal, wie ihr euch das in Zukunft vorstellt, weil so wie es im Moment läuft, läuft es einfach nicht. Das wäre mein großer Wunsch. Genau, also im Sprecherraum für Paki, jetzt in Solsten, Alex und Dummfilm, möchte einer davon euch was sagen? Bestimmt. Danke, Maja. Ja, erstmal danke, dass du den Punkt noch auf die Agenda gebracht hast, weil wir uns eben auch schon gefragt haben, Alex und ich, ob das noch kommt oder nicht. Wir können jetzt einfach erstmal den zentralen Bericht abliefern. Zum anderen möchte ich aber vorab das, was du gerade gesagt hattest, gerne nochmal aufgreifen, weil ich da auch bei dir bin bezüglich der Kommunikation, wobei ich glaube, dass wir diesbezüglich nicht alleine in der Verantwortung stehen. Es gab ja auch diese Rede von der Evaluation und ich würde das ganze Konzept auch gerne ausweiten und auch diese Berichtspflicht gerne ausweiten oder was heißt Pflicht oder dieses Berichtswesen insofern ausweiten, dass man die AGÖA und die AG-Events da vielleicht auch noch mit reinnimmt, da die AGÖA ja zum Teil auch mit Sasa dann irgendwie die Kandidatenbetreuung jetzt mit übernommen hat. Das heißt, dieses Berichtswesen ist sicherlich dann auch nicht bei uns primär nur zu verorten. Genauso würde ich vorschlagen, dass Aktionen, die vor allem durch Gelder des Landesverbandes unterstützt werden, dann in dem Sinne, was Andreas mal angedacht hatte mit dem Umfragebogen und dem Evaluationsbogen, wo ich auch gerne dann mithelfe, aber wo ich dann jetzt, wo Andreas weggefallen ist, mich über Unterstützung seitens der AG Events freuen würde, die dann vielleicht mal für zumindest die Aktionen, die mit Landesmitteln unterstützt werden, einen solchen Bogen entwirft, da man zum Beispiel jetzt an der Aktion am Wochenende gesehen hat in Bochum, wo ja auch einige Anträge, euch wird es bekannt sein, durch Anträge hier im Landesvorstand, dieses Bochumer Sommerfest. Ja, da ist jetzt die Frage, woran es lag. Also da ist jetzt eine Aktion gemacht worden, die auch wohl relativ groß war, wo ja auch große Unterstützung von eurer Seite war, die aber jetzt, wie ich hörte, leider doch nicht so erfolgreich war. Ob das irgendwie daran lag, dass die einfach vielleicht seitens der Presse Verantwortlichen hier in der Partei, dass das irgendwie nicht weit genug kommuniziert wurde, dass da vielleicht an der Orga-Planung irgendwas, also gut, aber also worauf ich hinaus möchte, ich sehe den, also diese Kritik verstehe ich schon ein Stück weit, aber ich sehe das jetzt nicht nur bei uns, sondern also über die Aktionen vor Ort, du wirst sicher einsehen, du weißt das selber, als Landesvorstand hast du viel zu tun, ich habe auch viel zu tun und kann nicht jederzeit bei jeder Aktion bei sein und da würde ich mich auch über Unterstützung dann von der Seite dieser Strukturen freuen. Wenn ich da mal gerade kurz einspringen kann, also die Solzkin und ich hatten auch schon darüber telefoniert und wir treffen uns auch morgen, wo wir auch konkret überlegen, wie wir in allen Bereichen Unterstützung kriegen können, weil letztendlich sind es größtenteils einfach der personelle Mangel. Also wir brauchen definitiv mehr Leute, wir ackern im Moment alle ziemlich viel. Da stehen wir alle in der Verantwortung, dass dann die Dinge runterlaufen. Weil wenn ich auch in der AGÜA halt oder wir in der AGÜA relativ kurzfristig nur erst von den Dingen erfahren, ist es auch schwierig, dann halt die Sachen rechtzeitig zu platzieren. Also da geben wir auch unser Bestmöglichstes, aber ja, aufgrund der wenigen Aktiven sind uns da auch dann ein bisschen die Hände gebunden, aber daran arbeiten wir auch. Also da muss ich jetzt dann mal auch die Wahlkampfkoordination ein bisschen in Schutz nehmen. Ja, was ich dann noch gerne sagen möchte, ist, letzten Freitag hatten wir zum ersten Mal im Mumble wo ein Austausch mit den Verantwortlichen für den Wahlkampf aus den Kreisen, die wir quasi flächendeckend in NRW mittlerweile haben, stattgefunden hat. Es waren nicht allzu viele da, weil das dadurch, dass es der erste war, relativ kurzfristig angekündigt war, aber das war eigentlich recht fruchtbar. Das ging anderthalb Stunden lang, da ist viel bei rumgekommen. Das findet morgen wieder statt, mache ich an dieser Stelle jetzt einfach mal Werbung für. Können natürlich auch gerne andere reinkommen und da mitdiskutieren. Weiterhin haben wir natürlich auch noch unsere Berti-Sprechstunde. Die ist um 19 Uhr morgen und also dieser Austausch mit den Kreisen, das wäre dann um 20 Uhr. Nutzt das bitte rege. Also da möchte ich auch kurze Zwischenfrage. Wann ist die Berti-Sprechstunde? So wie immer, jeden Freitag ab 19 Uhr. Und das schon seit Wochen. Okay. Ja, und mehr als anbieten können wir das an der Stelle auch nicht, aber vielleicht machen wir jetzt einfach nochmal mit den Dingen, die wir so getan haben, weiter. Da wäre zum einen zu erwähnen, die Wahlprüfsteine, das hatte der Radbert ja zu Recht mal bemängelt, dass die noch nicht auffindbar seien im Wiki, die bisher fertiggestellt. Wir haben das jetzt mal geändert. Wir haben jetzt eine zentrale Sammlung initiiert, sage ich mir jetzt mal, auf einer Seite. Ich habe eine Mail auch an den Vorstand jetzt in CC und die Betroffenen in anderen Bundesländern weitergeschickt, dass wir das mal zumindest hinkriegen, wenn wir sie schon nicht geschlossen alle bearbeiten, weil das in Hessen und Bayern und im Bund und hier bei uns verschiedene Bearbeitungsstrukturen gibt, aber um das Ganze eben zu sammeln, habe ich diese Mail geschrieben und es gibt diese eine Seite. Auf diese Seite ist auch eine Suchmaske drüber gelegt, sodass per Volltextsuche die bisher eingegangenen Wahlprüfsteine auch durchsucht werden können und sowohl die anderen Länder als auch wir dann hoffentlich gegenseitig alle untereinander auf die Wahlprüfsteine zugreifen können und redundantes Arbeiten und widersprüchliche Antworten vermieden werden. Kannst du die URL vielleicht mal in den Mumble-Chat posten, dass die Claudia das ins Protokoll übertragen kann? Kann ich sofort machen, ja. Dann macht ja, Alex jetzt vielleicht kurz mit Plakate Werbemittel weiter, dann... Ja, Plakate Werbemittel, also die Plakate sind ja nur überall in Nordrhein-Westfalen angekommen, denke ich mal. Zumindest sind sie das in den dezentralen Lagern. Die sind alle vollständig beliefert worden und auch die nachrückenden Plakate, die BU15 Bildungsplakate, sollten inzwischen überall in den dezentralen Lagern vorhanden sein. In einigen Lagern ist auch da schon die Verteilung vollständig erfolgt, in anderen findet das jetzt noch statt. Kabelbinder, soweit sie nicht ausreichend mitgeliefert worden sind, werden jetzt noch nachgeliefert. Da kann Carsten aber vielleicht mehr zusagen, da fehlt mir jetzt der Überblick. Werbemittel kann Carsten bestimmt auch eine Menge mehr sagen, was jetzt schon bestellt ist und wann die Liefertermine dafür sind. Ansonsten kann ich nur auf den Shop, also den internen Verteilsystem, was wir im Verwaltungsportal haben, hinweisen, dass da halt die Streumittel noch zur Verfügung sind. Ich möchte allerdings an der Stelle auch nochmal darauf hinweisen, eine Fair-Use-Policy führen wir da durch. Das bedeutet, dass diese Mittel, die dort sind, sind halt aus dem solidarischen Werbemittelbudget finanziert. Und das bedeutet, da sollte jeder die Möglichkeit haben, auch etwas von zu bekommen. Also wenn dann sich ein Kreis hinstellt und einfach mal 80% der Bestände leer bestellt, dann werden wir das selbstverständlich nicht bedienen. Sollte jemand Probleme haben bei der Anmeldung im Werbemittelshop, dann kann er sich an mich wenden, an Liberti wenden oder an Werbemittel@ und dann wird da geholfen, sodass halt auch eine Bestellung durchgeführt werden kann. Das wäre jetzt erstmal von meiner Seite Werbemittel und vielleicht kann Carsten hier den Staffelstab direkt übernehmen und kurz was erzählen zum Zwischenstand. Mhm, kann ich. Ohne rot zu werden, ohne zu schreien, diesmal glaube ich. Außer bei den Kabelbindern, da sitze ich tatsächlich immer noch dran. Alex hat mir irgendwann eine Liste in der Woche bereitgestellt, der Fehlmengen. Die sind schon bei Kompla, natürlich. Ich habe aber leider noch überhaupt keine Reaktion darauf, wann, wie viele jetzt wirklich kommen. Das ist im Moment ein bisschen schwierig mit der Kommunikation, weil wir sie ziemlich zumüllen mit vielen Dingen. Ich werde morgen direkt nochmal nachhaken, weil das ist dann jetzt 2 Tage her, dass ich keine Reaktion bekommen habe. Streumittel habe ich Anfang der Woche bestellt. Wir sind im Moment noch gerade da dran. Das habe ich eben gerade bekommen. Der Button ist noch nicht ganz durch. Da müssen wir noch das richtige Signet schicken. Aber das ist jetzt keine große Aktion. Das hat die Gaga netterweise noch eben schnell mal so zwischendurch gemacht. Affischenplakate sind im Druck und wir sind gerade noch dabei, Fanrechte fertig zu machen. Plakate sind durch. Bei dem Flyer haben wir allerdings noch nicht die richtige Druckvorlage da. Da kümmert sich gerade der Christian Nissen noch drum. Für dich, Alex, als Info, dann brauche ich es nicht schreiben. Die Sachen kommen in die Berti. Fanrechte kümmert sich als Koordinator Christian Nissen drum. Den bitte mit einbinden, der hilft euch da bei der Verteilung. Aber wir haben halt die Berti als Anlaufstelle genommen. Die Affischenplakate kommen, wie besprochen, wahrscheinlich nächste Woche zu dir. Okay, super. Mit Christian Nissen bin ich auch schon weitergehend in Kontakt. Ich wollte nur Bescheid sagen, dass bei uns im Lager im Kreis Kleve von Kompla Kabelbinder angekommen sind in einem extra Karton. Wann? Und zwar lange, gestern. Aha. Sehr interessant. Ja, könntest du vielleicht dann uns nochmal die Anzahl geben, dann gleichen wir das ab mit denen, was wir denen als Fehlmenge geschickt haben. Selbstverständlich. Dann noch ein kurzer Hinweis bei den BU15-Plakaten, die wir nachgeschickt bekommen haben. Ja. Sind die Plakate vollständig, aber die haben weitere Kabelbinder oben drauf gelegt, und zwar mittlere, die unbrauchbar sind, weil sie immer noch zu kurz sind und zu dünn. Und den Rest von ihren Müllkabelbindern, und zwar diese 5-6 cm Dinger. Darf ich mal kurz sagen? Warte. Timmy, wenn das nicht zu viel Arbeit ist, das einmal kurz in der Mail bitte zusammenfassen, dann haben wir das in einem und können es denen um die Ohren hauen. Wird gemacht. Danke. Ja, wir haben noch gar keine BU15-Plakate bekommen. Ich würde gerne den Bericht der Berti weiterhören. Ich wollte nur kurz was sagen zu den kurzen Kabelbindern. Die gehören an die Seiten, damit die den Wind standhalten. Ja, aber ja. Wir sind da gerade nicht dran. Wir sind gerade beim Bericht der Berti. So, also wir sind bloß vom abgekommen und ich würde gerne zurückkommen. Ja, bitte. Also Werbemittel habe ich jetzt alles gesagt. Ansonsten, ja, die Berti ist nach wie vor immer besetzt, jeweils von 11 bis 17 Uhr. Größtenteils telefonisch über die Berti Telefonnummer erreichbar. Ansonsten, weil wir da halt technische Probleme haben, haben wir jetzt auch unsere privaten Mobilfunknummern hinterlegt. Auch da kann man uns anrufen. Die Leute machen davon Gebrauch. Sie kriegen ihre Informationen und sie werden durchaus freundlich, höflich und sehr zuvorkommend behandelt. Insofern möchte ich einfach diese Kritik, die Paki da geäußert hat, dass das nicht so wäre, vehement zurückweisen. Muss ich kurz einhaken, Alex, das war keine Kritik. Ich weiß, dass es Probleme mit der Telefonanlage gab. Das hat sich auch erst in den letzten 2-3 Tagen geklärt. Und meine Frage im Pad war einfach nur, ob das jetzt läuft. Es wurde nie und nimmer in irgendeiner Form kritisiert, dass die Art und Weise, wie ein Telefonat oder so geführt wurde, schlecht oder unzufrieden war. Darum ging es nicht. Ich wollte einfach nur wissen, wie läuft es? Fühlt euch da bitte nicht durchgehend angegriffen, weder von mir noch von anderen. Es gibt Leute im Landesverband, die geil darauf sind, euch zu helfen und wissen wollen, was abgeht und wissen wollen, was sie tun können. Und es würde uns allen, glaube ich, helfen, wenn ihr dahingehend ja einfach eure Fühler ausstreckt und die Leute auch reinlässt, einladet, sagt, wir machen jetzt Aktionen, guckt, was im Landesverband abgeht, das über die Berti koordiniert und so weiter. Das ist positiv gemeint. Versteht das bitte nicht als Angriff oder Kritik. Es geht darum, dass ich die Berti noch mehr aktivieren will, noch mehr in den Landesverband, in die ganzen Basispiraten einbinden will und euch das Gefühl geben möchte, es gibt da ein Bedürfnis danach, das irgendwo auch zentral zu akzeptieren und das auch anzunehmen. Nur dafür müsst ihr euch auch aufmachen dafür. Also ich möchte da eher in Alex Richtung gehen. Also wenn Leute irgendwie fragen und auch mitarbeiten und so, zum einen kann uns das jeder mal schreiben und ich habe auch von einigen das selber schon gehört, ja. Dass sie sich gerne aktiv mehr einbringen würden, aber dann stehen wir natürlich vor dem nächsten Problem. Bei vielen, dass sie sagen, ich würde gern, ich habe sehr viel Zeit, aber ich kann mir die Fahrt nach Düsseldorf nicht leisten und dass die Fahrtkosten für sämtliche möglichen potenziellen Helfer dann nicht übernommen werden können, das war, glaube ich, schon einfach ein Thema, was hier einfach durch ist. Habt ihr einen D-Plan zum Beispiel, für den man sich eintragen kann? Ich weiß, wir hatten in der G2A so einen Plan, wo man sich eintragen konnte, wann man da arbeiten möchte. Habt ihr sowas? Also bei uns gibt es immer Plätze zum Arbeiten, insofern von 11 bis 17 Uhr von Montag bis Freitag kann jeder vorbeikommen und der findet Beschäftigung und der findet auch eine Tasse Kaffee oder was auch immer vor und auch Arbeit zu tun gibt's auch, also einfach vorbeikommen. Ja. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Ja, und es gibt ja auch einige Dinge, die auf jeden Fall remote zu erledigen sind. Da muss man ja nicht zwangsläufig für in Düsseldorf sein. Da findet man dann bestimmt auch noch andere Lösungen. Und ich muss auch nochmal anmerken, wie gesagt, also Sasa, wir hatten auch schon drüber gesprochen und ich weiß, dass auch in der AGÖA sehr viel Bedarf noch besteht und da sicherlich auch das eine oder andere dann jetzt nicht auf Seiten der Koordinatoren oder der Kreise die Dinge aktiv gemacht haben, dann unbedingt lag, sondern vielleicht auch so ein bisschen dann das vielleicht nicht genug nach außen kommuniziert wurde. Und wie ich auch so hörte, ist zum Beispiel auch der Kontakt zwischen den Kreispresseleuten und der Landespresse nicht so wirklich da, wo ich angeregt habe. Aber darum geht's doch jetzt gerade gar nicht. Es geht doch nicht. Jens, lass mich bitte ausreden. Ganz davon ab ist das auch eine Sache, die wir in der AGÖA-Sitzung besprochen haben. Ja, wo ich aber auch angeregt habe, das doch mal zu machen, vielleicht die Leute da auch aktiv in diese Sprechstunde mit einzuladen. Also ich finde es ein wenig merkwürdig, wie seit 3 Sitzungen in den letzten Landesvorstandssitzungen immer wieder das Tun der Koordinatoren irgendwie sehr negativ, doch mit einem negativen Aspekt und Touch immer hinterfragt wird und es aber auch andere Institutionen gibt, die man da durchaus mal mit einbeziehen könnte. Und ich wundere mich. Deswegen habe ich doch gerade über diese sehr selektive Kritik. Das wundert mich an der Stelle. Und das finde ich einfach. Es hat doch überhaupt keiner euch kritisiert. Nee, deswegen habe ich doch auch gerade eben gesagt, dass wir miteinander gesprochen haben und uns ja auch Freitag zusammensetzen wollen, wie wir da gemeinsam noch dran was ändern können. Also es gab ja auch bereits da die Idee, mal einige Leute nochmal einzuladen, wirklich konkret Aufgaben vorzustellen und zu verteilen. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass viele Leute wohl helfen wollen würden, aber ja, es stehen einfach keine konkreten Aufgaben irgendwie im Raum und dazu wollen wir uns ja auch besprechen, deswegen weiß ich gar nicht, warum das jetzt noch so ausgeschlachtet wird. Es war meine warum was Absicht, ausgeschlachtet wird. Zu kritisieren. Es ging darum, die Sache offener zu gestalten. Punkt. Hallo? Und nicht zu kritisieren. Ja, wir sind ja auch in Gesprächen. Ja, wollen wir jetzt noch weiter Berichte hören oder wollen wir die Sitzung jetzt, wir haben gleich noch ein Ö-Teil, wie leid wollt ihr das noch besprechen? Also ich möchte das Missverständnis noch kurz ansprechen, es muss doch okay sein, dass wir nachfragen, was gerade läuft. Ich hatte letzte Woche auch gefragt, wo kam... Zwischen Nachfragen und erst eine Einleitung machen, in der wahnsinnig viele... unterschwellige Anschuldigungen gemacht werden, ist einfach ein Unterschied. Ja? Man kann fragen, okay, was gibt's Neues aus der Berti? Was ist in der letzten Woche gelaufen? Schießt los. Nein, stopp, Alex. Stopp. bitte. Es geht uns darum, dass wir eine offene Gestaltung der Arbeit in der Berti wollen. Und das geht vielen so. Ihr werdet nicht kritisiert. Ihr werdet lediglich dazu gebeten, das offener zu gestalten. Und dagegen verschließt ihr euch gerade. Merkt ihr das nicht? Nein, ganz im Gegenteil. Dann hast du vielleicht, ich weise nochmal auf meinen Vorschlag von vorhin hin, einfach diese Transparenzgedanken und dieses, was tun wir so, jetzt gerade eben vielleicht auch nur begrenzend auf den Wahlkampf auszuweiten, auf die AG Events und die AG ÖA, die da sicher alle mit im Boot sind, da auch ihre Berichte zu machen, weil jetzt das Beispiel von dem Bochum-Event, da waren wir Koordinatoren jetzt nicht so aktiv mit beteiligt, dafür aber die AG Events und die AG ÖA, die waren da durchaus beide mit im Boot. Und das wäre ja dann durchaus ein Punkt, den die vielleicht mehr berichten könnten, als dass wir das tun könnten. Und dass man das einfach ausweitet, das ganze, den ganzen Transparenzgedanken. Nein, die Berichte von der AGOA, die passieren ja jede Woche in der Sitzung. Ihr habt das auch falsch verstanden. Die Aufgabe der Wahlkampfkoordination ist, solche Dinge aufzugreifen und euch aktiv einzubringen und auch eure Hilfe anzubieten und solche Dinge von euch aus zu koordinieren und dann eben euch zu vernetzen mit den Leuten, die in irgendeiner Form daran beteiligt sind und das eben aktiv auch mit zu koordinieren. Was mir immer wieder auffällt, ist, dass irgendwie Anfragen an den Landesvorstand kommen. Wir haben das geplant, wir wollen dafür Geld und so weiter. Solzgen, lass mal den Paki ausreden jetzt bitte auch. Solzgen. Das ist jetzt einfach nur ein Beispiel. Mich haben halt Leute dann angerufen und ich habe gesagt, okay, ich kümmere mich drum. Ich bin ein Mensch, der durchaus auch in der Lage ist, dann zu unterscheiden, kann ich dem jetzt weiterhelfen oder nicht. Ich habe das dann an Steffi delegiert. Aber was mir dabei immer wieder auffällt, ist, dass die Leute auf uns zukommen oder auf die AG ÖA und die AG Events. Und jetzt sagst du mir, und das ist wirklich nicht als Kritik, sondern als Aufforderung gemeint, sucht euch die Leute einfach und fragt rum, wo haben die Leute im Landesverband Aktionen geplant? Sei es irgendwie Das passiert. Ja. Paki. Dann kommuniziert es auch. Paki, das ist zigmal passiert, dass es die Aktion piratenpartei-nrw.de gibt. Es wird in jeder Sprechstunde, wo leider wenig Leute sind, was wir jede Vorstandssitzung ankündigen, was auf der Webseite steht, was überall steht, wenn die Leute, und Alex hat eben erzählt und auch andere Büroleitungen berichten mir, dass sehr viele Anrufe kommen, auch auf dem Handy, seitdem wir einfach auch kommuniziert haben, bitte, wenn die Berti-Nummer mal wieder nicht funktioniert, ruf da und da an. Thomas kann vielleicht selber seinerseits noch mal was sagen, was an Rückmeldungen aus den Kreisen kam. Es ist halt auch zum Teil nicht sonderlich viel. Und du hast deinerseits gerade eben interessanterweise gesagt, dass du selber die Sache dann, dass du es entscheiden könntest, ob du das entscheiden kannst oder nicht, hast das dann an Steffi weiter delegiert. Warum denn? Wahrscheinlich, weil es mit Kosten verbunden ist und letztendlich Stefanie das überweisen oder ein Veto einlegen kann und so. Das heißt, da dreht es sich um Sachen bei Aktionen. Selbst wenn die Leute bei uns ankommen und sagen, wir würden gerne das und das und das machen und dann sagen sie, das kostet das und das und das, dann müsste ich denen sagen, okay, dann müsst ihr gucken, ob das in eurem Budget im Kreisverband oder im VKV noch vorhanden ist. Ansonsten müsstet ihr euch an den Landesverband wenden. Das heißt, dass Leute bei Dingen, die mit Kosten zu tun haben, sich an euch wenden, ist vielleicht auch nicht so verwunderlich an der Stelle. Nein, das war nur ein Beispiel. Vako schreibt jetzt gerade im Textchat im Pad, sie würde gerne was dazu sagen. Ich würde ganz gerne Vako mal zur Sprache kommen lassen. Danke. Es ist eigentlich nur erstmal nur eine Frage gewesen. Solzgen, du hast mehrmals die AG Events erwähnt. Was brauchst du von uns? Was willst du von uns? Bitte sag es und kommuniziere es. Da kann Thomas vielleicht Stellung nehmen, weil ich ihn der Bereich Aktion initial primär in seinen Bereich fiel und da ich eigentlich auch gedacht hätte, dass die Vernetzung passiert. Ja, Moment, welche Vernetzung? AG Events und Koordination, dass wir genau über diese Dinge, was zur Aktionsplanung angeht, euch und wir uns eben mit euch kurz schließen können. Mhm. Macht ihr das denn? Das wäre mein Job gewesen. Ich war ein paar Mal in den AG-Event-Sitzungen, habe danach zeitlich nicht mehr geschafft. Ist ein bisschen blöd gelaufen von meiner Stelle, da muss ich mich entschuldigen. Was die Vernetzung mit den Kreisen angeht, dann nochmal das Ganze, das ist ja wieder ein anderes Ding. Da kam wirklich sehr wenig Rückmeldung und ich kann bei Aktionen oder wir können bei Aktionen nicht helfen, von denen wir nicht wissen, dass sie stattfinden. Ich erfahre teilweise durch Zufall oder hinterher, dass Aktionen gelaufen sind und da kann ich dann natürlich wenig Unterstützung anbieten. Ja, da geht es uns in der AGÜA teilweise genauso, dass wir einfach von gewissen Dingen nicht erfahren oder das nur zufällig mitbekommen. Also da auch die Bitte einfach an alle, wenn ihr irgendwas plant vor Ort, bezieht die Leute damit ein, für die es interessant sein könnte. Braucht ihr denn Hilfe in der Berti bei irgendwas oder kommt ihr soweit zurecht? Wir könnten sehr wohl Hilfe gebrauchen. Also was halt wichtig ist, ist halt die Kommunikation mit den Kreisen viel mehr zu intensivieren. Wir haben immer wieder auch Behördengespräche, die wir führen müssten. Da kommt man halt einfach nicht so hinterher. Und wenn da halt ein paar Leute sitzen würden und dann da quasi eine Liste abarbeiten könnten, das wäre schon eine fantastische Sache. Allerdings haben wir das Problem, dass wir halt meist dann zu Zeiten arbeiten, wenn andere Piraten, die sich als Koordinatoren in den Kreisen angeboten haben, halt auch arbeiten. Das ist halt eine Zeitdiskrepanz. Aber ihr braucht auch Telefonkräfte im Prinzip, um das zusammenzufassen. Ja, also auf jeden Fall. Also wir können gut und gerne bestimmt 10, 15 Stunden in der Woche an Telefonkraft gebrauchen, ja. Wir könnten auch durchaus... Dürfte ich auch nochmal kurz was sagen, danke. Wir könnten durchaus auch andere Menschen nicht nur für Telefon und so gebrauchen, aber ich bringe nochmal gerne zur Sprache, dass das Problem bei vielen der Leute oftmals ist, dass sie gern helfen würden. Aber die finanziellen Mittel nicht da sind. An der Stelle würde ich dann jetzt meine Frage an den Landesvorstand. Wer gibt es denn oder wärt ihr bereit, einen Budgettopf für Helfer in der Berti aufzumachen oder steht das völlig außer Diskussion? Was mich halt total wundert, ich weiß, ich rede jetzt wieder um Sachen, die gewesen sind. Das Problem gab es so in der G2A nicht. Also das war halt Essen. Und da sind auch Leute aus halt NRW hingekommen, um da mitzuarbeiten. Da gab es aber auch eine Liste, wir brauchen so und so viele Leute am Telefon, so und so viele Leute, die dies machen, so und so viele Leute, die das machen, bitte tragt euch ein. Und die Liste ist alle paar Tage über die Mailinglisten rumgeschickt worden, der Link. Und da wurde getrommelt bis zum geht nicht mehr, um die Leute dahin zu kriegen. Und dann wurden die Leute auch gefunden. Ja, ihr sagt mir jetzt, dass ihr Hilfe braucht und keiner weiß, dass ihr Hilfe braucht. Dann kommt doch keine. Ja, darüber hatten wir auch schon gesprochen, dass wir da eine Lösung für finden und eine Art Jobbörse dann anbieten oder also dass die allgemein angeboten wird dann auch für die Kreativen, die Jobs zu vergeben haben, die AG-Events, die AGÖA oder wie auch immer. Da wollten wir uns ja eben zusammensetzen, um das zu machen. Darf ich da kurz was zu sagen? Ich würde gerne noch darauf eingehen. Vielleicht dann nach mir. Also das mit den AGs und so weiter, das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber wer sich tatsächlich in die Berti setzt, also wer sagt, ich will da helfen und so weiter, wie sieht es denn bei euch aus? Ich hab da keine Ahnung, wie viele Arbeitsplätze habt ihr zur Verfügung? Kann ich kommen und mich an den Computer setzen und mitmachen? 14 Arbeitsplätze. Und die funktionieren auch? Du brauchst nur vorbeikommen, dann richten wir dir das ein. Okay, ja, das sind so Sachen, die sind ja gar nicht klar. Entschuldigung, aber so, für mich jetzt. Ich habe das Gefühl, dass es hier zwei Komplexe sind, die besprochen worden sind. Das eine ist, wie ist Mitarbeit zu organisieren? Das andere ist, wie ist Mitarbeit zu vergüten in irgendeiner Form? Also, dass ich eine Aufwandsentschädigung zahle, wenn jemand tatsächlich etliche Kilometer fahren muss, um zu einem Arbeitsplatz zu kommen, das sehe ich noch in gewisser Weise ein. Aber dass ich einem Freisteller Geld bezahle für seine Arbeitsstunden und ich selber keinen Cent sehe, das sehe ich ehrlich gesagt nicht mehr ein. Also haltet mich dafür vielleicht dann auch dann doch ein bisschen kapitalistisch. Aber sorry, ich fahre hier Doppelschichten seit Wochen. Ich könnte auch. Nee, darum geht's doch auch gar nicht, Gaga, oder? 50 Euro berechnen. Nee. Ich finde es schräg. Also ich finde es wirklich schräg. Wenn ich Parteimitglied bin und mich einbringe, dann mache ich das ehrenamtlich erstmal. Punkt. Unsere Vorstellungen werden auch nicht bezahlt. Ja, ich habe den Zusammenhang hierzu nicht so ganz nachvollziehen können, Gaga. Also deine Arbeit schätze ich sehr und das ist auch super, was du alles machst. Und ich weiß, dass du Doppelschichten führst, aber das mit der Entlohnung habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden, auch nicht den Zusammenhang. Ja, ich kriege es leider jetzt gerade von allen Seiten, weil ich natürlich auch über Twitter immer wieder nachfrage und ich kriege von etlichen Seiten, nicht nur aus NRW, gefragt, ja, was kriege ich denn dafür? Und für zumindest einen Stundenlohn von 15 Euro würde ich das ja schon tun. Und ich block immer ab. Und deshalb bin ich sehr skeptisch, wo wir da die Grenze ziehen sollen. Warum kriegen einige dann irgendwie eine Aufwandsentschädigung und andere nicht? Das finde ich schwierig. Ich hätte eine Frage, die auch durchaus als Kritik zu verstehen ist. Warum um alles in der Welt, also ich meine, die Berti gibt es jetzt seit wie vielen Wochen? Warum gibt es keine Übersicht, welche Arbeit zu machen ist? Es war von Anfang an im Konzept drin, dass das gesagt wird, dass das in einen Arbeitsplan aufgestellt wird und so weiter. Was ich sehe, ist, dass eine Menge Aktionspläne gemacht werden, aber wenig Aktionen. Ich bin gerade so ein bisschen entsetzt darüber, weil immer wenn ich nachfrage, kommt ein Loch. Und das finde ich echt strange. Naja, ich für meinen Teil, wie gesagt, bei Aktionen ist jetzt nicht primär mein Gebiet gewesen, initial, was so in meiner Verantwortung liegt. Ich für meinen Teil habe mich aber sehr viel bei der Aktion in Mecklenburg-Vorpommern und jetzt auch in der Planung für Bremen, weil die eben nicht so viele Leute da und Manpower vor Ort haben die auch bei der Aktionsplanung Unterstützung bekommen. Und da fahren ja auch einige von unseren Listenkandidaten hin und ich glaube, die waren sehr dankbar, dass wir so bei dem Flyer, bei der PM, bei der Einladung an die Mitglieder, dem Bufo und so weiter mitgeholfen haben. Also, aber ihr seid doch die NRW-Koordinatoren. Es gibt Bundeskoordinatoren und ihr seid für NRW zuständig. Und die größten Aktionen, die ich von euch höre, sind in Mecklenburg-Vorpommern, in Bremen, in sonst wo, ein Sommerfest in München. Warum macht das NRW? Ich dachte, das Sommerfest ist in Düsseldorf am 1.9. Aber es wurde auch darüber diskutiert, das in München zu machen. Also ich, Entschuldigung, dass ich jetzt so ein bisschen emotionaler werde, aber da sind eine Menge Löcher gerade. Ja, also Aktion ist im Wesentlichen mein Bereich, zumindest ursprünglich gewesen. Mittlerweile machen wir das alle so ein bisschen, weil der Bereich halt jetzt Richtung Wahlkampf einfach wächst im Vergleich zu den anderen. Laut Konzept sind wir das so angegangen, dass wir einfach den Leuten gesagt haben, macht eure Aktion, sagt uns Bescheid, wenn ihr Hilfe braucht, dann ziehen wir das irgendwie mit auf, dann gucken wir, wie das läuft. Und da kam halt einfach, egal wie wir es angegangen sind, wir haben immer wieder verschiedene Wege gegangen, es kam keine Rückmeldung, das ist das Problem, was ich an der Stelle hatte. Ja, dann müsst ihr die Leute abtelefonieren. Ich habe auch darüber hinaus Vaku initial schon vor Wochen eine Mail geschrieben, und den Thomas da auch ins CC gesetzt, dass mit der Idee, das Ganze doch mal zu vernetzen. Also insofern würde ich jetzt diese Verantwortung so, warum seid ihr nicht auf uns zugekommen? Naja, die Mail gab es, das heißt... Entschuldige bitte, welche Mail? Was? Wo? Vaku, ich suche sie auch gerne raus, ist kein Problem. Okay, pass auf. Vaku, bin nur ich. Wenn du was von der IAG Events möchtest, dann wende dich bitte an unseren Request-Tracker, ja? Du hattest auf die Mail auch geantwortet, insofern gehe ich mal davon aus, dass du sie zur Kenntnis genommen hast. Ja, dann hau mal rein. Ist ja deine Disziplin. 4.5. Hallo Vaku, die AG Events steht ja nach wie vor Schnittstelle, bla bla bla. Magst du dich die Tage mal bei den verantwortlichen Sachen Aktion, Thomas und oder Andreas melden, ihr gemeinsam einen Termin vereinbaren, damit wir die Verschränkung AG Wahlkampfkoordination gut hinbekommen. Lieben Dank im Voraus, war vor 3 Monaten fast. Ja, was wolltest du denn mit dieser E-Mail von der AG Events jetzt konkret? Eine Verschränkung im Rahmen des Wahlkampfs, wie es auch immer schon angedacht war und die du auch eben angesprochen hast. Genau das wollte ich damit initiieren. Ich habe überhaupt gar nichts angesprochen. Also ich bin eigentlich ehrlich gesagt froh, wenn ich mit der Berti relativ wenig zu tun habe. Wenn ihr von der AG Events was wollt, dann könnt ihr das gerne über den Request-Tracker schicken. Das hat, glaube ich, auch schon 1-2 Mal funktioniert. Die anderen Piraten wissen das eigentlich auch. Ansonsten weiß ich nicht, was du jetzt eigentlich von mir willst, Salzgen. echt nicht. Um hier mal reinzugrätschen, wir sind jetzt hier unten drin, also ich und Timmy und Baku, wir sind eben aus anderen Organisationen, also Gruppen unterwegs und wir haben alle Request-Tracker bzw. Auftragsformulare und wir machen ja unseren Job, wenn wir entsprechend beauftragt werden. Alles andere ist für uns irgendwie Anfrage und das versuppt auch. Also ich kriege 300 Mails am Tag, ich kriege das auch nicht blockiert. Und davon sind 150 dienstlich und 150 sind Piratenkram. Und bis ich das sortiert kriege, das dauert. Ja. Na, hat ja auch keiner von dir verlangt, dass du halt eben die Piraten zu deiner Hauptaufgabe machst. Ich finde es auch irgendwie ein bisschen betrüblich, was hier gerade abläuft an Diskussionen. Ich denke auch, der Vorstand sollte sich jetzt mal ganz schnell dazu entscheiden, die Sache wieder in die eigenen Hände zu nehmen und nicht das Ruder in fremde Hände zu geben. Sehr guter Punkt. Stopp, stopp, stopp. Da hast du einen Punkt. Die Claudia hat gerade geschrieben, so wollen wir mal 2 Minuten Pause. Können wir das Ganze irgendwie zum Ende bringen oder zum Ergebnis oder weiß ich nicht. Oder zumindest konstruktiv weiter diskutieren. Ich würde ganz gerne noch an der Stelle sagen, dass sicherlich auch von meiner Seite da einige Fehler passiert sind, wo irgendwie bestimmte Arbeit irgendwie nicht gemacht wurde, weil die der Arbeitslast irgendwie guter war oder was auch immer, hinten runtergefallen ist einfach. Und ich würde mir da wirklich auch, ich freue mich da nicht drüber, aber ich würde mich um Unterstützung freuen, dass das nicht mehr so ist. Ich würde gerne abschließend sagen, ich hopp's hier oben rum, einfach weil ich, gestern war ja ein Koordinatorentreffen beziehungsweise ein Treffen, wo gesagt worden ist, ja, wir suchen Mitarbeiter und so weiter. Ich möchte gerne eine bessere Ressortabgrenzung, dass wir nicht immer gegeneinander arbeiten und dass wir es irgendwie auf ein anderes Ressort schieben, sondern dass sich jeder um seins kümmert und das so gut wie möglich macht und dass es klar ist, welche Aufgaben man hat und welche man eben auch nicht hat. Ja, und dass auch klar ist, an wen kommuniziert wird, ne, und für wen welche Informationen wichtig sind. Das ist halt ein ganz wichtiger Punkt, dass man das einfach auf dem Schirm hat, weil man hat ja in der ganzen Diskussion gemerkt, immer wieder war das Problem, dass Informationen nicht geflossen sind und immer wieder war das Problem die Kommunikation. Also ich glaube, da können wir uns alle irgendwo an die Nase packen und zusehen, dass wir da noch verschärfter drauf achten. Das sehe ich auch so. Ich finde, die Kommunikation läuft nicht optimal. Ich bin ja jetzt ausdrücklich nicht in dem Koordinatorenteam drin, dennoch sollte ich als Direktkandidatenbetreuer schon eng zusammenarbeiten mit denen. Aber das ist schwierig. Ich erreiche Leute nicht und ich finde, da ist die Kommunikation einfach noch nicht gut. Das müsste viel besser ablaufen, dass da, ja, dann geschehen auch weniger Fehler, ne? Ich habe das Gefühl, wir müssen da lernen. Wir müssen die Wege einfach wirklich klarer machen. Die sind immer noch unklar und dafür bräuchte es vielleicht sogar ein Organigramm oder irgendwie sowas, damit man einfach weiß, an welcher Stelle greift wer ein und macht einfach nur seinen Job. Ja, das ist gar nicht so eine dumme Idee. Ja, ich möchte allerdings also mir fällt gerade auf, Entschuldigung, aber die letzte Woche war vielleicht auch, oder jetzt so mit dem ganzen Plakatekram, haben wir gerne gemacht, diese ganze Orga dafür. War auch wenig Aufwand, nur mal so nebenbei. Echt, also es ist ein bisschen... Ihr sagt hier einerseits alle, ja, wir wissen, dass ihr viel macht, bla bla bla. Ihr tretet gerade nur auf Leute, ich will es euch nur mal rückmelden, dass ihr gerade herbe auf Leute eintretet, die sich echt super den Arsch aufreißen. Ja, natürlich passieren Fehler, aber also ich mache hier jetzt andere Fässer an der Stelle mal nicht auf. Aber das finde ich schon ganz schön, ich finde es schon respektabel, was hier gerade passiert. Ernsthaft. Das ist ja gerade das, was mit Kommunikation gemeint ist, dass da auch dann um Hilfe gebeten wird, wenn da Hilfe notwendig ist. Das ist ja das Entscheidende an Kommunikation. Und wer hier tritt, bist du, Christina. Solsken, du machst gerade einen massiven Fehler. Du gehst gerade in eine Defensivhaltung, die du überhaupt nicht eingehen musst. Es geht gar nicht darum, dass wir euch angreifen. Es geht auch nicht darum, dass wir euch kritisieren, sondern es geht darum, dass wir ein Team sind. Es geht darum, dass wir uns gegenseitig motivieren müssen, weil diese verdammte Fick-Arbeit hier ein Scheiß ist. Also ich meine, überleg mal, wie weit wir uns alle gerade den Arsch aufreißen. Und da brauchen wir uns alle nicht irgendwie gegenseitig anzugreifen, das wissen wir alle. Bitte Sie, dass wir einfach uns als Team sehen müssen Und ich, das Einzige, was ich von euch gerade mitbekomme, außer von Dummfilm, der gesagt hat, hey, tut mir leid, da ist ein bisschen was schiefgelaufen, ist irgendwie von Alex und dir, ihr geht in eine Defensivhaltung. Bitte kommt aus dieser Denke raus. Es geht nicht darum, euch anzugreifen. Ihr müsst euch öffnen. Ihr müsst locker bleiben. Ihr müsst, ihr müsst auch mal lachen, ja? Ihr müsst einfach mal lachen und einfach mal euch freuen und die Leute in den Arm nehmen und sagen, hey, geil, wir machen jetzt Wahlkampf, wir reißen uns jetzt hier irgendwie für dieses eine Ziel den Arsch auf, und das machen wir gemeinsam. So. Das sehen alle anderen Piraten hier genauso, und ja. Wenn du dann hingehst und sagst, oh, jetzt hört auf uns rumzutreten und so, dann... Junge, dann ich will dir echt... Entschuldigung, aber entweder du hörst jetzt auf zu reden oder es wird nicht gut ausgehen. Echt, es wird nicht gut ausgehen. Alex, Entschuldigung, Alex, aber du bist hier gerade so bitte, persönlich. Bitte unterdrück das einfach, diesen Wunsch, hier Leute zu belehren. Ja, das steht dir nicht zu. Ja, hör einfach auf, dann ist alles gut. Was ist ich das denke, denn für eine denke, Ansage, Alex? Na, also, Moment Entschuldigung, mal. Was ist das denn? Nee, bitte, lass uns das jetzt gerade nicht eskalieren. Moment. Nein, ich eskaliere jetzt gerade gar nicht. Ich kenne den Alex, glaube ich, gut genug, um darauf antworten zu können. Und es wäre schön, wenn ihr mich kurz zu Ende reden lasst. Ich nehme mir gerade überhaupt nichts heraus, Alex. Ich weiß, dass die Arbeit, die ihr macht, gewissermaßen gestört werden kann durch Leute, die, und da hatten wir schon, haben wir schon drüber gesprochen, und das, da verheimliche ich auch nichts, dass das manchmal schwierig ist, Leute da einzubinden, und Leute, die einfach nur anrufen und nerven, eine sehr hohe Belastung sein können. Sieh es so, wir wollen euch die Arbeit abnehmen und mit euch Wege finden, das Ganze zu deeskalieren. Ich maße mir nicht an, dir deine Arbeit vorzuschreiben. Das werde ich nie tun. Das war auch nicht meine Absicht. Meine Absicht war irgendwie, meine Hand auszustrecken und zu sagen, hey Leute, ich habe die Rückmeldung hier aus dem Landesverband, dass da was schief läuft. Die Leute fühlen sich irgendwie nicht zuständig. Sie wissen nicht, wie sie euch erreichen können. Lasst uns da irgendwie zusammen drüber reden. Lasst uns da zusammensetzen. Das ist eine freundschaftliche Aufforderung. Punkt. Ich würde meinerseits aber nochmal auch dann vielleicht eine andere Rückmeldung gerne auch einbringen. Ich nehme das nämlich sehr anders wahr als ihr, dass bei uns sehr viel, durchaus mittlerweile sehr viel Lob und Dank, auch also per Twitter und auch per Mail. Also ich weiß nicht, ich würde dann die Mitglieder vielleicht auch bitten, ihre Anliegen doch einfach nochmal, ich erwähne es nochmal in der Sprechstunde, habt ihr immer die Gelegenheit zu fragen, wenn ihr sagt, wir wollen einen anderen Termin, dann sagt auch das bitte gerne, wenn euch der Termin irgendwie nicht zusagt. Also die Möglichkeiten, diese Kritik jetzt auch außerhalb der Vorstandssitzung einfach anzubringen, die ist ja durchaus da. Also dann jetzt auch als Aufforderung an die Mitglieder einfach, das dann doch bitte da einfach auch direkt an uns zu richten, weil es ist sehr schräg an der Stelle, wenn ich jetzt von Paki höre, ich weiß nicht, wie viele das jetzt waren, aber ich kriege halt auch andere Rückmeldungen meinerseits und ich glaube die anderen auch, und ich weiß auch nicht, also die Zusammenarbeit mit Gaga klappt eigentlich gut, mit Sasa auch, mit der AG Events könnte besser sein, ja, keine Frage, aber in der AGÖA sind wir auch eigentlich immer vertreten, einer oder zwei von uns. Insofern, ja, also vielleicht sind es da auch einfach unterschiedliche Rückmeldungen, die wir so bekommen haben, und dann, wie gesagt, einfach darf ich? Ich würde dazu gerne was sagen. Also was Solskin sagt, ist sicherlich richtig. Eine direkte Rückmeldung ist in jedem Fall besser, weil man direkt reagieren kann. Ich hasse Dreieckskommunikation. Das ist scheiße. Wir brauchen direkte Ansprechmöglichkeiten für die entsprechenden Gruppen in ihren Ressorts. Die müssen wahrgenommen werden. Und ich halte es für absolut sinnvoll, dann immer wieder an dasjenige Ressort zu verweisen. Ich weiß, das klingt ein bisschen hierarchisch, das ist es aber eigentlich nicht. Das ist einfach nur eine Aufgabenverteilung. Aufgabenverteilung. Es gibt eine Aufgabenverteilung und die wird relativ klar sortiert. Und wenn ich sage, ich bin für Text nicht zuständig, sondern nur für Gestaltung, dann ist das nicht bös gemeint, sondern das ist einfach nur der Verweis an denjenigen, der zuständig ist. Und so wäre das gut, wenn wir das zukünftig kommunizieren könnten. Jetzt war, wir haben relativ wenig Leute, die arbeiten und wir lernen ja noch. Wir sind eine kleine Partei, wir können an den Kommunikationswegen noch was machen und ich bin mir sicher, dass man das lösen kann. An der Stelle muss ich aber sagen, dass das eigentlich geht, weil wenn man uns auf der Wiki-Seite guckt, die ist sicherlich nicht in allen Punkten aktuell, aber wenn man in einen Bereich reingeht, dann steht da Ansprechpartner so und so und das sind dann auch die Ansprechpartner. Ja, das ist sicher richtig. Gibt es dann nur noch diesen Punkt, dass die Leute teilweise vergessen, ins Wiki reinzugucken oder in die entsprechenden Gremien reinzugucken. Ich habe auch 100.000 Mal kommuniziert, wie man einen Auftrag bei uns macht, vergessen sie trotzdem und dann erinnert man nochmal höflich dran und dann geht das auch. Aber wir müssen in uns konsequent bleiben, in den Gruppen. Ich glaube, dann geht das. So. Ich würde ganz gerne das Ganze jetzt zum Abschluss bringen. Ich glaube, dass alle Punkte angesprochen worden sind. Das bringt auch jetzt nichts, da irgendwie noch weiter rumzutexten. Ich glaube, die Leute, die jetzt an der Sitzung teilgenommen haben, sollten die Aussagen von Dolsken, von Thomas und von Alex einfach mal ernst nehmen, das auch in ihre Kreisverbände mitnehmen. Ich werde das auch tun. Ich fand das gut, was ihr gesagt habt und ich hoffe, dass ihr das auch im Nachhinein nicht als Angriff empfunden habt, sondern als konstruktive Kritik und als Versuch, dem Ganzen noch ein bisschen mehr Drive zu geben und gewisserweise mehr Kommunikation untereinander. Und dann würde ich, glaube ich, sagen, ja, ist eigentlich alles gesagt. Es sei denn, es bringt jetzt noch irgendwer einen Punkt auf, der super, super wichtig ist, oder? Finde ich gut. Genau. Wollen wir die Sitzung dann schließen und dann in den NÖ-Teil noch gehen? Nee, du darfst hier die Sitzung nicht schließen. Du musst die Sitzung offen lassen, weil die NÖ-Teil Teil der Sitzung ist. Ach so, ja gut. Aber den neuen Termin. Ja. Frage ist, gibt es noch andere Punkte, die wir besprechen müssen? Ansonsten würden wir dann in NÖ-Teil gehen und die Sitzung danach schließen. Wollen wir trotzdem... Wenn ich darf. Ja. Eine Frage. Ich habe das neulich am Telefon mit Bucky besprochen und wüsste aber gerne... wie das nun wirklich genau aussieht. Wir haben den 30.08. als Termin. Ich bin nach wie vor noch auf der Suche, finde aber garantiert bis dahin was. Das ist also nicht das Problem. Ich wollte nur wissen, die Kostengrenze, Paket, könntet ihr die nochmal bestätigen? Die absolute Kostengrenze natürlich. Ich bleibe selbstverständlich nach bestem Wissen und Gewissen und versuchen drunter. Und würde es tatsächlich ausreichen, nur für Mumble ein gutes WLAN zu haben? Oder wäre es nicht möglich ohne Streaming? Dann müssten wir nämlich Kabel legen oder irgendwas finden, wo sowas möglich ist. Um das kurz darauf einzugehen, es geht um die öffentliche Vorstandssitzung, was Sammy anspricht. Wir hatten miteinander telefoniert und der Termin, der für Paderborn in Frage kam, war der 30. August. Ich habe das ehrlich gesagt noch gar nicht, also ich habe es nicht geschafft, das irgendwie per Mail oder so an die anderen heranzutragen. Wir haben da auch noch nicht drüber diskutiert, inwieweit wir da irgendwie eine finanzielle Obergrenze haben. Letztendlich haben wir das noch gar nicht diskutiert, wie viel Aufwand das ist. Von daher würde ich sagen, lasst uns das in der nächsten Vorstandssitzung oder eben in der Woche irgendwie telefonisch klären. Ich werde das auf jeden Fall nochmal mit allen besprechen und guck du in der Zwischenzeit einfach, dass du einen Raum findest. Wir haben im Übrigen noch von Thomas Weyers, der hat sich um den öffentlichen Vorstandssitzung... Genau, ich habe da gerade auch eine Mail zu ihm geschickt. Ja, für Recklinghausen gekümmert, das wäre der 13.09. Das sind beides Termine. Am Freitag, soweit ich das sehen kann. Nee, 13.09. ist auch ein Freitag, genau. Ja. Das ist alles noch so ein bisschen in der Mache, Sammy. Verzeih mir, dass ich da jetzt noch keine Zusage geben kann über ein genaues Budget. Ich glaube, wir hatten irgendwie so maximal irgendwas um die 300, 400, 500 Euro angepeilt. Ich habe aber da noch eine Rückmeldung. Nicht übertreiben. Maximal 300. Und ich brauchte nur deswegen ein Feedback, weil ich, wenn ich schon auf die Suche gehe, muss ich klare Vorgaben im Kopf haben und kann mich dann nicht auf irgendetwas einlassen und dann hinterher mal nachfragen. Deswegen habe ich jetzt gefragt. Ist okay. Aber dann bitte, wenn es irgend geht, nicht erst zur nächsten Vorstandssitzung und dann Feedback, sondern vielleicht geht das vorher. Wäre mir lieb, weil ich jetzt ganz verstärkt suche. Ja, ich hab die Mail auch dazu schon angestoßen. Ich hab die Mail dazu auch schon vorhin dazu angestoßen. Da kannst du ja dann nochmal drauf antworten, wenn es da noch konkrete Infos gibt. Jetzt nur noch kurz für euch zur Info. Der Thomas hat mir gerade geschrieben, dass die Location da in Gladbeck wohl kostenlos ist, weil genug Gäste kommen. Am 13.09. Okay. Gut, sonst noch dringendes. Ich. Genau. Ich habe euch das Ticket reingeschickt wegen der Wahlparty, die gegebenenfalls im Sack stattfinden soll. Da müsstet ihr dann also wirklich nochmal eine Entscheidung treffen. Die Verträge sind vom Zack soweit vorbereitet und werden verschickt. Ich würde es halt gern wissen, ob das dann soweit okay ist, dass wir dann eben da auch mit einem Team anfangen können, das zu organisieren. Ja, da sind wir ja. Mit in die Orga rein, Baro? Ich habe ja die letzte Party quasi auch organisiert und ich würde gern wieder dabei sein. Sehr, sehr gerne. Ja, und mich bitte wegen der Öffentlichkeitsarbeit. Auch sehr gerne. Supi. Haben wir noch soweit klar? Ja. Was ich da nur anmerken will, ist, dass ich da den Frank Herrmann noch ins Boot geholt habe. Das wissen jetzt ein paar von euch. Der hatte auch die Zack-Wahlparty letztes Mal bei der Landtagswahl mit organisiert und kennt da die ganzen Ansprechpartner. Insofern wäre der eine große Hilfe. Genau, der hatte sich ja auch schon bei mir gemeldet und dann würde ich alle, die jetzt hier geschrien haben, dann irgendwie mal anmelden und vielleicht können wir uns dann mal kurz gemeinsam treffen irgendwo in Düsseldorf, ein bisschen die Aufgaben verteilen und dann wird das auch. Hervorragend. Kurz noch eine Anmerkung machen für die Leute, die das nicht mitbekommen haben, einfach um der Transparenz willen. Auch die Leute, die in der Berti sind, ich weiß nicht, ob sich das bis zu allen rumgesprochen hat. Es gab Bemühungen von der Britta Söntgerath in der Büroleitung der Berti, da eine Location zu finden. Es gab Gespräche darüber, ob in der Berti selbst der Raum frei sein könnte an dem Termin. Also sprich, es gibt ja zwei Räume in der Berti. Es gibt einmal den hinteren Bereich, das ist dieser Bui-Bui-Flohmarkt-Bereich, der so sehr viel attraktiver ist. Der ist leider geblockt durch eine Ausstellung. Und der große Bereich, diese fast 2000 Quadratmeter große Halle, die wäre frei. Davon haben wir aber abgesehen, weil das ein Riesenaufwand gewesen wäre oder werden würde, diese für eine Wahlkampfparty so herzustellen, dass da mit wenigem Kostenaufwand ein komplettes Catering, eine komplette heimelige Atmosphäre geschaffen werden könnte. Also da müssten dann wirklich auch Sitzgelegenheiten und sonst irgendwas angeschafft und hingekarrt werden. Es gab einen kurzzeitigen Antrag, die ganze Veranstaltung in, ich glaube, Bochum irgendwo zu machen. Der wurde aber wieder fallen gelassen und letztendlich ist es dann beim Zack geblieben. Ja, und die Berti Britta, sag ich jetzt mal, hatte ja auch nicht nur in der Berti geguckt, sondern auch relativ viel noch woanders in Düsseldorf rumtelefoniert, Jugendherberge etc. Also die Termine klappten dann auch alle nicht mehr. So, und ich hätte noch darf ich oder? Ja. Ich hätte noch eine Frage aus grafischer Sicht an die Sasa. Inwieweit brauchst du bei Pressemitteilungen Grafiken? Wie können wir dich da unterstützen als Kreative? Wir können da was suchen, wir können was zusammenstellen etc. pp. Das geht ja relativ einfach. Machst du irgendwie so einen Eilauftrag rein und dann machen wir das innerhalb von ein paar Stunden. Oh, fantastisch. Das ist ein super Angebot, weil gerade für Pressemitteilungen, die dann auf der Homepage veröffentlichen, mangelt es uns manchmal dann doch an geeigneten Bildern oder Grafiken. Das ist super. Ja, das wäre cool. Ich würde sagen, nimm einfach das ganz normale Auftragsformular, schreib vorne rein plus eilt und dann machen wir fix. Fantastisch, danke dir. Kurze Anmerkung. Bitte beachtet, dass Pressemitteilungen nicht als HTML-Dokument verschickt werden, sondern nur mit Link auf irgendeine URL. Und da sollten wir vielleicht gucken, dass wir diese Grafiken dann auf dem Cloud-Server, der ja jetzt eingerichtet wird, hinterlegt werden. Darf ich mal doof sein? Ist das alles noch Teil der Vorstandssitzung? Nein. Ich würde das auch gerne. Also das sind Sachen, die ihr untereinander absprechen könnt. Also ja, genau. Also wenn jetzt wirklich nichts Dringendes mehr ist, würde ich dann einen neuen Termin finden und dass wir uns dann in den Ö-Teil verabschieden. Mhm. Ja, wollen wir dann als... Eine Woche 20:30 durch. Ja, eine Woche ja nicht, weil jetzt ist ja schon 0:29 Uhr. Das heißt, in 6 Tagen. Ja, dann nächste Woche Donnerstag. Wir hatten das schon mal. Ja. Davon? Es ist wie immer der nächste Donnerstag. Also am 8. um 20:30 Uhr. Wunderbar. Dann verabschieden wir uns jetzt in den Ö-Teil, ja? Abend, kann man mich hören? Ja. Ich wollte nur, will Timmy das nicht machen oder weshalb ist er hier? Ich wollte euch nur warnen, falls ihr das vergessen habt. Die Mangelbridge, mit der Packi ist, die kann von jedem angerufen werden. Also wenn ihr ja. Ja, wissen wir. Okay. Hatte Timmy direkt am Anfang gesagt. Ich versuche jetzt mal über Mumble reinzukommen. Das ist ein guter Hint. Danke, Korax. Und ihr müsst mich mit draufziehen. Machen wir. Danke. Korax, kommst du mal kurz in die Technik um? Schmeiß die Mumble Bridge von mir mal raus. Ich lege es auf. Okay, dann bis dann. Der Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren.